It's me, Mario! So, die lieben Hörer zusammen, wir sind bei Zockhart mal wieder auf Sendung und zwar 2 Monate nach unserem letzten Podcast. Das ist ja der Wahnsinn. Herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört. Wir haben uns ja vorgenommen, häufiger zu casten und es hat jetzt schon geklappt. Also im 2-Monats-Rhythmus ist das jetzt schon mehr als in den letzten 1,5 Jahren, die wir podcastet haben. Auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein guter Rhythmus. Ja, den kann man noch ausbauen, aber der ist schon gut. Wir versuchen den mal beizubehalten. Das finde ich ist schon mal das erste Ziel. Und schön wäre, wenn wir es ausbauen würden, vielleicht einmal im Monat oder sogar häufiger. Einmal im Monat wäre es schon optimal. Ne? Ja. Vielleicht probieren wir tatsächlich demnächst mal dieses Hexenwerk an neuer Technologie namens Internet aus, wo man auch während des Sprechens aufnehmen kann und probieren mal irgendwie. Können wir mal casten, während wir beide zu Hause sind, dann müssen wir uns gar nicht ins Auto setzen. Müsste ich auch keine Hose anziehen im Podcast. Richtig, ich habe auch jetzt keine Hose an. Mir ist das ja egal. Ja, wir haben uns vorgenommen, heute zu casten und zwar zum Thema Nintendo Switch. Und ja, die recht umfangslose Bibliothek dazu, braucht man nicht so viel drüber verlieren. Ja, noch. Gestern oder heute Nacht war ja die Nintendo Direct. Richtig. Da sind auf jeden Fall ein paar Spiele angekündigt worden. Das wird auf jeden Fall auch ein Teil sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber natürlich reden wir dann gleich auch über The Legend of Zelda Breath of the Wild, was wir alle besitzen in der einen oder anderen Form. Ich habe mir ja keine Switch gekauft, du schon, Jeschke? Du kannst dich noch an den letzten Podcast erinnern, wo ich noch gesagt habe, eine Switch kaufe ich mir frühestens Weihnachten. Ja, auf gar keinen Fall hole ich mir die zum Start. Ich weiß nicht. Ja, und, und dieses Konzept und das. Alles und, anders gekommen. Das ist doch blöd. Ja, genau. Dann kam die raus und bam, warst du gehuckt. Ja, da kannst du uns gleich mal deine Geschichte zu erzählen. Und unser Gast kann, glaube ich, eine ähnliche Geschichte erzählen. Und zwar haben wir heute seit längerer Zeit mal wieder einen Gast bei Zockhart. Und zwar ist das der Andi. Hallo. Ja, ist, wenn ich jetzt deinen vollen Namen nenne, bist du den Duisburger Hörern vielleicht um 2 Ecken wenigstens namentlich bekannt, weil dein Vater ja eine semi-bekannte Praxis in Duisburg, Physiotherapiepraxis hat. Der Herr van Genabiet. Genau. Ja, und wir sprechen heute gemeinsam über die Switch. Wie gesagt, der Andi und der Jeschke haben sich beide eine gekauft. Ich spiele Zelda auf der Wii U. Das hat mir erstmal gereicht. Lame. Gar nicht. Genauso gut. Besser. Old Kannst school. Du damit unterwegs spielen? Ich glaube nicht. Lass mich in Ruhe. Im Haushalt. Bis zu einem bestimmten Grad. Ja, das stimmt. 3 Meter. So auf der Treppe endet schon das Signal. Also im Bett kann ich nicht spielen, leider. Ja, genau. Und deswegen, darum geht's heute. Schön, dass ihr hier seid. Ich will jetzt nicht hier einen auf ein Bier machen, aber wir trinken heute Bier. Andi hat Einstandsbiere mitgebracht. Richtig. Zum Podcasten. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe diesmal Porterbier mitgebracht. Was heißt diesmal? Also das erste Mal eigentlich. Ja, aber wobei immer, wenn wir uns sehen, haben wir schon auch die andere Biersorte dabei. Sehr gute Angewohnheit. Ist schon so, ja. Ist schon eigentlich so, ja. Ja, aber heute sollte es mal etwas Besonderes sein. Deswegen habe ich, wie in den letzten Tagen auch, habe ich mich ein bisschen durchgetestet durch verschiedene Porterbiere. Und heute habe ich eins dabei, auch für alle drei dann. Das heißt Dolden Dark. Sehr komisch vom Namen her. Aber es ist ein guter Einstieg in Porterbiere. Ist auch sehr stark, 6,9%. Ja. Deswegen müssen wir langsam trinken. Das wird eine lustige Angelegenheit gleich hier. Ja, ist ja auch eigentlich gar nicht schlecht. Und es schmeckt sehr, sehr röstig, warm. Oder? Ja, malzig, so? Süßlich. Du hast gerade ein bisschen Guinness gesagt. Ja, ein bisschen, ja. Tiefschwarz in der Farbe, handwerklich gebraut. So. Das sind auch so Sachen, was soll mir das jetzt sagen, wenn ich das lese? Handwerklich gebraut. Das ist ja ein anderes Bier, nicht handwerklich gebraut? Ja, so was weiß ich. Maschinell gebraut oder was? Industriell, maschinell, genau. Ja, aber die haben doch genauso einen Braukessel wie jede andere Brauerei wahrscheinlich. Das ist Werbung, ne? Das soll das Gefühl geben, handwerklich. Es ist näher an Mensch dran. Ja. Ja gut, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Handwerk da jetzt drin steht. Mit Hand umgerührt wahrscheinlich. Ja, kann sein. Da müssen noch mehr Hunde rein. Ja. In der guten Simpsons-Folge. Das Hundebier. Ja. Ein echt starkes Bier steht da übrigens noch ganz am Schluss. Stimmt. Ja, ist ja auch am Alkoholgehalt tatsächlich, das ist schon ein bisschen mehr, ne? 6,9, ja, ist okay. Kommt gut. Ist aber jetzt nicht irgendwie so eine Mixplörre, ist nämlich nach deutschem Reinheitsgebot gebraut. Ja, das stimmt. Das findest du in den meisten Porterbieren auch, dass die Zutaten tatsächlich so recht rein sind. Außer du trinkst jetzt irgendwie so einen Kirschporter oder so. Da sind dann noch irgendwelche Süßungsstoffe, also Zucker oder sowas, zugesetzt. Aber das geht schon gut. Geht gut rein. Schmeckt auf jeden Fall gut. Ist mehr so ein Bier zum Genießen. Aber wir kommen auch langsam in so ein Alter, wo man Bier genießt und nicht sich irgendwie den halben Kasten Hansa gönnt. Ja, ganz knapp jetzt. Ja. Ich habe vor kurzem damit angefangen. Einen halben Kasten Hansa? Also es ist nicht zu viel, ne? Also ich sag mal so, wir könnten uns mal einen halben Kasten teilen. Ja, ja, ich dabei. Ja, ja, ja, reicht auch. Das reicht dann aber auch. Auch nicht mehr. Hansa habe ich echt schon lange nicht mehr getrunken. Immer noch eins meiner Lieblings, ich sag mal, Biere des Festivals. Des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes, ganz genau. Oder des Festivals. Wobei, auf Festivals gehe ich schon seit langem nicht mehr. Aber trotzdem, da wäre Hansa auch meine allererste Wahl. Ja. Bier ist immer, Festival ist immer Palette Bier, Palette Hansa. Und Dose. Ne? Dose. Ja, natürlich Dose. Natürlich, hallo. Ja gut, kommen wir mal zum Punkt. Ich wollte gerade sagen, wir schweifen jetzt schon, nach einer Minute schweifen wir schon ab. Ja, fünf haben wir schon drauf. Ja, ja. Oder so guter Schnitt. Genau, es geht um die Nintendo Switch. Wie wollen wir starten? Ich kann ja mal ganz kurz so ein kleines bisschen anleiten, irgendwie, worum es da geht, was das überhaupt ist. Wer von unseren Hörern das vielleicht noch nicht mitbekommen hat, die Nintendo Switch ist die neueste Konsole von Nintendo. Nintendo hat ja immer so ein bisschen so einen hauseigenen Rhythmus, nenne ich das jetzt mal freundlich. Die halten sich ja nicht so wirklich daran, wann die Generationen der Konsolen so anfangen und enden. Die sind ja immer so mittendrin statt nur dabei. Richtig schlechtes Wortspiel jetzt gerade. Aber die machen das ja tatsächlich nicht so, dass die sagen, oh, hier Microsoft und Sony, die kommen jetzt hier Winter 2014 oder was, kommen die mit ihrer neuen Konsole, dann muss unsere auch fertig sein. Nö, denen ist das relativ egal. Die bringen halt einfach raus, wann sie irgendwas rausbringen. Deswegen kam die Wii U irgendwie sonst wann raus. Da waren die anderen Konsolen irgendwie schon auf dem Markt. Und jetzt ist genau der gleiche Fall wieder aufgetreten. Die Wii U war noch aktuell, während sich irgendwie Xbox One und PlayStation 4 etabliert haben. Die sind jetzt ein paar Jahre da. Und jetzt kommt Nintendo irgendwie so auf der Hälfte der Strecke mit einer ganz neuen Konsole. Ich habe immer das Gefühl, die loten so ein bisschen aus, was gerade gut geht und was die Leute irgendwie vielleicht wollen. Machen so ein paar Testläufe, gucken sich an, was so funktioniert und dann sagen, ja gut, alles klar. Die Features, die perfektionieren wir jetzt oder die nutzen wir zu unserem Gunsten und dann machen die da halt was Vernünftiges draus. Ja, aber ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn du überlegst. Nee, gar nicht. Wenn Xbox und Sony jetzt eine Konsole raushauen und Nintendo würde gleichzeitig, gehen wir jetzt mal von der One, von der 4 und dann von der Switch aus. Hätten die gleichzeitig rausgebracht, welche hättest du gekauft? Boah, also ich glaube, das mache ich ja, weil ich nicht mehr ganz so ein krasser Fanboy bin wie früher, so, ja, wo ich normalerweise immer auf Nintendo gegangen wäre, hätte ich das immer vom Startline-Up her abgemacht, weil ich ja eigentlich immer der Typ bin, ich brauche halt einen System-Seller. Ja, ja. Ich kaufe mir eine Konsole dann, wenn ich weiß, dieses eine Spiel kommt nur für die Konsole und deswegen brauche ich die dringend. Ja. Für mich war für die Wii U war halt Bayonetta 2 mein System-Seller, da wusste ich, halt nur musste ich haben. Vorher brauchte ich die nicht unbedingt, obwohl ich halt mit Mario und so weiter auch gut bedient bin, aber das ist jetzt nicht mein Seller. Und obwohl das ja auch ein Exklusivtitel ist. Ja. Und die PS4, da war der System-Seller für mich Nier Automata, wo ich nicht zu komme, weil ich die ganze Zeit Zelda Breath of the Wild spiele. Aber das ist ein anderes Thema. Und für die Frage indirekt schon fast beantwortet wäre, denn wenn alles gleichzeitig rausgekommen wäre, hättest du wegen Zelda die Switch gekauft. Womöglich. Möglicherweise schon. Also der Großteil der Leute hätte aber eine PS4 und eine Xbox gekauft. Ja, machen wir uns nichts vor. Natürlich, weil einfach der Großteil der Hardcore-Zocker sich eine von den beiden Konsolen kauft. Die Hardcore-Zocker kaufen sich in der Regel keine Nintendo-Konsole. Genau. Das sind Liebhaber, Nintendo, oder halt als langhaltige Nintendo-Fans oder halt so zwischendurch Zweitkonsole, genau. Ja. Ja, keine Ahnung. Also jedenfalls. Ich finde die Taktik nicht schlecht, immer zwei, drei Jahre später als die großen beiden die Sachen rauszubringen. Vor allen Dingen sind die ja technisch meistens nicht so wahnsinnig fortgeschritten, dass die halt super teuer sind, die Konsolen von Nintendo. Die sind meistens verhältnismäßig erschwinglich und von daher kann man das theoretisch auch mal machen. Ja, ja, klar. Dass man nicht irgendwie 600 Euro für eine Konsole ausgibt, sondern halt nur 400 oder so oder 300 noch was. Ja. Was natürlich auch immer ein kennzeichnendes Merkmal ist. Ne? Also Nintendo richtet sich ja nicht zum Beispiel nach den Hardware-Iterationen der jeweils anderen Hersteller, sondern nimmt dann günstige Sachen her und schaut eher, dass Bedienkonzepte, die im breiten Massenmarkt, wie es jetzt bei der Wii zum Beispiel war, dass das gut funktioniert, dass das gut angenommen wird. Und ähnliches ist ja jetzt auch mit dieser Hybrid-Konsole Switch versucht worden. Ich weiß nicht, ob ihr dieses 1-2 Switch mal irgendwie gesehen oder angespielt habt. Es schlägt ja eigentlich in die gleiche Kerbe. Ja, klar. Was bei 1-2 Switch allerdings nicht so gut funktioniert hat, wahrscheinlich, denke ich mal, wie bei Wii Sports oder sowas. Ne? Da hat es ja super funktioniert. Die Leute haben es angenommen. Die hätten einfach dabei legen sollen zur Konsole. Ja, ehrlich. Ich kaufe mir keine Minispielsammlung für 60 Euro oder was. Ja, ich glaube 40 hat die gekostet. 40, ja, trotzdem. Aber erstmal waren halt keine Sportspiele wie bei der Wii, die waren ja noch witzig, die Sport. Also Bowling, wie lange haben wir Bowling gespielt? Wir haben mega wochenlang lang haben wir nur Bowling gespielt. Ja. Und da ist halt irgendwie kein Spiel dabei, bei dieser Minispielsammlung, wo ich sagen würde, boah, das ist cool. Ich hätte wahrscheinlich gerne mal dieses HD Rumble ausprobiert mit dem Würfeln, wo man in den Becher würfelt und sagen muss, wie viele Würfel da drin sind, weil das soll wirklich gut funktionieren als Rumble. Aber dafür 40 Euro ausgeben, nur um einmal zu testen, nee, auf keinen Fall. Das kann man mal für einen Zehner mitnehmen, wenn er irgendwo liegt. Aber ja, ich würde mal ganz kurz gerne auf das Konzept der Switch eingehen. Und zwar hat die ja ähnlich wie die Wii U auch im Prinzip so eine, wie Andi gerade schon sagte, so eine Hybrid, so ein Hybrid-Konzept irgendwie inne. Das ist also quasi die Konsole. Also ich meine, bei der Wii U ist es ja, da hast du eine Konsole und die Steuerungseinheit ist halt wie so ein Tablet mit so Controller-Applikationen, wo halt Knöpfe und Sticks dran sind. Die Switch ist im Prinzip das gleiche, nur dass du keine separate Konsole hast. Die Switch, die ist eine Konsole in Form eines Tablets. Da gibt es eine Docking-Station für, die klemmst du an den Fernseher. Da kommt dann die Switch rein und dann kannst du mit einem separaten Controller quasi dann am Fernseher spielen. Oder du nimmst das Ding aus der Docking Station raus, klemmst da links und rechts zwei so Controller-Einheiten dran und kannst das ganze Ding dann wie ein iPad mit links und rechts halt Griffen mit Controller-Knöpfen dran gepuncht, kannst das Ding dann irgendwie mitnehmen und unterwegs zocken. Relativ ohne irgendwelche Probleme. Du musst da nichts machen, keine Speicherstände von A nach B kopieren, denn diese Docking Station ist wirklich nur ein Verbindungsstück zwischen Fernseher und Gerät. Das reine Gerät, die reine Konsole ist mit dem Bildschirm, der da drin ist, verbunden. Das ist also quasi, wie wenn man sich jetzt den Wii U Touch Controller anguckt und der hat einfach viel mehr Power, größeres Display und du kannst ihn halt überall mitnehmen und wie ein Handheld benutzen. Also es ist quasi eine Mischung aus Portable und stationäre Konsole. So, und das ist der Gag an der Switch. Das ist so der große Faktor. Weswegen ich glaube, dass Nintendo mit der Wii U so einen Testlauf gemacht hat und das eigentlich schon länger geplant hatte. Ja. Und bei der Wii U gedacht hat, okay, wir gucken mal, wie die Leute darauf anspringen, wenn man so einen Tablet-Controller dabei hat und dann macht man den Fernseher aus und man spielt weiter. Das war ja so bei der Wii U so ein bisschen der Gag. Oh, cool, jemand will Fernsehen gucken aus meiner Familie, ich möchte weiterspielen. Dann kann ich das, ohne die Konsole ausmachen zu müssen. Hm. Denn ich habe hier so einen netten kleinen Bildschirm drauf. Und bei der Switch ist es halt einfach so, dass du die dann sogar mit durch die Gegend schleppen kannst. Und das funktioniert sehr gut. Ist das richtig? Das ist absolut richtig. Also das funktioniert wirklich. Also das hat mich echt erstaunt. Ich hatte den Tablet-Modus an, also hier so wie wir die jetzt haben, habe damit gespielt und war dann zu Hause und habe während des Spiels, während ich Zelda gespielt habe, die einfach in die Docking Station reingelegt und innerhalb von 2 Sekunden ist das Bild auf dem Fernseher. Du kannst an der Stelle weiterspielen, ohne Unterbrechung, ohne in Menüs gehen zu müssen, ohne Einstellungen. Du bist sofort wieder im Spiel und kannst weiterspielen. Und genauso, wenn du dann sagst, ah, ich muss weg oder irgendjemand will Fernsehen gucken, ziehst du die Konsole aus der Docking Station und kannst sofort an dem Spiel weiterspielen, wo du gerade bist. Ja. Also das haben die echt super hingekriegt. Im Endeffekt ist das halt einfach nur ein Nintendo-Tablet. Wie ein iPad mit Controller-Sticks dran. Ja, wobei wir natürlich jetzt auch sagen müssen, dass das ist dann nicht wirklich eine Hybrid-Konsole, sondern eigentlich ist es ein Handheld mit der Möglichkeit, schon, das Ding an den Fernseher zu packen. Ne? Weil an sich die ganze Konsole und klar, ist die jetzt super portabel und man kann es auch am Fernseher bedienen, aber eigentlich ist jetzt die ganze Konsole nur das Handheld. Vorher waren es immer Konzepte, die auf 2 Komponenten aufgebaut haben. Wir haben also eine Basis gehabt, genau wie bei der PlayStation und bei der Vita, da kannst du es auch streamen. Du kannst es auch im PC-Bereich machen mit dem Nvidia Shield, kannst du auch von deiner Basisstation aus streamen und bei der Wii U auch. Und deswegen ist das jetzt tatsächlich, wenn du nur die Konsole direkt in der Hand hast, auch natürlich sehr viel besser von der Funktionalität her. Du schließt es einfach an den Fernseher an, also wenn du ein Kabel irgendwo dran tappst, zack, fertig. Es muss nichts irgendwie groß übersetzt werden oder ähnliches. Von daher ist das schon sehr, sehr gut. Und gerade jetzt wahrscheinlich durch die Technik auch erst möglich geworden für Nintendo, das so umzusetzen, ohne eine Basisstation dabei zu haben. Ja. Ich glaube sogar, die Nvidia Shield hat den selben Tegra-Chip wie die Switch drin. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Das kann sein, ja. Das ist quasi von der Bauart her fast dasselbe Gerät. Ah. Also das läuft ja auf so einem Tegra-Videochip. Wobei es sich trotzdem nicht so durchgesetzt hat, ne? Nee, die Nvidia Shield irgendwie nicht. Ja, ich weiß auch nicht warum. Erstens, ich glaube, der Preis war viel zu hoch. Ich meine, die hat am Anfang $499 gekostet. Ja, das stimmt. Oder pappig ist, ne? Ja, und du musstest halt trotzdem irgendwie immer noch den PC irgendwie mit anhaben über Steam und das war auch irgendwie nur so eine Streaming-Box irgendwie. Ja. Ich hatte nämlich auch mal überlegt, mir die zu holen, aber irgendwie war das dann doch nicht das Gelbe vom Ei und dann habe ich es gelassen. Ja, ich glaube auch, die war in der Verfügbarkeit auch nicht so wahnsinnig. Ja, genau. Ich habe sie zwischendurch mal in ein paar Läden gesehen, aber da war es auch eher so ein Exot, ne? Ja. Also ist mir schon. Ich war total überrascht, dass ich das überhaupt mal im Real Life gesehen habe, anstatt nur darüber zu lesen oder zu hören. Weiß nicht, vielleicht muss ich das trotzdem irgendwann mal testen, das Ding. Bist ja eigentlich so der Typ für, ne? Ja, genau. So Early Adopter. Mir jetzt vor kurzem auch diese ganze VR-Nummer zugelegt über ein Oculus, was jetzt auch nicht so glorreich ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber vielleicht teste ich das Nvidia Shield-Ding trotzdem mal. Ganz kurz, apropos, wo ich jetzt gerade gesagt habe, du bist ja eigentlich der Typ für Tech-Geschichten und irgendwie neue Technologien irgendwie direkt mal ausprobieren und mal kaufen und gucken und so. Haben wir gar nicht drüber geredet. Wie ist denn eigentlich so dein Background? Was macht dich eigentlich hier, was berechtigt dich eigentlich hier mitzucasten bei uns? Warum redest du mit? Genau, warum rede ich mit? Also ich glaube, es ist, ich bin nicht der generische Consolero, sag ich mal so. Von daher dachte ich auch, dass es eine gute Perspektive nochmal zusätzlich bieten kann. Ich habe meine Erfahrung mit Konsolen auch gemacht, als Dötzchen. Überall mal irgendwie bei Onkel, bei dem und dem gespielt, auch zwischendurch mal meine eigene Konsole gehabt. Ich glaube, meine erste eigene Konsole war sogar eine PlayStation. Und vorher habe ich die Konsolengeneration eher bei Verwandten mitbekommen. Was ich aber als Hintergrund tatsächlich selber habe, ist, dass ich sehr, sehr früh mit Computern angefangen habe. Das heißt, ich hatte einen C16, einen C64, einen C128 war es ja, den konntest du dann umschalten. Und Amiga 600, 1200 und so weiter und so fort. Und dann, da ich halt immer gerne mit Computern irgendwie rumgebastelt habe, habe ich auch eigentlich vom Gaming-Hintergrund den PC immer als erste Station gehabt, auf der ich dann spiele. Also heute auch noch. Und jetzt inzwischen, angeregt auch durch Dennis, baue ich mir so eine kleine Retro-Konsolenlandschaft wieder auf, um da einfach so ein paar Exklusiv-Dinger noch mitzuspielen, die einfach nur auf den Konsolen zu spielen sind. Aber eigentlich komme ich vom PC her. Mhm. Was ich auch ziemlich cool finde, weil so ist bei uns dreien jetzt aktuell in diesem Cast heute eigentlich so jeder Zockertyp so ein bisschen vertreten und auch witzigerweise vergleichbar mit dem Thema, was wir gerade hier besprechen, der Nintendo Switch als Hybrid-Konsole. Ich finde nämlich, der Jeschke ist nämlich am ehesten noch so der Hybrid-Zocker, der hat sowohl Konsolen, sammelt die auch und fährt darauf ab, zockt aber also genauso sehr auch viel PC. Du bist irgendwie mit Warcraft, Starcraft, Starcraft ist nicht so ganz deins, obwohl du ja Blizzard-Fan bist. Also Starcraft ist okay. Ja. Aber genau, richtig. Ne? World of Warcraft und Warcraft-Spiele, genau. Diablo und andere Sachen. Diablo, hör auf. Ja, genau. Ich habe vorhin nochmal 3 Stunden investiert. Ich weiß, habe ich gerade bei Instagram gesehen, dass du da nochmal unterwegs bist. Zum 100. Mal jetzt. Wow. Ja. Genau, und du bist ja der Typ, der macht alles. Andi, du bist eher der PC-Typ und hast die Konsolen nur so für nebenbei, wie du gerade schon sagtest, so das eine oder andere Exklusivspiel. Genau. Im Moment jetzt auch schon wieder ausgestattet bin mit sehr vielen Konsolen, die ich da stehen habe. Vor allem das stimmt, deine Sammlung ist recht schnell gewachsen, ja. Ja, und ich habe mir auch als einer der ersten dann die Switch zugelegt, weil ich einfach mega geil Metall drauf, weil ich wollte das scheiß Ding haben. Ja. Und das, ich glaube, Jeschke hat auch eine coole Story, wie er überhaupt an die Switch gekommen ist. Ja, das würde ich euch gleich einmal bitten, weil die, eure Geschichten sind eigentlich ganz witzig, ja. Ja, also wie gesagt, deswegen Konsolen, die waren immer irgendwie präsent und da. So, ich wollte sie auf jeden Fall auch haben. Mir jetzt auch nochmal eine PS4 zugelegt, um dann zum Beispiel Uncharted zu spielen oder Horizon, was jetzt rausgekommen ist. Und von daher, also es geht wieder ein bisschen mehr in die Richtung. Also, ja. Aber ich lasse dir jetzt mal den Vortritt mit deinem Einkauf mit der Switch. Boah, die war Wahnsinn, ne? Erst genau, kurze Rückgeschichte, kurzer Rückblick zum letzten Podcast. Am besten schneide ich das hier an der Stelle nochmal kurz rein. wie du nämlich eigentlich nicht drüber hergezogen bist, aber du hast halt schon gesagt, nee, interessiert mich noch nicht. Und, Zelda kann warten. Die Ausdrücke waren, Zelda kann warten. Die Switch brauche ich frühestens Weihnachten, wenn Mario raus ist. Und auf keinen Fall werde ich mir die zum Release kaufen. Ja. Ich glaube, nach dem Podcast, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Wochen später ist die rausgekommen. Und ich wollte die tatsächlich erst nicht kaufen. Und dann kam etliche Werbung, ich habe mich ein bisschen eingelesen und ich dachte, ach komm, eigentlich ist sie ja schon ganz cool. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, ich hatte irgendwie so eine Spardose noch rumstehen und ich sagte, ich mache die jetzt auf und wenn die Kohle für die Switch drin ist, dann kaufe ich mir, das ist mir halt egal. Wir haben angefangen zu zählen, irgendwie so 2-Euro-Stücke, ich habe mal wieder reingeschmissen und ohne Scheiß, da waren 330 Euro drin. Ich sind das ist Schicksal. Die hat 330 gekostet? 330 kostet die Konsole. Ja, original. Dann sage ich, alles klar, das ist ne, Schicksal, da müssen wir die jetzt holen. Das war, freitags ist die rausgekommen und samstags waren wir unterwegs. Da habe ich dann das Geld mitgenommen, waren in Moers, sind nach Saturn. Hast du da so einen Sack 2-Euro-Stücke dabei gehabt? Boah, das war mir schon richtig peinlich. Ja, hatte ich. Ehrlich jetzt? Ja, großartig. Dann waren wir in Moers, da bei Saturn und da arbeitet dann noch jemand, den ich kenne, so vom Sehen und der sagt dann, ja, hättest du gestern Morgen um 8 Uhr kommen müssen. Da standen hier Schlangen und haben alle gekauft. Ja, Wahnsinn. Das war der Wahnsinn, echt. Und dann habe ich mir schon, okay, dann habe ich gesagt, sag mir Bescheid, wenn die wieder reinkommt oder weiß schon, wann die reinkommen, sagt er, in 3 Monaten. Sag ich, was ist das denn für eine Aussage, in 3 Monaten? Woraus wird die gefertigt? Aus Elfenbein oder was? Die erst in 3 Monaten wieder verfügbar ist. Ja, okay, egal. In einen anderen Laden gegangen hatten sie dann auch nicht und dann sind wir zurück nach Hause und dann kommen wir immer am Real vorbei. Und da arbeitet von meiner Mutter die Cousine. Dann sind wir da rein und ich sag, bei Real, da kannst du immer Glück haben. Da gehen wahrscheinlich nicht so viele hin und kaufen sich eine Konsole, vielleicht steht da noch eine. Ja, hingegangen, stand natürlich auch keine und an der Info stand dann die Cousine von meiner Mutter. Und ich hatte die dann gefragt und sagte, nee, ist alles ausverkauft, aber falls ich nochmal eine reinkriege, würde ich mich bei ihr melden, aber dauert so vielleicht 3 Monate. Da habe ich schon Schutz gemacht, weil die auch 3 Monate sagte. Ich so, ja, okay, dann hat es halt nicht sollen sein, mit dem 2-Euro-Sack wieder nach Hause gegangen. Und Dienstag danach, war ich schwimmen und dann rief meine Mutter an, ja, hier, die Marion, die hat hier angerufen, du sollst das Spiel da abholen bei Real. Ich werde für ein Spiel, aber ich sag mal, ja, ich komme da gleich hin. Und als ich dann nach Hause gefahren bin, dämmerte mir halt so, ich habe da kein Spiel nachgefragt, ich habe nach der Switch nachgefragt. Ja, dann kam ich da hin und dann sagte sie, ja, hier ist eine Switch hingekommen, die habe ich sofort für dich gebunkert, die durfte kein anderer nehmen und die kannst du jetzt haben. Dann sogar noch über Personalkauf, dann gab es die noch günstiger. Ach geil. Ja, dann habe ich mir halt noch Zelda mitgenommen und einen Pro-Controller. Dann hatte ich quasi im Endeffekt den Pro-Controller umsonst. Mhm. Du bist aber wieder mit dem Sack 2-Euro-Stück. Ich bin dann tatsächlich auch wieder, das war mir auch wieder peinlich. Mit dem, vor allen Dingen habe ich dann schon so vorsichtig... Danke, dass ich hier deinen Mitarbeiterrabatt kriegen kann und dass du mir das Ding beiseite gelegt hast. Und jetzt hier, ich habe hier 20 2-Euro-Stücke. Die war dann nicht mehr, die war gerade irgendwie... Die war dann in der Pause und dann eine andere Arbeitskollegin von ihr hat dann für mich abgerechnet und so. Und dann habe ich dann so vorsichtig gefragt, ich habe viele 2-Euro-Stücke dabei, ist das ein Problem? Ja, eigentlich nehmen wir das nicht an, aber können wir aber ausnahmsweise machen. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, habe ich dann einfach wuff, alles dahin gekippt. Die guckte mich an, ich sage, ich kann auch gerne mitzählen. Dann haben wir alles so kleine 10-Euro-Häufchen gemacht. Das hat ewig gedauert. Ich habe aber eine Aktion, das hättest du einfach filmen müssen. Ja, aber dann bin ich nach Hause und hatte Zelda, die Switch und den Pro-Controller, obwohl ich die ja nicht haben wollte. Zack. Und wir sind gekommen, einfach durch die Medienwirksamkeit und dass alle gesagt haben, boah, geil, geil, geil. Zelda, ja, du weißt so geil. Ja, wie leicht ich bei Nintendo gehypt werde. Ja, natürlich. Ne? Ich brauche einen guten Trailer und dann bin ich dabei. Ich bin ja genauso. Ja. Ich habe damals, ich weiß noch genau, als die Wii rausgekommen ist, da habe ich noch studiert und dann habe ich irgendwie in der Weihnachtszeit, die kam ja um Weihnachten rum raus, beziehungsweise, oder? Wann war denn das nochmal? Kam im Januar raus, glaube ich. Kann sein. Die war nicht, glaube ich, die kam, glaube ich, nicht mehr zum Weihnachtsgeschäft. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da habe ich auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet. Irgendwann, weil eine Freundin von mir da auch schon gearbeitet hatte, im Jahr davor oder so, auf dem Weihnachtsmarkt, auf so einem Stand. Und dann hat die mich da reingeschleust, dann habe ich da halt gearbeitet, war total nett irgendwie. Und dann habe ich da die Knete, die ich da verdient habe, die habe ich beiseite gelegt und wusste, ist klar, geil, wenn die Wii kommt, dann kaufe ich mir die. Ne? Erste Konsole seit Jahren, die ich irgendwie zum Release gekauft hatte oder kaufen wollte. Und da war das nämlich genau so eine Geschichte, auch so mit Ausverkauf und durch zig Läden, mich nur ahne noch durch Läden gefahren. Dann haben wir hier ausverkauft, da ausverkauft, so total zu kruden Geschäften gefahren, auch so Real und Toys R Us und so und natürlich Saturn und was weiß ich. Und im Endeffekt hat dann eigentlich der lokale Homberger Videospiel-Dealer unserer Heimat. Der gute alte Magic. Ja, klar. Unserer Kindheit quasi. War da noch der Attila oder war schon der. Der Dennis. Der Dennis, okay, ja. Ja, doch, muss nach dem Attila gewesen sein. Der war nicht mehr zu den neueren Konsolen. Nee, Moment, der ist doch Quatsch. Der Dennis war der erste Besitzer. Ja, danach kam der Attila. Und dann kam der. Nee, dann kam der. Wie hieß der denn nochmal? Ja, ich weiß es nicht. Aber Detlef, genau. Ja, ne? Der schlimmste Verkäufer in meinem Leben. Ja, das ist echt ein Schwätzer gewesen. Nee, aber der Attila, der hat mir die besorgt. Ja, okay. Genau. Der hat noch gesagt: Hör mal, die ist zurückgekommen. Ein Kunde, der hat die vorbestellt, der holt die aber jetzt nicht ab. Komm vorbei. Und dann habe ich das gemacht. Also ähnliche Geschichte. Aber bei der Switch hätte ich das wahrscheinlich auch so gemacht. Ich hatte schon richtig Bock da drauf auf das Gerät. Aber ich hatte einfach gerade nicht die Kohle übrig. Aber für Zelda habe ich dann doch genug gehabt. Naja. Und nachdem dann irgendwie am Freitag den ganzen Tag mein gesamter Instagram-Feed, ich bin ja so ein bisschen so ein Instagram-Suchti, ich mag gar keine anderen sozialen Netzwerke oder wenig, aber Instagram mag ich ja sehr gerne. Nachdem der gesamte Tagesfeed nur wirklich ausschließlich mit Zelda gepflastert war und der Switch und jeder gepostet hat, oh, endlich Zelda, endlich die Switch mit Zelda drin und endlich hier Zelda auf Wii U, scheißegal. Ich habe nur Zelda mitgekriegt. Ich habe vorher auch keine Trailer angeguckt und so, ne? Weil ich bin nicht so der Trailer-Freak. So. Ich gucke mir Trailer eigentlich nur an bei Spielen, die mich gar nicht interessieren. Wenn die mich dann überzeugen, dann gucke ich da mal rein. Aber bei Spielen, von denen ich eh weiß, dass ich die spielen möchte, gucke ich mir keine Trailer an. Dann will ich mich nicht spoilern, will ich mir versauen. Ja. Ich will die gesamte Erfahrung so echt wie möglich beim Spielen erleben. Und dann saß ich nämlich an dem Release-Freitag von der Switch und von Zelda, saß ich zu Hause mit der Sarah, mit meiner Frau und wir haben gespielt und zwar Captain Toad's Treasure Tracker auf der Wii U, weil wir das gerade irgendwie zuletzt mal gespielt hatten, hatten wir Spaß dran und dann, als wir fertig waren, gesagt haben, wir gehen jetzt ins Bett. Habe ich gesagt, ja, weißt du was, ich guck mal kurz gerade in den Nintendo eShop, vielleicht gibt ja gerade ein nettes Angebot oder was weiß ich. Und der gesamte eShop war genau wie mein Instagram-Feed und jeder andere Social-Media-Feed, jede News-Seite über Polygon und Rock Paper Shotgun und alles mögliche in Gamasutra, alles war der gesamte Shop war voll mit Zelda, also die gesamte Startseite war irgendwie so DIN A1 groß mit Zelda-Plakat gepflastert und hier der Trailer und hier zum Runterladen und jetzt raus und übrigens die Switch und bla bla bla. Und dann habe ich halt auch ein bisschen Interesse bekommen und habe dann gesagt, okay, guckst du halt mal den Trailer an. Und dann saßen wir hier und haben den Trailer angeguckt und ich hatte vorher mir so ein Video angeguckt von Leuten, die den Trailer gesehen haben. Also ich habe mir die Reaktionen angeguckt von Leuten, die den Zelda-Trailer gesehen haben, als der irgendwie von einem Jahr rauskam oder so. Ja. Ne? Und da, selbst da habe ich den nicht angeguckt. Wie gesagt, ich wollte mich nicht spoilern. Und das Video hatte ich mir angeguckt und habe gedacht, boah, die sind ja voll übertrieben, die Leute. Die reagieren ja irgendwie, als ob da, weiß ich, als ob da der Heiland auftritt, als ob da Jesus aus über das Wasser latscht oder was. Ne? Genau so habe ich auch. Ich weiß ganz genau, wie ich geguckt habe, als ich den Trailer gesehen habe. Ja, ich auch. Ja. Das war genau der Punkt. Und mit dem Wissen habe ich den Trailer geguckt. Ich habe gedacht, ja, die Leute, die haben doch voll übertrieben. Das waren alles so Fanboys. Ne? Und ich saß am Ende hier so und ich war so gerührt und ich war so gepackt. Ich habe Gänsehaut gehabt. Mir kamen fast die Tränen vor Freude, weil das so schön war. Ja, ja. Und weil ich einfach dieses Gefühl von, ich muss das haben, schon so lange nicht mehr gespürt habe. Ja, stimmt. Also es war total faszinierend und ich wusste nach dem Trailer, Sarah guckt mich so an, ja, jetzt willst du es haben. Ne? Ich so, unbedingt! Ja, und dann bin ich halt am nächsten Tag irgendwie nach meiner Arbeitsschicht dann abends noch zu Saturn und dann haben wir noch zwei Stunden Zelda gespielt. Das war der schönste Tag meines Lebens. Ja, am Ende sahst du, dass es gut war. Ja, und am Ende war es gut. Ja. Okay. Wie war es bei dir, Andi? Ich habe mich gar nicht so zurückgehalten in Sachen Trailer gucken. Ich habe das relativ früh schon gesehen, in den ersten Vorstellungen, als es noch kein Trailer war, sondern eher so eine kleine Vorstellung. Guck mal hier, Link reitet so übers Feld mit der neuen Engine und so weiter und so fort. Diese komischen Laserpfeile und also so. Also 2010. Das erste Mal vorgestellt wurde. Ja, ziemlich früh. Echt? Und nein, so früh war das nicht. Ja, da war es ja auch noch gar nicht irgendwie die Rede von Switch. Da war es ja, nee, so, genau, ist ja auf Wii U exklusiv. Ja, genau. Ist ja erst im Nachhinein dann der Switch-Launch-Titel. Und ich glaube auch, das ist die einzige Chance gewesen, wie du die Switch... Oder wie, ja, Nintendo die Switch wirklich auf breite Masse am Anfang verkaufen konnte. Ja, genau. Durch Zelda. Naja, ich habe mir auf jeden Fall alles recht breitbandig reingefahren. Und hatte auch kurz, also ich habe dann immer das Release-Date im Kalender stehen gehabt. Ich habe gesagt, okay. Noch drei Tage. Genau, wichtige Ereignisse, die muss ich mir irgendwie immer anmarkern und dachte so, okay, kaufst du dir die jetzt? Ah, mal gucken, weiß ich noch nicht. Ich habe noch so viel in meiner Steam-Liste, habe ich zwar immer, aber ist auch egal. Und dann fing, glaube ich, ein oder zwei Tage vorher, als es schon in meinem Kopf ganz groß war, auch noch Sabrina mit der ganzen Nummer an. Und sagt so, hey, hast du hier Zelda gesehen, die Switch und so? Fisch, irgendwie geil. Ne? Ist der Grund natürlich umso größer. Wenn die Frau auch noch sagt, ja, bin, genau, ich dabei. Ne? Ja, da habe ich gedacht, okay, geil. Dann machst du das jetzt einfach so, du fährst morgen, also an dem Samstag war es dann, fährst du los und holst das Ding. Ein völlig vermessener Gedanke, so als einen Tag nach dem Release zu holen. Und dann bin ich halt irgendwie, ich war an dem Tag noch arbeiten, bin dann nach Hause gefahren und dachte so, komm, rufst du mal auf dem Weg irgendwie vom Auto aus vom Mediamarkt an. Ne? Ja, hab ich da angerufen, prompte Antwort, nö, haben wir nicht mehr. Und dann habe ich da bei zwei anderen Märkten noch und irgendwann wusste ich, okay, das hat so eine Richtung, ein Muster. So. Bei Real auch, da habe ich angerufen, da habe ich gar nicht zu Ende sprechen können. Ich habe gefragt, habt ihr den Nintendo? Nein. Wahrscheinlich warst du der Hundertste, der an dem Tag angerufen hat. Und die hatten einfach keinen Bock mehr, das nochmal zu erzählen. Genau. Und dann war die letzte Telefonnummer, die ich gewählt habe dafür, bei Toys R Us auch. Und hatte ich eine sehr nette Dame dran, die meinte dann, ey, ja, da hätten sie gestern kommen müssen. Die haben sich geprügelt um das Ding. Unglaublich. Und dann dachte ich, ja, okay, welche Chance habe ich jetzt noch? Habe ich auf eBay Kleinanzeigen alles Mögliche gecheckt. Und wir hatten Samstagabend einen Tisch bestellt zum Essen. Und ich habe dann am, also um 19 Uhr war das, und ich habe um 18, nee, um 17.30 Uhr eine Nachricht von jemandem zurückbekommen, der eine Switch zu viel hatte. Oh. In Krefeld. So, habe ich gemacht, ich dachte, scheiße, wir haben einen Termin zum Essen. Ich will aber diese Konsole haben. Ich so, Sabrina, was machen wir jetzt? Fahren wir da jetzt hin? Scheiß auf Essen. Ja, nee, ich hab ein Restaurant angerufen und gesagt, es tut mir leid, ich weiß, dass ihr eigentlich immer ausgebucht seid. Können wir bitte eine halbe Stunde verschieben? Natürlich auch nicht gesagt, ich muss die Switch haben. Bist aber trotzdem damit ins Restaurant gekommen, so, ne? Hi, natürlich. Wir sind jetzt da. Genau. In der Hand am Zocken schon, ja. Wir haben das Ding wie eine Trophäe tatsächlich nachher. Also erstmal war das so ein Drive-By-By, ne? Also an der Tür vorbei. Drive-By-By. So schönes Geld reingeworfen. Und hat mir dann die Konsole geben lassen und dann sind wir essen gefahren und sind tatsächlich mit der Konsole dann rein, so völlig geil reinstolziert unterm Arm, natürlich noch nicht ausgepackt, das wäre dann nicht adäquat gewesen, aber wir saßen da schon, waren beide so, oh geil, schön, ja, ja, und wir haben auch tatsächlich vom Nebentisch neidische Blicke bekommen. Ja, sehr gut. Ja, tatsächlich, es waren auch irgendwie zwei jüngere Herrschaften, die neben uns an den Tischen saßen und einer davon guckte auch so, das ist ja sehr interessant, oh, krass, okay, habe ich nicht mehr bekommen. Scheiße. Hat sich auf jeden Fall kein Gespräch entsponnen. Ja, und das war so meine Story, wie ich zur Switch gekommen bin. Ich habe allerdings auch 20 Euro mehr bezahlt. Also ich bin in die Falle getappt, okay, quasi. Ne? Aber das war an dem Abend, okay, war es mir wert. Weil es war tatsächlich nicht nur, dass ich die Switch hatte, sondern ich habe auch sehr viel Spaß an der Jagd nach sowas. Ja, okay, das, um die auch kurzfristig noch zu kriegen. Ja, das ist halt auch ziemlich cool. Das ist halt echt wie ein Abenteuer, ne? Ja. Achso, zusätzlich dazu noch. Wir sind dann mit der Switch gefahren, hatten aber noch gar keinen Zelda. Ja, da ging der Spaß nämlich auch genau, nochmal los. Ja, stimmt, das war ja auch tricky, das Thema. Ja, sehr, sehr tricky. Und ich hätte eigentlich auch schon eher drauf kommen können, aber wir saßen erstmal im Auto und dachten, okay, wir haben jetzt nur die Switch, kacke. Was machen wir denn jetzt? Wir haben nur die Switch. Scheiße. Und dann haben wir irgendwie noch bei GameStop und was weiß ich wo angerufen, ob wir das Game doch noch irgendwie holen können, haben noch drüber nachgedacht, ob wir das Essen jetzt ausfallen lassen. Und dann kam ich auf die Idee. Zocken größer Essen. Kam ich irgendwie auf die Idee, frag doch mal den Typen bei GameStop, ob es das Ding nicht auch als Download-Titel gibt. Ja, es gab es als Download-Titel und wir haben Zelda als Download-Titel gekauft. Für 59 Euro irgendwas. Ja, immer noch 10 Euro weniger als die Retail. Oder 69, Moment, ich wollte mich nicht vertun. Es war, glaube ich, der gleiche Preis. Doch, 69 Euro. Ja, finde ich unverschämt. Preis, ne? Ich finde das unverschämt. Ich finde echt, Download-Titel sollten mindestens irgendwie 10 günstiger sein. 15% günstiger sein. Die sparen sich die Box, die sparen sich Lieferkosten, die sparen sich ein Cover, die müssen ja nur irgendwo auf den FTP die Daten hochladen. Ja, ist doch so, echt. Finde ich unfair. Deswegen würde ich auch kein Freund von Download-Spielen. Nee, ich eigentlich zumindest auch nicht. Zumindest bei Konsolen nicht. Ja. Also ich halt auch nur, wenn Indie-Titel irgendwie eh nur digital kommen, dann ist das eh was anderes. Ja gut, dann ist das ja egal. Schmeiße ich denen mein Geld auf jeden Fall hinterher, weil gerade Indies haben es nötig. Mhm. Aber halt, ne, Zelda, GTA oder was weiß ich was an großen Titeln so, die lade ich mir doch nicht runter für denselben Preis, wie wenn ich das im Laden kaufe. Dann kann ich mir das Spiel doch lieber irgendwie schön archiviert ins Regal stellen, statt dass mir meine Konsole verreckt und dann muss ich ja, gut, das ist heutzutage Account gebunden, ne, aber ja, trotzdem. Ja, aber trotzdem, lad doch mal ein GTA 5 mit 80 GB Spiel drunter. Ja, genau. Ja. Du bist ja einen halben Tag dran erstmal. Wie viel hatte denn Zelda? Hast du da eine Hausnummer, weißt du das? Ich glaube, es hat ja irgendwas 32 GB. Boah! Ist auch schon ein recht dickes Ding. Wahnsinn, ja. Der muss weniger haben, oder? Die Konsole hat ja nur 32 GB. Stimmt. Ich glaube, um die 20 hatte. Die haben gesagt, drei Viertel der Konsole irgendwie ist dann voll. Boah. Ja. Nee, ich glaube, das waren noch weniger. Aber gut, das wäre jetzt alles nur Spekuliererei. Muss ich nochmal genau nachgucken. Aber ich habe auf jeden Fall eine Zeit lang geladen. Ne? Das bringt uns aber auf ein interessantes Thema noch, beziehungsweise auf eine interessante Frage. Wie ist die Switch denn so speichermäßig ausgestattet? Da können wir eigentlich, um mit der Frage einzuleiten, können wir mal auf die Specs eingehen. Was kann die Konsole denn so technisch für unsere Tech-Freaks und Spec-Junkies? Also wie wir gerade schon gesagt haben, ist auf jeden Fall ein Nvidia Tegra-Grafikchip. Tegra-Chip, ja. Der wohl auch sehr, einfach dadurch, dass er sehr populär ist, ne, auch gut programmierbar ist. Deswegen wird es auch wohl sehr einfach für Entwickler sein, da ihre Titel zu portieren, also die ganzen Indie-Spiele drauf zu packen. Was ich grundsätzlich sehr, sehr gut fand. Oder gut finde, dass das jetzt der Fall ist, dass es möglich ist, weil frühere Nintendo-Konsolen wohl hardware-technisch eher schwierig zu programmieren waren. das ist grundsätzlich der Grafikchip und der bietet auch eigentlich das, was man haben will, was man braucht. Ich habe jetzt auf dem großen Fernseher und auch im Handheld-Modus sehr großen Genuss daran. Also absolut, ja. Ich sehe auch gar keinen Nachteil bisher an dem Gerät. Also ja, vor allem, für ein großes Zelda perfekt. Ja. Also wo hast du ein Handheld-Spiel, was so grandios aussieht? Ja, bisher noch nicht. Also, vor allen Dingen, ich meine, selbst die Vita, das stärkste Handheld auf dem Markt war bisher. Der Bildschirm ist größer, besser aufgelöst. Bessere Auflösung. Das kann schon einiges. Ja. Das hat richtige 3D-Sticks, ne? Die Vita hat zwar auch welche, aber die sind halt immer noch ein Eckchen zu klein, nicht so handlich. Ne? Ja. Das ist bei der David mal immer. Ja, das sehr Switch gerne. Ja noch nicht so bitte oft. Bitte aufpassen, ne? Ja. Hast du, mach mal den Finger sauber. Ich habe jetzt hier gerade kein Desinfektionsmittel. Ich finde nämlich so von der Handhabe her ist das doch ein bisschen. Also der interne Speicher ist 32 GB, ist aber einfach mit einer SD-Karte erweiterbar. Und ich glaube, der frisst bis 128. Ich glaube sogar mehr. Ich bin mir da nicht sicher, aber 128 auf jeden Fall. Und von daher finde ich das auch gar kein Problem. Da, also klar, eine PS4, die 1 TB hat oder so, aber weiß ich nicht, ob das muss 1 TB haben. Gut, wenn du jetzt viel runterlädst, klar. Aber wenn du dir jetzt nur die Speicherdaten drauf haust, dann brauche ich keinen Terabyte Speicher. Nein, so, vor allem, also, wenn du davon ausgehst, dass du dir die Cartridges holst, genau, dann hast du sowieso kein Problem mehr im Speicher. Ich habe jetzt natürlich mit dem Zelda-Download schon recht viel davon belegt. Ja, ja. Und wenn du dir mehr Download-Titel holst, auch, also die Indie-Spiele werden wahrscheinlich sowieso nicht so groß sein, nee. Aber in der Regel wirst du kein Problem damit haben. Deswegen finde ich dieses Rumgemoppe, oh, kleiner Speicher, finde ich auch eigentlich relativ übertrieben. Was kostet eine SD-Karte? 128 GB? Ja, kostet vielleicht 30, ja. 40 Euro, wenn überhaupt. Eine SD-Karte, ja. Nicht die... Ja, die Sony-eigene kostet Sony-eigenen 500 Euro. Ja, nein, genau. Natürlich nicht, aber... Aber so, ja, im Vergleich, ne? Jetzt, ich habe gerade mal so geguckt für eine PlayStation Vita. Das ist ja horrend, was die da auffahren. Ich habe meine aus Japan. Ich weiß, ja. Genau. Und du hast noch unter 100 gezahlt, ne? Ja, 99 Euro, glaube ich. Ja, wenn du hier eine kaufst in Deutschland, irgendwie bei Amazon oder so, die 64 GB Speicherkarte für die PS Vita, da bist du bei 130 Euro. Ja, Wahnsinn, ne? Und das ist einfach nur gestört, Sony, ja. Sorry. Dann kannst du dir 40 USB-Sticks verkaufen. Ja, allerdings. Und hast 10-mal mehr Speicher dann. Allerdings. Also das ist, ja, ich weiß nicht, was Sony sich dabei gedacht hat, aber ich finde die Lösung von Nintendo mit den normalen SD-Karten finde ich eigentlich ganz gut. Ja, klar, was soll das? Was so, soll Nintendo sich jetzt noch ein neues Format ausdenken? Erstmal wollten die wahrscheinlich so schlank wie möglich halten, da brauche ich dann keine große Festplatte da einbauen, die wahrscheinlich auch viel mehr Akku ziehen würde dann noch. Je größer die Festplatte. Ja, klar. Und von daher finde ich die 32 GB voll in Ordnung, die drauf sind. Ja, finde ich auch. Vor allem die Erweiterbarkeit, die ist ja auch sehr geschickt gelöst. Ne? Ja. Du kannst, und das haben wir noch gar nicht erwähnt, du kannst das Gerät ja auch unterwegs hinstellen. Ne? Wenn du die Joy-Cons abnimmst, ja, dann kannst du den Bildschirm, also das Tablet selber, kannst du hinstellen, ja, und kannst dann mit den Joy-Cons spielen und auf dem Tisch. Also praktisch ist es nicht so wirklich, da muss schon sehr nah dran gehen, um ordentlich was zu sehen. Ja, ja, genau. Die Handheldposition ist einfach sehr, sehr gut. Ne? Ist ja wirklich perfekt. Und die liegt top in der Hand. Ich finde ihn auch nicht zu schwer. Mit dem kann man gut so stundenlang Zelda spielen auf der Couch. Nee, ist wirklich nicht zu schwer. Ich habe sogar das Gefühl, es ist leichter als ein reguläres iPad. Ja, leichter auf jeden Fall. Mhm. Ja. Obwohl es schon sein Gewicht hat, was auch dazu beiträgt, dass sich das ganze Ding sehr wertig anfühlt. Ne? Ja, stimmt. Als ich das erste Mal aus der Packung genommen habe, dachte ich, okay, es ist ein Gewicht, ne? Ja. Das wiegt ein bisschen was mehr, aber es ist auch ordentlich Technik drin. Und es hat mich eigentlich überrascht, dass ich das so lange so gut in der Hand halten konnte. Ich dachte erst, ich müsste es ablegen, ne? Auf dem Schoß oder sonst wo. Aber das geht sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, das gefällt mir sehr, sehr gut an der Konsole, die Sticks, wir hatten gerade schon mal kurz drüber gesprochen, die Sticks lassen sich sehr, sehr gut bewegen. Es war für mich Asche auf mein Haupt und ihr werdet mir wahrscheinlich, werde ich mich köpfen. Ich habe das 3DS verkauft, weil ich mit den Sticks oder mit dem Stick nicht klargekommen bin. Ich fand es scheiße. Echt? Das war einfach nur so ein Schiebe-Ding. Ja, ja, Schiebepad, ja, ja. Und ich hatte regelmäßig Daumenschmerzen, ne, Schmerzen in der Hand, nachdem ich längere Spiele-Sessions hatte. Ja. War gar nichts. Und bei diesen Sticks hier kannst du sehr, sehr gut agieren. Das beeinträchtigt, also Schmerzen oder sonst irgendwas hast du gar nicht danach. Ja, mit dem Controller haben die schon wieder richtig gut abgeliefert. Also da finde ich, hat Nintendo, wie du jetzt sagst, gut der 3DS, aber ansonsten finde ich, hat Nintendo bei den Controllern eigentlich nie irgendwas falsch gemacht. So großartig. Nee, eigentlich nicht. Also ich finde auch, ich bin Fan von allen Nintendo-Controllern. Der N64-Controller war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und selbst den finde ich den, richtig ja, geil. Ja, der ist auch gut, wenn man den mag ich echt gerne. Der war super. Ja, ist der erste Controller, der wirklich einen Analogstick hatte. Ja. Der also 3D-Bewegung überhaupt realisiert hat in einem Videospiel. Hat den auch Menschen mit drei Armen ordentlich halten können. Ja. Endlich. Endlich konnten Menschen mit drei Armen den gut... Ja, der sah halt echt eher aus wie ein Raumschiff aus Star Trek als irgendwie was anderes, der Controller. Und man hat halt auch diese Funktion links des Hörnchen mit dem Steuerkreuz und das mittlere Hörnchen mit dem Stick zu benutzen, nie in Aktion gehabt. Also es gab kein Spiel, wo das nötig gewesen wäre. Oder ich glaube, es gab sogar kein Spiel, wo es möglich gewesen war. Du konntest, glaube ich, also es gab mehrere Spiele, da hattest du unterschiedliche Steuerungskonzepte, die du dann umswitchen konntest. Also links, rechts, Mitte, rechts oder links, Mitte. Aber ich glaube, das hat... Links, Mitte? Ja, ja, das ist ja das, was ich meinte. Also links, Mitte ist halt, hat, glaube ich, nie jemand gemacht, weil Steuerkreuz und Steuerstick ist ja Quatsch. Ja nichts, ja. Du könntest, glaube ich, theoretisch so was wie hier, ne, so die klassischen Shooter, so ein Turok oder so ein Goldeneye oder so, könntest du wahrscheinlich so spielen. Waffenauswahl und so weiter kannst du ruhig da drauf legen. Schießen oder genau, richtig, weil Schießen und Zielen hast du mit Z und mit L. Oder ja doch L dann immer in dem Fall. Aber ist auch egal. An sich fand ich, der lag halt gut in der Hand. Ich habe da sehr gerne mit gespielt. Einziger Murks ist halt der Control-Stick, der irgendwann ausleiert. Ja. Da gibt es dann irgendwie von Hori wahnsinnig teure, weil limitierte Controller, Neuauflagen von ein paar Jahren, die sehr schön sind, extrem wertig aussehen, gute Qualität haben und halt Sticks drin haben, die nicht ausleiern. Einfachere Variante ist, sich einen nachgebauten Stick, der quasi wie ein Gamecube-Stick ist, aber so vom Sockel her und für den Einbau her geeignet für einen N64-Controller ist, den nachzukaufen und selber nachzurüsten. Aber genau. Hast du denn nur Zelda bisher für die Konsole oder hast du noch ein anderes Spiel geholt, Andi? Nein, ich habe tatsächlich nur Zelda. Habe damit auch sehr, sehr viel Zeit verbracht. Ich habe mir als Demo noch Snipperclips runtergeladen. Das habe ich mit Dennis mal kurz gespielt. Das war recht witzig. Sehr süß, ja. Ja, obwohl clever. Komischerweise, wir als recht erfahrene Gamer ziemlich schnell an unsere Grenzen gestoßen sind in einem Level, bei dem wir einfach nicht wussten, was wir jetzt da machen sollen. Okay. Witzigerweise ist mir das mit meinem Bruder auch passiert. Ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, was ich da machen kann. Ehrlich? Yeah. Wir sollten es vielleicht nochmal machen. Ja. Eigenartig. Oder hast du es auch schon gespielt? Nee, Snipperclips habe ich ja gar nicht gespielt. Okay, es ist ein recht witziges Spielkonzept tatsächlich. Ja, sehr, sehr clever. Ist jetzt kein Konzept, wo man sagen würde... ist auf Dauer oder sowas, ne? Oder? Ja, ach nee, das meine ich gar nicht. Sondern, also klar, auf Dauer spielst du jetzt keine 80 Stunden wie so ein Zelda oder wie was weiß ich was. Aber das ist jetzt kein Spiel, wo ich jetzt denken würde, was eigentlich normal wäre oder logisch. Vereint jetzt die ganzen Features von der Switch, um zu zeigen, was die so drauf hat. Das ist bei den Starttiteln ja meistens so. Mhm. Aber das tut Zelda im Prinzip auch nicht. Obwohl, auf der anderen Seite kannst halt die Features, die Switch halt hat, die kannst du damit schon nutzen. Du kannst das Ding irgendwie aufstellen in der Bahn oder so, wenn du dir dann deinen Tisch umklappst vom Vordersitz, kannst du deine Switch da irgendwie hinstellen mit den Joy-Cons irgendwie dann quasi spielen, aber dann kannst du das Ding auch genauso gut in der Hand halten, also ja, im Prinzip ist das egal. Ich würde es einfach nicht machen. Nee, also, das ist nur für Multiplayer-Sachen interessant. Wenn du mit zwei, drei Leuten spielst, in der Kneipe meinetwegen oder beim Kumpel mal zu Hause, ginge auch. Und ich glaube auch, das machst du nur ein- oder zweimal mit Leuten, die es ausprobieren wollen. Also ich glaube, die dauerhafte Anwendung, das ist du kannst theoretisch auch mit dem Pro-Controller dann in der Bahn spielen. Stellst halt hin und spielst einfach mit dem Pro-Controller dann wie als wenn er am Fernseher steht. Ja, dann ist der Sinn schon wieder fast verfehlt, weil du noch mehr mitnimmst. Ja, genau. Du nimmst dann halt den Pro-Controller noch mit. Das hatte ich jetzt auch nicht. Ich hatte den getestet, als ich nach Frankfurt gefahren bin letzte Woche. Und da habe ich, für das Bild habe ich den auf den Tisch gestellt, aber ich habe auch ganz normal im Handheld-Modus, sage ich mal, gespielt. Ich hatte jetzt nicht auf den Tisch gestellt und mit den beiden Joy-Cons gespielt. Also, weiß nicht, erinnert mich auch an die. Ich fand diese Wii-Steuerung auch nicht so geil. Mit dem. Mit der Fernbedienung und dem Nunchuck. Das fand ich mag lieber, wenn ich so einen Controller habe, der in sich geschlossen ist, den ich in der Hand halte und wo ich nicht dann so noch rumwackeln kann. Da fehlt mir irgendwie so die Kontrolle dann. Was du natürlich auch machen kannst, ne? Das haben wir jetzt. Ja, du kannst das ja machen. Es gibt ja noch dieses kleine Skelett, wo du dann die Joy-Cons reinstecken kannst und wo du dann eigentlich einen Controller hast. Was auch, wenn du einmal den Pro-Controller in der Hand hattest, nie wieder benutzen wirst. Never again. Ja. Ich habe auch, seit ich den Pro-Controller mir zugelegt habe, ich habe mir im Nachhinein zugelegt, weil ich sehr, sehr gut zurechtgekommen bin eigentlich mit dieser Skelettlösung, auch im Fernseher. Ich dann allerdings in das Problem gelaufen bin, was auch im Netz all around ist, mit dem linken Joy-Controller. Also die Konnektivität geht einfach irgendwann, beziehungsweise nicht irgendwann, sondern in speziellen Situationen, rekonstruierbaren Situationen auch verloren. Wenn du dein Knie dazwischen hast, dann läuft das Ding einfach nicht mehr. Es gibt inzwischen Fixes, die, wie du dann selber mit einem kleinen Plastikstück, wenn du den Controller aufschraubst, das machen kannst. Und es soll in späteren Baureihen auch wohl nicht mehr der Fall sein. Das ist wirklich nur eine Charge gewesen. Naja, die erste wieder natürlich. Ja. Also man kann die sicher auch nachkaufen. Die gibt es ja einzeln zu kaufen. Ja, also die Preise brauchen wir gar nicht schon unterhalten. Das wird da wahnsinnig, was Nintendo da abliefert. Ja, können wir da auch einmal, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, jetzt einmal komplett alles runterbrechen. Irgendwie Spiel haben wir gerade schon gesagt, Zelda 70 Euro, alles klar. Ist ja, halt der Pro-Controller auch. Pro Controller auch 70 69, Euro. Ja. Boah, ja. Das ist richtig. Aber gut, PS4 Controller, Xbox Controller kosten halt genauso viel, ne? Ein Joy-Con. Also, die kriegst du dann auch mal für 40, 50 im Internet oder so, wenn jemand irgendwie einen Anbieter, ein Angebot hat, aber ja, okay. Ein Joy-Con für 49, glaube ich, sind oder 59. Ja. Ein einzelner Joy-Con. Wenn du zwei kaufst, bist du 100 Euro los. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Und dann musst du dir, glaube ich, noch, oder kannst du dir, es gibt ja für die Joy-Cons selber auch nochmal einen kleinen Schiebeaufsatz, damit du das ein bisschen runder hast. L&R-Taste noch vernünftig hast. Genau, genau. Dass du die hast. Und die kannst du dir auch noch einzeln kaufen. Ja. Die kosten 19 scheiß Euro. Pro Stück? Ja, yeah. Diese Plastikaufsatz. Mit so einer Handschlaufe, damit du die auch nicht verlierst. Ja. Also es ist auf jeden Fall crazy, was die aufrufen für Preise für die, Zusatzdinger. Die nehmen für den, es gibt ja so einen Plastikständer, damit du den besser so hinstellen kannst. Ja, die Switch jetzt als... Einfach ein Plastik, so ein, sagen wir mal, ein Plastik, was aussieht wie ein Set, wo du da drauflegst, 12,99 für ein Stück Plastik. Das ist schon echt der Knaller, wenn man sich überlegt, was man da kauft, was wirklich halt gerade bei den Controllern, irgendwie, da ist vielleicht noch ein kleines bisschen Technik drin, aber diese Schiebeleisten, die du auf die Joy-Cons links und rechts drauf machst, Das ist eine Plastikleiste Nintendo, mit zwei Plastikknöpfen quasi drauf. Ja. Für 19 Euro. Ja. Auch wieder dieses Skelett, womit man die Joy-Cons zum Controller machen kann, ohne Ladefunktion. Möchtest du dieses Skelett mit Ladefunktion, musst du dir extra kaufen, kostet glaube ich auch 19 oder 29 sogar. Ja, 29, ja. Ach, also es gibt zwei Skelettarten, eins mit Ladefunktion, eins, was dabei ist, ist ohne Ladefunktion, ist einfach nur quasi auch wieder ein Plastikskelett, wo du die reinsteckst. Und dann gibt es eins mit Ladefunktion, falls die mal leer sind, könntest du die dann anschließen. Kostet auch wieder extra. Nee. Ja. Wo ich mich tatsächlich beim ersten Mal auch gefragt habe, oder ich konnte die überhaupt gar nicht unterscheiden. Ich dachte so, ich könnte jetzt an dem Skelett, was ich dabei habe, irgendwie dann auch. Nö, kannst du nicht. Musst du ein extra Teil haben. Sieht genauso aus. Ja. Also die machen da schon wieder unglaublich viel Geld mit Mist. Genauso du hast. Es ist ja, im Endeffekt ist das ja ein Handheld. Also möchte ich ihn auch unterwegs laden können. Ist aber kein Ladekabel dabei, ist nur das Verbindungskabel Strom zur Dockingstation. Okay, Ladekabel hatten die natürlich auch beim 3DS nicht dabei. Ja, finde ich auch schon scheiße. Ist auch scheiße. Kostet auch wieder 19,99 das original Nintendo-Ladekabel. Jetzt ist da zwar ein USB-Stecker dabei, also USB-C auf normalen USB. Das heißt, du kannst vom iPhone einfach eins nehmen und in den Stecker stecken, der lädt dann auch, aber... Da sind ja auch wieder so Sachen, warum packe ich da nicht einfach nochmal so einen kleinen blöden Stecker? So einen blöden Adapter, der Strom kostet für die 10 Cent in der Herstellung. Steck den rein, mach den mit USB-Buchse, nimmst das Kabel mit und fertig. Ja. Ja, wobei du einen Stromstecker hast bei der Konsole, also bei dem Dock selber. Ja, aber der ist in der, also bei mir der ist der dann, jetzt genau, du hast keinen Bock, hinter der Dockingstation, hinter dem Fernsehschrank klar, da hängt der Stecker, dann musst du da wieder die Steckerleiste rausziehen. Ja. Also dafür, dass das eine Hybridkonsole ist, hätte ich mir noch gewünscht, dass da wenigstens ein Adapter dabei ist. Naja, die haben halt in der ersten Version jetzt versucht, das Ding so rauszuhauen, dass sie vielleicht doch noch ein bisschen Gewinn damit machen. Ja, klar. Ich glaube, vor 2 Tagen noch gelesen, dass die Herstellungskosten irgendwo bei 259 Euro liegen. Also sehr viel, ja. Ja, schon hoch. Ja. Also es ist ja fast immer so. Das war ja damals schon, ich weiß nicht irgendwie, wie es davor war in den Generationen, aber ich weiß irgendwie noch bei der Xbox, bei der ganz ersten Xbox, da hat Microsoft bei jedem Konsolenverkauf draufgezahlt. Ja, die haben sich durch die Spiele nachher finanziert. Ne? Genau, die haben das dann irgendwann durch die Spiele finanziert gekriegt, wobei auch nicht so wahnsinnig gut, deswegen war ja auch die Laufzeit der Konsole relativ klein. Die kam ja auch relativ spät, die kam ja nach GameCube und PS2 und dann kam ja irgendwann die Xbox und dann haben die ja auch als eine der ersten die Xbox 360 rausgebracht. Waren also relativ früh und es hatte einfach insgesamt eine kurze Lebensdauer, aber die haben halt einfach da schon sozusagen wirklich auch Schaden mitgemacht mit jedem Verkauf. Aber das war ja oft schon so, dass die Konsolen bei Startpreis irgendwie ein paar Mark eingespült haben, dann irgendwie nach einem halben Jahr runtergesetzt, irgendwie um 50 oder 100 Dollar oder so. Und dann haben sie halt eigentlich schon fast Verlust gemacht, wobei sich das Geschäft ja irgendwann einpendelt mit den ganzen Einzelteilen und Bauteilen, die dafür brauchen, dass die günstiger werden, weil dann irgendwann neue rauskommen und dann werden die älteren halt sozusagen günstiger. Aber das ist schon eine komische Kalkulation. Also finde ich schon echt irre, wenn man sich das mal so überlegt, dass man eigentlich sagt, ja, also wir verdienen an so einer Konsole so gut wie nichts. Ja, sagen wir mal so, unterm Strich ist das ganze Ding meiner Meinung nach, du musst Bock drauf haben und das Kleingeld am Start haben, ja, dass genau, du es machen kannst. Ja. Aber trotzdem hat es einen Heiden Spaß gemacht für mich, beziehungsweise macht es immer noch. Und ich bereue es überhaupt gar nicht, dass ich das Ding gekauft habe. Hat mich auch von dieser ganzen, ja, von dieser ganzen Trollerei und Quatscherei, oh, der Controller, das können die doch nicht machen und bla bla bla. Und hier und da und Zelda ruckelt so ein bisschen und so. Ja. Da dachte ich, weißt du, natürlich, ich bin von Nintendo nicht gewohnt, dass ein Spiel ruckelt. Ne? Also insofern kann ich es irgendwie nachvollziehen. Aber wenn man sich mal überlegt, dass ein Open-World-Game in dieser Größe nicht einen scheiß Bug hat, nicht einen, ja, bis auf dieses Ruckeln, der ist schon, der jammert mal auf sehr hohem Niveau. So. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß. Das, was ich... ich weiß nicht, kommen wir zu Zelda oder gehen wir auf die Nintendo Direct? Ja, ich würde erst die Direct vorziehen, glaube ich, gleich. Wir machen kurz die Spiele noch und dann würde ich die Direct nehmen, weil dann haben wir einmal abgeschlossen, welche Spiele jetzt noch rauskommen werden. Also ich habe mir noch aus Japan importiert, das ist auch so ein Ding, die erste Heimkonsole von Nintendo, die jetzt region-free ist. Oh, alle anderen waren ja gelockt. Du konntest ja nur PAL-Spiele spielen und die ist jetzt region-free. Außer der DS, aber du meinst, der ist als extra Heimkonsole gesagt, genau. Ja. Der DS, ja, aber der DS war zum Beispiel auch region. Nee, der 3DS war wieder ist nämlich region-locked. Der 3DS ist das einzige Handheld, das sogar region-locked ist. Es gibt keinen anderen. Ja, auf jeden Fall habe ich die Chance genutzt und mir dann endlich mal I Am Setsuna geholt. Eigentlich hatte ich ja auf den Vita-Port gewartet, der irgendwann mal erscheinen sollte. Der ist ja dann jetzt auch digital erschienen, aber ich wollte halt boxt haben und habe mir das dann Amazon Japan bestellt für 50 Euro. Ja, da habe ich jetzt gerade angefangen mal reinzugucken. Ist ganz gut, so ein Retro-RPG, Rollenspiel, ne? So in Chrono-Trigger-Art. Gefällt mir schon mal auf jeden Fall ganz gut. Aber ansonsten sieht es halt mau aus. Also man hat zum Release Zelda halt dabei gehabt, dann Bomberman, was laut etlichen Leuten, mit denen ich gequatscht habe, total schlecht sein soll. Alles, was am Bomberman geil war, haben die da vergeigt. Ja, es soll wohl zwei Core-Features geben, die total vergeigt worden sind. Nämlich, dass du, wenn du um die Ecke gehst, ein bisschen rumgeleitet wirst, um die Ecke, damit es halt bei allen alten Spielen, ja. Genau, und das ist eine Core-Mechanik gewesen. Ja. Und das fehlt. Du bleibst einfach in den Ecken hängen. Und das darf meine Bomberman nicht sprengen. Du hast Millisekunden Zeit, irgendwie, um aus deiner Sprengreichweite zu kommen. Du musst es echt perfekt timen können, deine Steuerung. Und da kannst du leider nicht. Und das zweite war, auf der Stelle stehen bleiben, ne? Du gehst noch so einen Millimeter weiter, Damit irgendwie, damit die Bewegung flüssiger, realistischer ist. Auch vollkommener Quatsch, gerade für Bomberman. Genau. Also Bomberman auch irgendwie nicht zu empfehlen. Ja, dann gab es halt noch dieses One-Two-Switch, so eine Minispielsammlung für einen Vollpreistitel, total vorbei. Dann, Fast RMX gab es noch. Genau, Fast RMX. Game. Aber auch nur als Download. Ja. Das ist ja so ein F-Zero-Klon, ne? Das gab es ja auch schon für die Wii U. Und das ist jetzt so eine Advanced-Version. Neo? Fast Racing Neo. Das heißt jetzt hier Fast Racing MX. Aha, okay, ja. Ist grundsolide, muss aber auch nicht unbedingt sein. Genau. Dann gab es noch ein Just Dance 2017 und auch, weiß ich nicht, bei einer Hybridkonsole macht ein Just Dance null Sinn. Setze ich mich jetzt in eine Bahn, lege das da hin und tanze dann da in dem Gang. Nee, meine ich. Also ich mache auch zu Hause nicht, aber ich würde auch nicht im Zug machen. Just Dance war dann noch. Ja, Snipper Clips gab es noch als Release. Und halt eine ganze Menge im E-Store an Neo Geo. Genau, so Neo Geo Classics und irgendwelche Indie-Spiele. Hier, wie heißt das nochmal? Binding of Isaac kam direkt. Kommt jetzt übrigens, wollte ich noch einen ganz kleinen Shoutout zu Head Up Games machen, die das jetzt als physischen Release im Herbst, glaube ich, rausbringen. Oder jetzt irgendwann demnächst. Ja. Aber jetzt nicht so nah. Ja, und jetzt bald. So langsam kleckern so ein paar Spiele rein. Has-Been Heroes kommt jetzt irgendwie bald. Ist auch so ein Indie-Titel, das spielt man so Helden quasi in Rente, die nochmal zu ihrer letzten Reise, zu ihrem letzten Abenteuer nochmal gehen. Mhm. Also irgendwie auch so ein bisschen roguelike. So. Sah ganz witzig aus. Müssen wir nachher mal einen Trailer gucken. Mhm. Ist ganz cool. Da bin ich am überlegen, ob ich mir das vielleicht nochmal holen werde. Ja, und jetzt ist halt gestern oder vielmehr heute Nacht kam die Nintendo Direct. Also mit heute Nacht muss man ja ganz kurz sagen, ihr werdet das ja etwas später hören. Ach ja, genau. Heute ist der 13. April. Ja. Genau. Um 0 Uhr kam eine Nintendo Direct und die war eigentlich ausgelegt für Splatoon 2 und ARMS als beiden großen Blöcke. ARMS ist ja dieser Prügler für die Switch jetzt, der neu rauskommt, so ein neues Franchise. Mhm. Den ich sehr skurril finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist wieder so ein typisches... Das ist ein Boxspiel, ne? Ja, du hast die Joy-Cons, die benutzt dann wie bei der Wii mit Bewegungssteuerung. Und deine Figur hat dann einfach so Go-Gadgetto-Arme, die dann so übers ganze Feld gehen. Und je nachdem, in welchem Winkel schlagen die dann irgendwie so krumm und von unten nach oben und kannst springen und hast irgendwie Special, so ganz absurd wieder von Nintendo. Könnte also super cool sein, wer weiß. Das ist genau das, was ich auch gedacht habe. Es könnte super cool sein, aber zu 80% könnte das auch gar nicht super cool sein. Ja. Das ist dann eher scheiße. Wahrscheinlich spielen auch 90% der Leute dann so. Fuchteln einfach nur wild rum und schlagen irgendwie zu. Ja. Und im Endeffekt ist das dann so, wie wir nachher Wii Sports gespielt haben. Wir lagen nämlich auf der Couch und haben nur unser Handgelenk bewegt. So, genau. Weil wir raus hatten, dass man gar nicht mehr schwingen muss, sondern du musst nur einmal so die Bewegung machen. Hm. Und das wird dann bei ARMS wahrscheinlich auch sein. Du musst nur den Joy-Con so ein bisschen nach rechts und links, damit der genauso zuschlagen. Naja, das Momentum, das ist halt, das kommt halt nicht durch die Kraft, sondern halt wirklich nur durch den Winkel. Genau. Hm. Ja gut. Und dann natürlich Mario Kart. Ja, genau. Ja, achso, Mario Kart 8 Deluxe ist ja quasi auch nur eine Variante von Wii U. Ihr nehmt mir hier meine ganzen... Ja, komm, aber das ist ja jetzt nichts Neues, ne? Mario Kart 8 können wir ja schon gesagt haben. Hallo, aber die haben hier gestern Nacht, haben die nämlich gezeigt, was da nämlich so besonders an der Deluxe-Version ist. Ja, was denn bitte, ja? Okay, ich starte mit der Switch. Achso, was wolltest du denn eigentlich? Ich wollte eigentlich mit dem 3DS-Part starten. Achso, wir sind dann gerade noch bei der Switch, genau. Dann machen wir es andersrum, ja. So, Mario Kart 8 Deluxe. Wow. Doppelte Items, wie beim GameCube-Teil, weil ich schon sehr cool finde. Oh ja, okay, ja. Also man, genau. Und die Arenen wie beim Super Nintendo, die Battle Modes sind zurück. Mhm. Großartige Nummer. Ja, besser als diese. Ich fand es mega bescheuert. Ich wusste überhaupt gar nicht, wo der Sinn liegt, als ich herausgefunden habe, dass das auf dem Vorgängerteil nicht gab. Genau. Warum nicht? Das war eines der besten. Ja, das war der beste Feature, ja. Ja. Großartig. Also die kommen wieder und natürlich auch alles wieder online spielbar. Also wir können auch online diese Battle-Arenen machen und normal fahren und so. Wobei, achso, das muss ich noch kurz dazu packen, diese ganze Online-Nummer, also zu meiner Person, zu meiner Spielerperson, finde ich ja sehr, sehr schwierig. Ne? Also wenn Koop, dann Couch-Koop und überhaupt nur Koop. Gegeneinander finde ich schon wieder schwierig, außer bei Mario Kart. Ja, okay. Das ist okay. Bin ich ja so ein bisschen auf deiner Seite, ich spiele auch so gut wie gar nicht online. Du, glaube ich, ein bisschen mehr? Hey, ja, ich spiele online, klar. Ja. Aber also ich finde ja schon kompetitives Spielen finde ich auch cool, aber ich bin da relativ schnell frustriert, wenn das Skill-Level zu unterschiedlich ist zwischen den beiden Kontrahenten, also mir und meinem Mitspieler oder Mitspielerin. Wenn ich da hart nass gemacht werde, dann denke ich mir so, ja komm, das hat ja überhaupt keinen Sinn. Du bist einfach besser da drin und ich werde nicht besser, wenn ich mit dir spiele. Also lasse ich es lieber. Richtig, Anfang meiner Online-Spielerkarriere, Unreal Tournament, Bums-Kopfschuss, Respawn, Bums-Kopfschuss, Respawn, Bums. Das war's mit meiner Online-Player-Karriere. Ja, nee, das macht natürlich keinen Sinn. Naja. Ich spiele lieber Spiele, wo der Schnitt anders ist und wo du dann auch distinktivere Einzelerfahrungen hast. Zum Beispiel Street Fighter. Wenn du Street Fighter online spielst, dann hast du halt, wenn du Pech hast, hast du irgendwie so einen japanischen, ich sag mal, hier so Championship-Spieler oder so, der irgendwelche Ligen mitspielt, da halt die großen Matches beim Evo irgendwie dabei ist, der macht dich halt übel nass. Oder du hast halt irgendwelche Leute, die das entweder auch gerade zum ersten Mal spielen, ein bisschen online zocken oder irgendwie nur so richtig beschissene Taktiken anwenden, wo du denkst, geil, die kann ich total schnell aushebeln. Das ist halt was ganz anderes, weil das nicht so auf Zeit und so Aktion-Reaktion, ich meine, klar, natürlich Aktion-Reaktion, aber gerade das ist nichts anderes. Natürlich, aber nicht so auf diese Zeitkomponente wie bei einem Unreal oder bei einem Quake oder so. Bei Street Fighter passiert das mitunter halt auch total häufig bei Tournee-Matches, dass du dich gegenüberstehst, dir gegenseitig gegenüberstehst und jeder paced so ein bisschen irgendwie vor, zurück, okay, wie beim Boxen, so ein bisschen Schrittwechsel, so du guckst irgendwie, was macht der andere, wie startet der, wer macht den ersten Schlag und erst wenn du dann im Fluss bist, dann gibt es die ganze Zeit auf die Fresse, so dann hast du so wie so eine Comic-Wolke, wo die Fäuste fliegen. Ja, okay. Ist halt schon so, ne? Was aber die Tension jetzt nicht wirklich weniger macht, ne? Also du bist ja trotzdem. Nee, das nicht. Ja. Aber du hast halt nicht dieses Reinkommen tot und so diesen Frustrationsmoment, der ist nicht so krass, ja, der ist anders. Ihr seid auch beide halt relativ früh aus dem Thema Online-Spiele ausgestiegen. Ja, das stimmt. Weil heutzutage hast du ja bei ganz, ganz vielen Spielen einfach ein super Matchmaking. Mhm, so, wenn du neu anfängst, bist du halt auch nur mit neuen Leuten da drin. Ja. Und früher hattest du halt ja nicht. Du hattest ja, bei StarCraft 1 oder bei Warcraft oder so, da gab es kein Matchmaking. Fertig. Du bist ja in eine Lobby gegangen, also wenn du Pech hast, hattest du einen Profispieler. Wenn du Glück hattest, jemand, der halt auch gerade erst spielt. Ja. Und wenn du Pech hast, den ganzen Tag nur Profispieler gehabt, dann hast du immer nur auf die Fresse gekriegt. Ja, das ist natürlich und jetzt hast du ja wirklich so Matchmaking-Sachen. Gerade auch bei diesen ganzen Dota und League of Legends-Sachen und so, dann spielst du deine 5 Spiele am Anfang, wirst ungefähr einsortiert, wie gut du gespielt hast und dann bist du in so einer quasi kleinen Liga, wo auf deinem Niveau ein bisschen drüber, ein bisschen drunter Leute mitspielen. Ja. Also da hast du schon relativ viel getan. Und ich glaube auch, das ist bei den neuen Street Fighter-Teilen ist das so, dass mit Matchmaking gearbeitet wird. Hm. Da wirst du keinen... Ja, ja. Pro, auf jeden Fall. Am Anfang bekommen. Du wirst dich langsam steigern, je nachdem, welches Level du hast. Ganz genau, du hast halt ein gewisses Level. Genau. Und du kannst, glaube ich, sogar einstellen, ob du entsprechend deinem Level Gegner ausgewählt haben willst oder halt nicht. Ja. Ob es dir egal ist, sozusagen, damit du besser trainierst. Na gut, dann hätten wir Mario Kart schon mal abgedeckt. Dann kommen wir nämlich jetzt zu Ultra Street Fighter 2 Final Chapter. Ja. Boom! Was ein Titel! Halbe Cover nur Titel. Dann kommt noch so ein USK-Logo und dann hast du noch so einen kleinen Ryu da drauf. Ja, hat wahrscheinlich gefühlt 100. Street Fighter 2 Remake für jegliche Konsolen. Aber ein sehr gutes, also zumindest grafisch sehr gutes. Genau. Weil du, wie bei den neuerdings gemachten LucasArts Remakes, sehr gut die Grafiken übersetzt hast. Sieht ein bisschen runder aus, ein bisschen schöner, nicht mehr so pixelig, aber du kannst auch, glaube ich, 1:1 genau, habe ich mir aufgeschrieben, HD und Retro-Style, du kannst wechseln. Ja. Ach, nett. Das ist sehr cool. Dann jetzt pass auf. Damit haben die geworben. Seit 20 Jahren gibt es jetzt 2 neue Kämpfer bei Street Fighter 2. Oh. Wen? Evil Ryu. Okay. Und Violent Ken. Oh mein Gott. Pass auf. Violent Ken wurde von M. Bison Violent gemacht. Ich hab auf dem Boden gelegen, als der Satz fiel. Wie geil ist das denn? Also Evil Ryu, den gab es ja schon in 2-3 anderen Street Fighter Teilen. Aber erst in späteren Teilen. Ne? In Teil richtig, zwei der gab's war in Teil 2 noch nicht spielbar. Aber der war, Violent Ken. Aber Violent Ken ist vollkommen der neu. Der von M. Bison Violent gemacht Das ist wurde. Geil. Das ist richtig geil. Und was auch großartig ist, ein Hardware-Feature. Ich weiß noch nicht, das geht in diese Richtung ARMS, ja? Der Weg du des Hadouken, ne? Genau, du kannst den Hadouken mit den Joy-Cons machen. Also First Person. First Person. Oh Gott. Der Modus heißt der Weg des Hado. First Person Hadouken Mode. Aha. Das heißt, du stehst dir dann gegenüber und musst die ganze Hadouken! Dann siehst du einfach, wie so zwei Arme hinkommen und der Ball weggeschossen wird. Okay, das klingt eigentlich sogar ganz witzig, aber eher so als Partyspiel. Ja, so nicht, als Gimmick, ne? Nicht, dass du irgendwie normales Match hast, während du die beiden Joy-Cons in der Hand hältst, kannst du so ein Hadouken. Nee, das ist ein spezieller Modus. Mit der Hand. Ja. Nee, das ist ein spezieller Modus. Einfach wie so ein Tastio Might wie bei Mortal Kombat oder was. Ja, yeah, okay, das ist dann witzig. Dann haben die noch einen 2-Player-Modus gegen NPC, wo du mit 2 Spielern kämpfst, aber eine Health-Leiste dir quasi teils. Mhm. Also diesen früheren Team-Modus, weißt du? Ja. Wo du wechseln kannst und dann spielt jeder gegen NPCs. Das waren die neuen Features bei Ultra Street Fighter 2 Final Chapter. Final Chapter, ja. Warten wir mal die nächste Konsolengeneration ab, was die sich dann ausdenken. Kommt am 26. Mai auch schon raus. Mhm. Also Ende nächsten Monats. Dann haben wir Neo Geo Arcade Classics. Da werden jetzt im E-Shop immer wieder neue mal rauskommen. Okay. Also, nicht wahnsinnig spannend. Genau. Ja, okay. Vor allen Dingen auch nicht besonders toll aufbereitet. Also da muss ich ganz kurz noch zu sagen, dass der Nintendo E-Shop wirklich noch ein paar Evolutionsstufen braucht auf der Switch, bis das Ding wirklich richtig funktioniert. Bei den ganzen Neo Geo-Teilen zum Beispiel, bei den Spielen, hast du nur Screenshots der Spiele mit einem Neo Geo-Logo und musst dann für, weiß ich nicht, Metal Slug oder sowas, musst du nah rangehen und dann minimäßig klein einfach das Metal Slug Logo nochmal gucken. Also du weißt überhaupt gar nicht, was du da Ja, ja, das ist ein bisschen komisch gemacht, die Screenshots auf dem E-Shop. Okay. Ja, aber ich denke mal, das werden die mit irgendeinem System-Update vielleicht mal ändern oder so. Dann ist das für dich, glaube ich, Sonic Forces. Mhm. Wieder so ein 3D- und 2D-Welten, immer so unterschiedlich. Oh, okay. Ja, sah ganz witzig aus und kommt im Winter 2017. Da haben die jetzt auch gar nicht so viel zugezeigt. Die hatten einen kleinen Sonic-Block, also kam dieses Sonic Forces. Ein Sonic Mania ist so ein Retro-Look-Sonic, mhm, mit aber neuen Stages, so ein bisschen an die alten angelehnt. Ja. Also komplett nur in 2D. Das soll jetzt schon im Sommer 2017 rauskommen. Ja, ich bin nicht so der große Sonic-Fan. Ich kann damit jetzt nicht viel anfangen. Also ich bin ja auch, ich mag Sonic gerne, aber ich bin echt nicht so ein Maniac. Also ich glaube noch, ich spiele Sonic, glaube ich, ein bisschen lieber noch als du, aber ich finde es unfassbar frustrierend. Das ist so eins der Features, die ich bei Sonic schon immer gehasst habe. Wenn du einmal getroffen wirst, verlierst du all deine Ringe. Ja, nicht ein Teil, alle. Ja. Also bis auf einen, glaube ich. Ja, genau. Dann kannst du noch einen verlieren, hast null und dann bist du weg. Ja. Keine Ahnung, mochte ich noch nie als Feature. An sich Grafik, Musik, so generell Innovation, die Geschwindigkeit natürlich war damals natürlich der absolute Knaller. Ja, ja, klar. Im Gegensatz zu Mario oder anderen Jump'n'Runs. Ja. Nee, Sonic hat schon seine Daseinsberechtigung und dann die Evolution der Videospiele angekurbelt. Auf jeden Fall. Klar. War natürlich das Maskottchen der Gegner von Mario, ne? Ja, das ja. Maskottchen von Sega und so. Aber ist einfach nicht der perfekte Jump'n'Run. Genau. Aber ist egal, es gibt gute Sonic-Spiele. Ja. Sonic Adventure zum Beispiel ist großartig. Ja. Ja, dann hätten wir den Sonic-Vlog weg. Also im Sommer kommt der Retro-Look-Teil, Mania und Forces im Winter. Dann haben wir Fate Exceller. Ach, So ein Dynasty Warriors-Klon. Hä? Fate Exceller ist doch gerade erst für die PS4 als... Ja, The Umbrella Star kommt jetzt auch für die Switch. Ach so, kommt jetzt auch. Genau, kommt auch als Port für die Switch. Aber ich wusste nicht, dass es so ein Dynasty Warriors Teil ist. Ja, also jetzt nicht von den Dynasty Warriors, aber halt so eine Art. Klassischer, also so ein Hack and Slam gegen 1000 Gegner auf der Karte, so Hyrule Warriors und so was. So ein Schlachtending, ja. Kommt am 21.07. dieses Jahres schon raus. Mhm. Sah ganz witzig aus jetzt in dieser Vorstellung. Dann Disgaea 5 Complete Edition. Also auch ein Port von den ganzen Disgaea PS4, PS Vita Teilen, okay, gibt's ja auch mittlerweile für alles. Kommt auch schon im Mai, 26. Mai. Puyo Puyo Tetris. Ja. Kommt jetzt, glaube ich, irgendwie nächste oder übernächste Woche schon. Das ist glaube ich, schon raus. Oder ist schon raus. Ja, also die Demo gab es jetzt zumindest ab heute. Ja, die Demo kannst du laden und ich meine, du kannst es auch kaufen schon. Dann mein System Seller schlechthin. Monopoly. Monster Hunter? Nee, Monopoly. Ach so. Okay. Nee, die haben Monopoly. Ich meine, bietet sich natürlich an, wenn man das jetzt irgendwo mitnimmt, so ein Brettspiel zu spielen. Ne, mit zwei, drei Leuten so ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber keine Ahnung, wenn ich Monopoly spielen will, nehme ich mein uraltes Monopoly raus und spiele am Würfel einfach richtig. Ja. Vor allen Dingen haben die auch damit geworben, dass man mit dem HD-Rumble von den Sticks dann halt die Würfel richtig spürt, wie die Würfel. Wow. Wow. Er nimmt dann einfach richtige Würfel in die Hand. Genau, ja. Ja gut, das kommt irgendwann im Herbst. Dann Rayman Legends Definite Edition. Mein Gott, ey, jetzt mal ganz im Ernst. Also, da waren jetzt irgendwie Ultimate Edition, Final Edition, Definite Edition. Wollte ich mich eigentlich verarschen? Das sind ja nur Ports bisher. Von irgendwelchen existierenden Sachen. Jetzt überspringen wir die ganze Scheiße und sag uns mal, was es an originalen Titeln gibt. Was gibt es denn an neuen Sachen, die extra für die Switch entwickelt wurde? Da bist du. Können wir aufhören. Ja. Ehrlich? Dann können wir zu 3DS weitergehen. Ja. Das ist ja erbärmlich. Naja, warte mal. Rayman Legends, Sign Mora gibt es auch schon den Shooter, ne? Ja. Den gibt es für die PS4, ne? Mhm. Oh, cool. Battle Chasers, Night War. Aber Cine Mora gibt es zum Beispiel für die PS3 und PS4, gibt es nicht als als Box-Version. Ich glaube, die gibt es gar nicht für die PS4, Cine Mora gab es nur für PS3. Gibt es nicht als Retail-Version. Also das ist an sich für Shooter-Fans ist das eine coole Sache. Und den hatte ich mir auch schon, der kommt auch im Sommer, den werde ich mir wahrscheinlich dann zulegen. Geil, hat der Andi mich nämlich drauf gebracht, wusste ich gar nicht. Ist ein Grasshopper-Game und spielt sich wahnsinnig geil. Ja. Sieht cool aus. Hat eine sehr schöne Mechanik auch. Hat eine witzige Mechanik, genau. Du musst es halt vor allen Dingen auch in einem Rutsch durchspielen. Ja. Mhm. Du hast halt nicht so 1000 Continues oder so. Das ist so ein bisschen das Dark Souls der Bullet Hell Shooter. Ja. Und sieht super aus, spielt sich gut, bisschen Story. Und nee, alles in allem toll. Guck mal, das ist zum Beispiel was, was ich tatsächlich kaufen würde. Ja. Auch wenn es eigentlich theoretisch ein Port ist, aber es gab halt vorher nicht als Retail. Aber pass auf, davon ab, die genau das gleiche habe ich auch gedacht, okay, wo sind die ganzen originalen Dinger? Ne? Wo ist das, was irgendwie für Switch, ne? das Teil, was kommen muss? Aber als ich ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, bin ich ziemlich pleased gewesen, weil ich dachte, okay, Rayman kommt in einer nochmal irgendwie Version raus, ja. Ist aber auch ein scheiße geiles Spiel gewesen. Würde ich auch sehr gerne unterwegs nochmal spielen. Das kommt immer auf die Preispolitik an. Ja. Für wie viel Euro wollen die mir das Ding verkaufen? Wenn die mir das für günstig verkaufen, dann nehme ich das. Okay, das ist was anderes, ja. Street Fighter würde ich auch 30 Euro vorausgeben und sagen, geil, habe ich nochmal eine Neuauflage und was weiß ich, weil ich habe Street Fighter 2 in so vielen Editionen. Da gebe ich jetzt nicht 60 Euro voraus. Richtig, das ist genau die Sache. Du gibst nicht viel Geld dafür aus, weil du es alles schon hast, aber die Ports, die kommen, die sind richtig solide. Ne, das ist ein Sonic, das ist ein Cinemora, okay, ist nicht wahnsinnig bekannt, aber es ist geil. Ja. Ein Rayman, ich habe da so viel Spaß mit gehabt, mit Origins und mit, wer ist jetzt noch? Legends. Mit Legends, ja. Genau. Ist ein super Titel gewesen. Und wenn keine, oder wenn nicht so viele Originaltitel dafür kommen, so what? Kommt noch. Wir haben Mario Kart, ja. Wir haben am Ende des Jahres Mario, das kommt. Lass ja. Die Plattform sich erstmal aufbauen. Also das ist schon okay. Ne? Die bringen solide Ports. Finde ich gut. Das öffnet die ganze Sache auch meiner Meinung nach ein bisschen mehr in Richtung nicht Nintendo Exclusives, sondern auch nochmal Third Party. Weißt du? Gehen mehr Leute drauf als vorher. Ich finde das okay. Dann haben wir als nächstes Spiel, das ist glaube ich sogar ein exklusives. Ich habe das zumindest vorher noch nie gehört. Das ist von THQ Nordic. Battle Chasers Night War. Das ist so ein Turn-Based-Rollenspiel. Sah ganz interessant aus. Also ich habe wirklich vorher noch gar nicht gesehen. Das war gestern oder vielmehr heute Morgen das erste Mal, dass ich das Spiel überhaupt gesehen habe. Soll auch schon im Sommer dieses Jahr erscheinen. Payday 2. Payday 2 von THQ Nordic. Nochmal ein Port. Dann Namco Museum. Ja. Mit Pac-Man Splatterhouse. Ist dabei. Okay, nett. Und halt noch so ein paar andere Teile. Aber das Splatterhouse fand ich schon. Ich weiß gar nicht, ist das nicht in Deutschland indiziert? Ich dachte auch, dass das indiziert, aber kann oder sein, haben die vom das Index inzwischen wieder schon wieder runter ist, genau wie Doom damals, haben sie rausgenommen. Und dann konntest du es plötzlich im Xbox Live Arcade Store runterladen, was ich auch sofort gemacht habe, weil das Original Doom ist halt schon auch legendär und zeitlos. Ne? Also dieses Namco Museum kommt aber nur in eShop, auch im Sommer jetzt. Aha, okay. Ja, von Mario haben die jetzt nicht viel gesagt, die haben dann noch Splatoon 2 gezeigt. Ja. Die haben jetzt die letzten Amiibos angekündigt für die Smash Brothers Edition. Mhm. Da kommen zwei Versionen von Cloud. Puh, die werde ich mir auf jeden Fall holen. Zwei Versionen von Bayonetta. Oh, nice. Die sahen auch richtig gut aus. Bayonetta Amiibos, ja. Geil. Und Corrin, ich glaube, die war von... wie heißt es jetzt nochmal? Wie? Corrin? Corrin. Die sah ein bisschen aus, hier, diese Rollenspielserie. Diese, komme ich gleich wieder Nintendo? Drauf. Nintendo? Komme ich gleich wieder drauf. Nein. Fire Emblem. Ja, ich wollte sagen. Ja, ich glaube, die Nintendo war von Fire Emblem. Ja, ich glaube, die war von Fire Emblem, okay. Corrin. Auf jeden Fall sind das wohl die letzten drei, die noch zur Smash Brothers komplett Amiibo-Version gefehlt haben. Und die kommen halt jetzt nochmal in jeweils zwei Versionen. In welchem Smash Brothers ist denn Bayonetta dabei? Wii U. Echt? Wii U-Teil, ja. Ach. Da haben die Bayonetta mit reingepackt. Nice. Ja. Aber ich war irgendwie auch nie so der Smash Brothers-Fan. Ich auch nicht. Aber ich glaube, ein Bayonetta-Amiibo würde ich mir kaufen. Ja, also die beiden Cloud-Amiibos kaufe ich mir auf jeden Fall. Ja, gut, klar. Das ist Final ja auch harter Fantasy, Final Fantasy-Fan. Aber auch gekauft. Cool, stimmt. Ja. Übrigens, kurze Anmerkung zu Bayonetta. Ich habe es schon mitgeteilt. Ja. Auf Steam ist eine Bayonetta-Version rausgekommen. Ja. Großartig. Die PC-Welt atmet auf und freut sich. Und ich habe es angespielt. Es ist super, super, super gut. Also du weißt schon trotzdem, dass du ein Konsolenspiel spielst, weil die Texturen jetzt nicht irgendwie Super HD, Remake, Remaster, bla bla bla. Aber es spielt sich super solide, 60 Frames, alles durchgeknallt. Du hast ein paar Grafik-Tweaks, die du einstellen kannst. Super, super Port. So, als cool. Platinum Bums. Alles gemacht. Klar. Ich will sowieso. Vanquish. Ich will du. Vanquish. Vanquish. Ich will. Habt ihr gehört, Platinum? Macht ja. Vanquish für den PC. Übrigens auch, auch noch Teil, damit höre ich jetzt dann auf, mich als Spieler zu beschreiben, Vanquish. Eins deiner absoluten Oberlieblingsspiele auf Konsole. Ultra, ultra geil. Ich habe das natürlich unglaublich gut genutzt, um meine Magisterarbeit, die auch immer Computerspiele handelte, zu prokrastinieren. Haben sie einfach aufgeschoben. Aber dieses Spiel hat so eine unglaublich fantastisch großartige Mechanik. Ist natürlich Platinum Games inhärent. Ja? Die haben immer sehr, sehr geile Sachen am Start, an denen man sehr gut messen kann, funktioniert eine Steuerung oder funktioniert die nicht? Wie responsiv ist das Ding? Unendlich geiles Game, ja. Und ich stehe halt auf mechanisch perfekte, saubere Games. Ja, das ist Vanquish in der Tat. Mechanisch ist das wirklich perfekt. Du kannst jeden Millimeter und jede Millisekunde, in der du eine Steuerungseingabe hast, kannst du so planen, dass am Ende da irgendwie ein perfekt choreografierter Kampfkanon bei entsteht. Das ist der Wahnsinn. Also dadurch, dass du halt einfach so, auch so ein hartes, also so harte Cuts zwischen wahnsinnig schneller Sliding, Rennen, Duck and Cover und du hast dieses Bullet Time Geslide irgendwie, wo du auf den Knien rutschst, du machst so einen richtigen Power Slide, sagen doch Tenacious D. Auf der Bühne den Power Slide auf den Knien rutschen und kannst dann währenddessen da die Gegner abballern und was weiß ich und dann aber ab wieder in die Cover-Mechanik. Vanquish ist großartig auf jeden Fall. Obwohl ich tatsächlich persönlich an den Platinum Games Bayonetta gespielt habe und mehr mochte. Aber ist egal, von der Mechanik her ist das Vanquish wirklich ist rundum komplett. Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Und was ich abschließend zu dem Titel noch sehr gut fand, ist, dass du das, was tatsächlich passiert, auch erst lesen muss. Also es ist bockhart, rauszufinden, was von diesem ganzen Partikelscheiß, der jetzt hier gerade abgeht, ist überhaupt relevant. Bestimmt 2 Stunden dran gesessen und dachte so, ey, was zur fucking Hölle geht denn hier ab? Also ich raff nichts. So, und nach 2 Stunden kommst du halt einigermaßen gut rein. Ne? Die nehmen dich ja auch direkt am Anfang mit einem fetten Gegner voll auseinander. Ja, also, stimmt. Sehr gutes Game. Okay, Platinum, super. So, ja, sowieso. Also die Amiibos erscheinen im Juli. 21. Juli. Cool. Dann gibt's, oh Wunder, Nintendo melkt Zelda auf jeden Fall richtig im Moment. Bringen wir nochmal 3 Amiibos, 3 Link-Amiibos raus. Ja, einen von Majora's Mask, einen von Twilight Princess und einen von Skyward Sword, die alle ein bisschen anders aussehen. Wahrscheinlich alle jetzt schon ausverkauft sind, wenn man die vorbestellen konnte. Und dann bei eBay für 40 Euro oder so angeboten werden. Ja. Die kommen Ende Juni raus. Ja. Ja, Zelda verkauft sich halt, ne? Natürlich. Warum sollen sie es nicht machen, ne? Was zusätzlich noch anzumerken ist, dass die DLCs auch inzwischen angeboten werden für Zelda. Ja, stimmt, für Breath of the Wild, ne? Ja, auch ziemlich, also meiner Meinung nach nicht wirklich reizvolle DLCs, weil storymäßig, glaube ich, erst gegen Ende des Jahres erweitert werden soll. Mhm. Und das, was du jetzt dann bekommst... So Arena, so ein Turm, so ein Endlos-Turm oder so, ne? So Fights irgendwie, ne? Weiß ich gar nicht. Ich dachte, das wären nur Items oder sowas, die du bekommst. Nee, ich glaube, das ist irgendwie so ein Arena-Modus, wo du bestimmte Gegner kriegst und die dann in Wellenweise, glaube ich, dann erledigen musst. Ich kann jetzt auch nichts bestätigen, aber ich meine, ich hätte gelesen, irgendwie auch irgendwie 2-3 neue Schreine oder so. Könnte auch sein. Ja, ich weiß, also diese ganze... Hört sich auf jeden Fall nicht so spektakulär an. Nee, und das dann nochmal für 19 oder 29? 19. Das war noch moderat, ne? Einigermaßen. Ja, okay. Aber es muss trotzdem erstmal nicht sein. Also. Das ist trotzdem viel, wenn man sich überlegt, dass andere DLCs, irgendwie, weiß nicht, von beispielsweise Fallout, wo du nochmal so, weiß nicht, bei Fallout 3 zum Beispiel, gab es 5 DLCs, jeder hatte eine komplett abgeschlossene neue Gegend und Story. Und zum Teil hatten die eigene Mechaniken auch noch extra mit dabei, wo das ganze Spiel einfach irgendwie nochmal um so ein Quäntchen irgendwie vom Spielgefühl her erweitert wurde und halt gesamt neues Setting, irgendwie neues Areal, was es vorher so noch nicht gab. Und die haben halt irgendwie, ja gut, ich glaube im Sale habe ich die gekauft, aber da habe ich halt 5 Euro für gezahlt. Ja, die haben vielleicht so 9,99 gekostet. Ja, auf der PlayStation sind so um die 9 Euro für DLC. Dann hast du trotzdem im Story-DLC. Im Season Pass hast du dann trotzdem halt einen 10er weniger. Dann hast 30 für den Season Pass gezahlt und waren dann alle 5 trotzdem dabei. Ne? Genau. Ja. Obwohl das auch schon die Sahneteilchen sind von DLCs überhaupt. Ne? Also in den meisten Fällen bekommst du wirklich kriegst du den letzten Schrott als DLC. Ja, klar. Da weiß ich auch nicht, ob das unbedingt sein musste. Also das wirkte ja, es hörte sich eigentlich ganz cool an, so mit diesem, das ist ja so ein bisschen Escape Room mäßig, ne? Dass du ja irgendwie in einem Raum bist und du musst irgendwie gucken, dass du da rauskommst, ja, und dass sie das merken. Ne? Ja, du hast ja pro DLC mehrere Spielteile, die du spielen kannst, und davon ist jeweils eins nur wirklich relevant oder interessant. Aber ja, okay. Na gut, okay. DLCs. Ja. Thema. Ganz anderes Thema. Könnten wir mal einen eigenen Podcast drüber machen, aber dann würden wir, glaube ich, nur lästern. Ich bin auch kein großer Fan davon, aber okay. Ja. Jetzt hatten wir, ich glaube, wir hatten letztens sogar im Cast oder im Gamercast, haben wir schon drüber gesprochen, was passieren würde mit dem 3DS, wenn die Switch jetzt rauskommt. Und ich habe ja gesagt, die sollten eigentlich alles auf die Switch hauen, aber Nintendo hat mich eines Besseren belehrt. Die hauen echt noch viele Titel jetzt dieses Jahr für den 3DS raus. Echt? Okay. Wir haben gestern einen Blog gehabt von 3DS-Spielen. Schmeiß mal ein paar Highlights in den Raum. Hey Pikmin. Oh, neues Pikmin. 2D-Plattformer. Oh. Komplette 2D-Welt, du kannst aber trotzdem mit dem Pikmin immer noch Sachen ansteuern und brauchst bestimmte Pikmin, um irgendwelche Tore aufzumachen, um irgendwelche Felsen wegzuschleppen, aber in einer coolen 2D-Welt. Aha. Dazu kommt dann passenderweise auch ein Amiibo von Pikmin raus. Na klar. Warum auch nicht, ne? Also das sah richtig, richtig gut aus. Da hätte ich habe noch nie einen Pikmin gespielt, weil ich irgendwie dieses Setting nicht so cool fand. Ich mochte das schon, aber ich habe tatsächlich auch noch nie einen Pikmin gespielt, obwohl das vom Gameplay her extrem einzigartig sein soll. Aber ich fand das sah immer sehr, sehr fummelig aus. Ja. Und das hast du beim 3DS nicht, weil du kannst direkt auf dem Bildschirm mit Tasten drücken, kannst du die Sachen steuern. Also da bin ich echt gespannt. Dann Ever Oasis, das habe ich vor echt langer Zeit mal irgendwie angekündigt gehabt. Ich glaube immer noch, das wird so ein Action-Adventure, so Zelda-mäßig. Die Story ist, du hast noch irgendwie die Welt ist, irgendwann ist da passiert, du hast noch eine große Oase, wo die Menschen leben können, du musst dich jetzt irgendwie retten mit Untergrundsachen und Dungeons und alles. Sah auf jeden Fall ziemlich knuffig aus und so, war wieder echt ein, ich glaube, da wird ein guter Titel. Mhm. Dann endlich Monster Hunter Stories, das rundenbasierte Rollenspiel von denen. Ah. Bombe. Ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren in Japan erschienen. Habe ich immer schon ein Auge drauf gehabt. Und jetzt kommt es endlich. Aha, also gab es vorher noch nicht in übersetzt. Nee, gab es nicht. Ja, okay. Kommt im Herbst. Geil, freue ich mich für dich. wow. Ich war vollkommen aufrichtig, weil ich weiß, was du für ein harter Monster Hunter-Fan ja, bist. Ja. Dann The Cloud Set Revolt. Ist ein Brettspiel mit so gemischt mit ein bisschen Karten, also so Magic-mäßig. Du musst irgendwie auf dem Brett lang, hast dann Karten, wo du Angriffe mit starten kannst und so. Hast du da eine Funktionalität mit dem Kartenreader, den es auch für Animal Crossing gab? Wäre geil eigentlich. Ja, eigentlich macht das Sinn, ne? Ja, also die haben nur kurz, das haben die ganz kurz nur gezeigt, also da haben die nicht viel zu verraten. Mhm. Dann ein RPG-Maker für ein 3DS. Oh! Wenn du den kaufst, kannst du RPGs erstellen. Wenn du aber nur spielen willst, lädst du den einfach aus dem Shop for free runter und kannst dann einfach Sachen runterladen. Den Content, den die anderen machen, einfach runterladen? Spielen, ja. Was? Das ist ja der Wahnsinn. Nur wenn du erstellen willst, musst du den RPG-Maker selber kaufen. Sonst kannst du einfach nur die Software runterladen und kannst dann die Sachen, die erstellt wurden, kannst du spielen. Was? Wie geil ist das denn? Dann hast du damit ja quasi für immer RPGs. Für immer ausgesorgt, also wenn RPGs erscheinen. Ja, genau, wenn genug Leute das weiterhin benutzen. Aber normalerweise sind diese RPG-Maker immer richtig. RPG-Maker sind sehr beliebt und gerade generell auch hier Super Mario Maker, ne? Ist schon wieder voll aus der Presse raus, aber es posten immer noch Leute, neue Level. Ja. Also du hast einfach immer noch so einen wahnsinnigen Pool, aus dem du greifen kannst. Das kannst du überhaupt gar nicht spielen. Hammer! Ja. Ist das To The Moon, ist das nicht mit RPG-Maker gemacht? Ich glaube ja. Ich glaube, To The Moon wurde auf jeden Fall auch mit so einem klassischen Generator gemacht. Die haben auch keine richtige eigene Engine irgendwie geschrieben oder groß rumprogrammiert. Ja. Die haben so einen Maker benutzt und haben dann ein Spiel daraus gemacht, genau. Ergibt schönes auch Spiel geworden. Ja, generell für diese ganzen RPG-Maker, was du da mittlerweile für Spiele im Netz findest, das sind ja komplett ausgereifte, richtig riesige, voll, super absolut. Story, gute Welt, gut spielbar. Also das ist, ja, vor allen Dingen, wenn die da, du kannst ja bei den RPG-Makern auf dem PC oder so, da sind ja keine Grenzen gesetzt. Du kannst ja alle visuellen Assets komplett ersetzen. Genau, genau. Wenn du dann Artist dran hast, der macht die eigene Assets, Figuren, Hintergrundgrafiken, Tilesets und so, dann sieht das vollkommen eigenständig aus und du hast ein absolut eigenständiges Spiel, irgendwie optisch vollkommen ansprechend, alles drum dran sieht aus wie halt ein klassisches RPG 16-Bit ja, oder 16-Bit sowas gerade, von irgendeinem Riesenentwickler oder so, aber ist dann eigentlich doch ein Homebrew, ne? Ja, und genau, wenn du so dich ein bisschen dahinter klemmst, da kannst du voll was mit erreichen eigentlich. Ja. Also dieser RPG-Maker, das sah auch schon so 16-Bit-mäßig aus, ja. Das ist schön so von der oben drauf Sicht und so, das sah auch relativ interessant aus. Mhm. Dann neues Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentina. klassische Fire-Emblem halt. Gut, ne? Ja, braucht man nicht viel zu sagen. Hätte ich auch mal Bock drauf. Bin ich irgendwie auch noch nie so richtig eingestiegen. Ich habe jetzt gerade... Ich auch nicht. Aber die 3DS-Teile, die neuen, die jetzt rausgekommen sind vor ein, zwei, drei Jahren oder was, die sollen alle sehr gut sein. Dieses Vermächtnis und ja, genau, dieser Doppelteil, ne? Ja, genau. Ich habe jetzt Fire Emblem Heroes für iOS, gab es auch, ja. Also gibt es auch umsonst. Dann habe ich jetzt angefangen. Mhm. Macht Spaß, ist echt cool. Also von daher, vielleicht werde ich mir mal ein Fire Emblem holen. Ich hab, glaube ich, den DS-Teil sogar zu Hause. Vielleicht fange ich den erstmal an. Hm. Testen wir mal. Jetzt... Den Schmankerl habe ich mir zum Schluss für dich aufgehoben. Aha. 25. Anniversary von... Oh. Auf jeden Fall ein ganz beliebter Charakter bei dir. Mega Man. Nee. Nee, ist auch eigentlich... Ich glaube, den gibt es schon länger. Kleiner. 25 Jahre. Kleiner, relativ rund. Kirby. Ja. Oh mein Gott, echt? Oh, geil. Ja, 25 nice. Anniversary. Dann... Was ist denn da drin? Ja, die haben angekündigt Team Kirby Clash Deluxe. Das ist so ein Prügler im eShop. Den gibt's ab sofort. Also den könntest du dir heute Abend noch runterladen. Okay. So ein 4-Player-Koop-Prügler war das irgendwie, ne? Da habe ich nicht ganz genau. Ach, da hast du nicht geguckt, nee. Okay. So Powerstone oder was? Diese 3DS, ja, genau so. Nicht so mal. Ja, klar, hast du jetzt keinen mehr. Ja, so Powerstone-mäßig so ein bisschen. Also du hast dann, kannst dann ein bisschen prügeln. Dann hört sich witzig an. Kirby's Blowout Blast. Aha. Das ist ein 3D-Plattformer. Der kommt im Sommer in den eShop. Okay. Du kannst dann... Das war ganz witzig, du läufst da rum und sonst saugst du immer einen Gegner auf. Und jetzt, je mehr Gegner du aufsaugst, umso eine stärkere Welle kannst du auspusten und da kommen dann richtig viele Gegner und du kriegst dann tausende von Punkte dazu und je mehr du Gegner du platt machst, umso besser ein Bonus und so. Das sah ganz witzig aus. Eigentlich finde ich ja, ich wünschte mir ja mal... Klassisches Kirby, ne? Nee, weniger klassisches Kirby ist ja mit Planet Robobot rausgekommen. Ja, stimmt, ja. Das brauche ich unbedingt noch, weil ich da so viele tolle Sachen schon drüber gehört habe. Alle sind da mega begeistert von, das brauche ich echt dringend. Aber ich würde mir ja mal wünschen, weil das Konzept das eigentlich hergeben würde, dass ein Kirby rauskommt, was eigentlich so vom Genre her in Richtung Katamari geht, wo der einfach die ganze Zeit Sachen aufsaugt und immer größer wird. Ja, stimmt. Das wäre total cool. Ja. Nintendo, bitte zuhören. Einmal mit Katamari Kirby. Einmal mit Katamari. Ja, genau. Ja. Und ein weiterer Multiplayer-Titel von Kirby ist in Entwicklung. Da haben die aber nicht viel zugesagt. Mein Gott. Ist auch ein echt super beliebtes Franchise geworden. Ja, total. Schön. Ja. Also das waren die großen Sachen. Dann, wie gesagt, Splatoon 2 wurde noch vorgestellt, aber ist überhaupt nicht meins. Meins irgendwie auch nicht, ist aber echt relativ schnell beliebt geworden. Ne? Genau, ja. Da gibt es wohl auch noch irgendwie Amiibos dann dazu und die sind jetzt auch bei Mario Kart mit drin, diese Squids-Dinger. Ja, und Arms halt, ne, aber... Ja, klingt doch erstmal ganz spannend. Also die Direct hat mich... Die haben jetzt keine große... Die haben kein großes Mario gezeigt. Ich denke mal, heben die sich für eine extra Direct noch auf im Sommer oder sowas. Das reicht auch, man hat also die Direct war ganz gut, ja. Da wurden vor allen Dingen viele Sachen auch für die Switch gezeigt, ein paar RPGs, weil ich schon mal ganz gut finde... 3DS wird noch unterstützt. Und das switcht. Unterswitcht, ja. Switched. Ich bin immer noch, ich warte auf die Ankündigung, vielleicht zur E3 auf ein Pokémon für die Switch. Ja, hast auf ja, das war ja auch also, dein letzter Ankündiger. Also alles andere würde mega mich, fette Grafik ja, alles und dann andere aber würde mich enttäuschen. Ach, das machen die hundertprozentig. In so einer Skyrim-Grafik. Da, das machen die, glaube ich, nicht, weil es das gibt, ja eigentlich nicht passt zur Ziel. Nein, ja. Aber so von der Realität, von der Qualität also her. Von der Qualität her. Mhm. Die haben, kennst du dieses Ark Survival für die PS4? So ein, was ist das? So ein MMO mit so Dinosauriern. Mhm. Ja. Das ist auch vor allen Dingen noch nicht fertig. Ja, genau, ist noch in so ein Early Access-Ding. Genau. Das ist eine ständige Beta quasi. Da gibt es da gibt's auch für einen PC, ne? Und da ist eine Mod erschienen, eine Pokémon-Mod. Da kannst du dann anstatt auf so Flugsauriern, kannst du dann auf. Den Pokémon und so reiten und fliegen und die sehen auch schon richtig, richtig super aus. Und wenn die so, ey, das wäre ein Spiel. Ach, das werden die machen. Ja, werden die auch machen. Da also brauchst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, also ich gehe stark von der E3 oder irgendeine Nintendo-eigene Messe nochmal. Ja. Also die werden auf jeden Fall dieses Jahr, glaube ich, noch was ankündigen für nächstes Jahr. Ja. Da gehe ich stark von aus. So, ja, dann lass uns doch jetzt einfach mal weitergehen, nachdem wir irgendwie über die Zukunft der Switch gesprochen haben. Und lass uns reden über die Gegenwart der Switch, die im Prinzip eigentlich nur aus Zelda besteht. Nur Zelda. Denn wenn man mal von den anderen irgendwie läppischen Titeln absieht, die man da theoretisch geboten bekommen kann, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ne? Bomberman haben wir gerade schon mal angerissen. ein, zwei Switch auch und hier Snipperclips, alles nett, aber Zelda. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich habe vorhin schon mal kurz vermerkt, wie meine Euphorie irgendwie innerhalb von 0 auf 100 durch einen Trailer gestiegen ist und ja, ich musste das Spiel einfach haben. Der Trailer war aber auch Wahnsinn, ne? Der ist auch Wahnsinn. Wenn er da auf dieses Plateau läuft und dann einfach diese unendliche Weite von, boah, ja. Ey. Ja, und das macht's ja aus, ne? Wir können ja mal ganz kurz... Ja, bitte? Vor allen Dingen ist ja auch, wie oft haben wir schon Trailer gesehen, wo, was weiß ich, weil ich da alles gesehen habe, ne? Wurde, ja. In der geilsten HD-Grafik, das Spiel sah nachher aus wie für ein Super Nintendo. Ja, genau. Aber bei dem Zelda war ja, ich würde fast sagen, zu 95%, was ich im Trailer gesehen habe, war auch im Spiel oder sah genauso gut aus wie im Trailer. Ja. Also von daher ist das Look and Feel auf jeden Fall. Ja, genau. Und deswegen würde ich schon fast die These aufstellen, dass Zelda den Platz brauchte. Es konnten keine anderen Spiele neben Zelda existieren. Ja. Es geht nicht. Ja, das ist wirklich schwer. Also ich finde sowieso, gerade jetzt im Jahr 2017, das ist jetzt erst 4 Monate alt, das Jahr, aber das hat jetzt schon so dermaßen viele Spiele beschert bekommen. Große, dicke die, Spiele. Die absolut eine Wahnsinnsgröße in ihrem Genre oder in ihrer Spielserie oder so darstellen, die sich selbst irgendwie überholen und sich auch gegenseitig irgendwie den jetzt schon im April den Rangspiel des Jahres gegenseitig ablaufen wollen. Das fängt an mit Resident Evil 7, dann haben wir hier Horizon Zero Dawn, Zelda Breath of the Wild, Nier Automata, was irgendwie unerwarteterweise wahnsinnig viel Response bekommen hat. Ja. Mhm. Und jetzt noch Persona 5, es ist der Hammer. Und dabei hört es ja nicht auf, dann ist noch das neueste Yakuza rausgekommen, was irgendwie wahnsinnig gut sein soll. Alles so Brecher, Mörderbrecher-Titel, und dann alle Final Fantasy 15 und auch sehr gut angenommen worden. Super Mario Run of Android, auch super. Ja, okay. Naja, eher nicht. Aber auf jeden Fall eine ganze Menge passiert am Anfang des Spielejahres. Genau. Und sehr erfreulich, aber auch schon fast stressig. So. Und deswegen, ja. Wer jetzt auch auf der Switch, jetzt so langsam dürstet es mich nach einem weiteren Titel, aber der kommt ja dann auch jetzt mit Mario Kart. Mhm. Aber ansonsten brauchte Zelda den Platz. Ja. Und es ist gut, um das mal vorwegzuschicken. So ist es. Es ist gut. Es ist nicht nur gut. Ich lege mich jetzt fest, Titel des Jahres für mich. Ja, ich glaube auch, dass da. Also, ich muss Nier Automata ja erst spielen, aber ob das überholt, weiß ich nicht. Ich glaube auf jeden. Ich weiß auf jeden Fall, dass Zelda der Titel sein wird, mit dem ich glaube ich, wenn ich damit fertig bin, wird das Spiel sein, was ich am längsten in meiner Spielerkarriere, glaube ich, gespielt habe. Weil ich bin jetzt nicht mal zur Hälfte durch und ich habe schon 68 Stunden auf dem Counter. Ja, gut, dann sind wir schon beim Thema. Ihr beiden seid schon durch, ich noch nicht ganz. Zelda, Sarah und ich, Zelda, die Zelda läuft gerade hier rum, unsere Katze. Sarah und ich, wir spielen ja gleichzeitig, also ne, gemeinsam und auch auf einem Spielstand. Und wir erforschen einfach unfassbar viel. Jeden Abend, wenn wir spielen, sagen wir, okay, komm, heute machen wir mal was Konkretes. Wir suchen uns eine Aufgabe aus der Liste aus oder wir nehmen jetzt uns einen Turm vor, den wir noch nicht entdeckt haben und gehen dann dahin, laufen so ein paar Meter und dann sagt einer von uns, guck mal, was ist das denn da hinten? Und dann checken wir das aus und gehen wir wieder vom Pfad ab und entdecken was vollkommen anderes. Also sind halt unglaublich unzielstrebig, weil wir so Forschungs- und Entdeckungsgeil sind. Alles, was neu aussieht, jedes Areal, was irgendwie ein anderes Setting birgt, es ist unfassbar. Um da aber jetzt irgendwie konkreter drauf einzugehen, wäre natürlich gut, dass wir einmal kurz festlegen, was macht denn dieses Zelda aus? Warum ist das denn anders als alle anderen Zeldas? Ich glaube, wir haben das Wort gerade schon einmal in den Mund genommen oder du, Jeschke, hast gerade schon kurz gesagt, es ist halt ein Open-World-Spiel. Und es ist auch von der Aufgabenverteilung her Open-World. Das heißt, es ist auch wirklich ein echtes Open-World-Spiel. Es ist nicht nur wie bei Twilight Princess, du hast ein riesiges oder ein großes Hyrule-Areal und kannst da rumrennen und so weiter. Du hast schon konkrete Aufgaben schon immer da gehabt und du musst sie auch eine nach der anderen abfrühstücken. Das hast du halt bei Breath of the Wild nicht. Du kannst, im Endeffekt kannst du das Spiel in anderthalb Stunden durchspielen. Das Plateau, wo du anfängst, ist eigentlich der einzige Punkt, wo du bestimmte Sachen machen musst, um weiterzukommen. Mhm. Ab dann ist ja alles freigestellt. Du kannst nach diesem Plateau kannst du direkt ins Schloss rennen, kannst den Endboss legen und hast das Spiel geschafft. Du kannst aber auch, wie Sarah und du dort spielen, jeden einzelnen Winkel irgendwie betrachten, versuchen jedes Geheimnis rauszufinden. Du kannst es spielen, so wie ich gespielt habe. Ich habe es in 50 Stunden ungefähr durchgehabt. Ich habe mein Hauptaugenmerk darauf gelegt, alle Türme zu bekommen, damit man die Karte frei hat und diese Schnellreisefunktion hat. Die habe ich als allererstes den Großteil davon gemacht, wo man so hinkam. Mhm. Dann habe ich angefangen, zwei Titanen zu machen, um ein paar Herzen mehr zu bekommen und ein bisschen besseres Equipment. Dann habe ich die weiteren Türme erkundet, also dass ich die komplette Karte aufgedeckt habe. Habe mich dann um Schreine gekümmert, um eine gewisse Herzensanzahl zu haben. Habe mir das Masterschwert geholt, habe mir ein Schild geholt. Also das Hyrule-Schild, das vernünftige Schild. Das einzige vernünftige Schild im Spiel eigentlich. Alle anderen kannst du eigentlich vergessen. Da sprichst du einen sehr guten Punkt an, ja. Ja, das ist gleich auch noch so eine Sache. Das ist ein Feature, das ich überhaupt nicht mochte mit den Waffen. Aber es gibt noch ein weiteres Schild übrigens auch noch. Ich habe mir dann, also Schild und Masterschwert habe ich mir dann geholt und habe alle Titanen gemacht und bin dann aber relativ zügig zum Endboss gegangen. Jetzt hast du quasi deinen Durchspiel-Werdegang so ein bisschen dargelegt. Für die Spieler, die jetzt, oder anders, für die Zuhörer, die jetzt Zelda Breath of the Wild noch nicht gespielt haben, aber die anderen Zeldas vielleicht kennen, muss das jetzt sich ein bisschen komisch angehört haben oder vielleicht ein bisschen befremdlich? Ich meine, es wird wahrscheinlich kaum irgendjemand von unseren Hörern sich da noch nicht mit befasst haben mit dem Spiel, aber trotzdem, falls es jetzt Neuland ist, klassisch hast du ja bei Zelda eigentlich den Fall, du kommst in die Welt, du musst Zelda, Prinzessin Zelda retten oder was weiß ich, was für eine andere Aufgabe, die du halt so als Endziel hast. Eigentlich, genau. ist es immer dasselbe. Ja. Ist jetzt diesmal im Prinzip auch so. Aber normalerweise hast du halt eine Handvoll Dungeons. Genau. In jedem Dungeon kriegst du irgendwie ein Item. Ja. Das kannst du dann irgendwie zu deinem Vorteil im Dungeon einsetzen, lernst das dort einzusetzen und das kannst du dann wiederum in der Welt, wenn du wieder zurückkommst aus dem Dungeon, kannst du das dann einsetzen, um neue Areale irgendwie zu erreichen oder irgendwelche Sachen zu machen oder irgendwie Schätze oder Geheimnisse oder so aufzudecken, ja, du musst, was vorher nicht ging. Genau. Und dann musst du halt trotzdem alle Dungeons machen und erst dann kommst du am Ende. In der bestimmten Reihenfolge aber auch. Du kannst, ja, also außer bei Meistens Link Between so. Worlds, da konntest du jeden Dungeon auch einzeln anwählen. Richtig, ja. Aber in einem klassischen Zelda fängst du in Dungeon 1 an, bekommst das Item bringt dich meistens danach zum Dungeon 2, weil du sonst nicht dahin kommen würdest. Sagen wir mal, der Krafthandschuh bei Link to the Past, den hast du im dritten oder vierten Dungeon bekommen und brauchtest ihn aber, um den fünften zu kommen, weil da dieser große Felsbrocken vor dem Eingang lag, den konntest du nur hochheben, wenn du den Krafthandschuh hattest. Mhm. Du hattest also keine andere Möglichkeit, den einen Dungeon durchzuspielen und konntest dann erst zum nächsten Dungeon weitergehen. Mhm. Und die Spielmechanik ist hier völlig weggefallen. Du kannst jeden Dungeon zu jeder Zeit machen. Wobei wir jetzt dabei sagen müssen, dass es keine Dungeons sind. Also keine sind, richtigen Dungeons, ja, genau. Schreine, was ja auch ein großer Kritikpunkt bei traditionelleren Zelda-Spielern war. Also ihr habt ja gerade beschrieben, du hast normalerweise eine recht lineare Gatekeeping-Funktion in den Spielen, bei denen du wirklich jeden Gegenstand holen musst und das ist festgelegt. Du kannst dir das nicht aussuchen. Hast aber dafür trotzdem die so neben der Oberwelt dann diese schönen Dungeons, recht großen Dungeons, die du jetzt nicht mehr hast. Haben sich eine Menge Leute darüber beschwert und am Ende muss ich auch sagen, es fehlt mir so ein bisschen. Ja, mir jetzt auch ein bisschen gefehlt. Mir auch, gesagt, ja, muss ja ich auch sagen. Das hat sich allerdings trotzdem die Waage gehalten mit dieser explorativen Möglichkeit, die unglaublich gut ist. Ja. Also die Zielsetzung, die Nintendo mit diesem Zelda hatte, laut der Making-of-Videos, neues Zelda zu schaffen, den Spielern freiere Hand zu geben, die ist völlig aufgegangen, voll ins Schwarze getroffen. Ich habe mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, über dieses Spiel neue Spielweisen kennengelernt, neue Arten und Zeiten, wie sie das Spiel bewältigt haben und wie sie daran gehen. Was die Zielsetzung war, was eingehalten wurde, von daher eine fantastische Nummer, auch wenn ganz, ganz viele Sachen vielleicht erstmal ungewohnt waren oder auch nervig. Ja. Oh, nervig waren echt einige Sachen, fand ich. Also, ich, wie gesagt, ich lege mich fest, es ist das beste Spiel des Jahres, würde ich sagen. Stand heute und ich glaube auch Stand im Dezember, wenn wir nochmal casten. Aber also mir, ich fand auch ein paar Sachen relativ nervig. Erstmal, also, dass sich Waffen abnutzen, kennt man ja aus einigen Spielen. Aber dass sich Waffen nach dem 10. Schlag kaputt gehen, ist, weiß wenn ich nicht. Wenn du Glück hast, also, nach dem 10. Ja. Ja. Schon vorher. Das ist zu vieles Guten, fand ich. Ja, da müsste man einmal kurz auch nochmal, haben wir jetzt vorweggenommen. Ja, okay, ja, die Tatsache ist halt, ne, normalerweise, die, wie gerade schon gesagt, im Dungeon kriegst du normalerweise Items. Bei Zelda war es ja eigentlich schon fast immer so, du kommst auf die Welt sozusagen oder du fängst halt irgendwie an, Zelda zu spielen und hast ein Schwert oder kriegst es innerhalb der ersten paar Minuten. Ja. Dann hast du halt ein Schwert, das hast du so lange, bis du irgendwie ein Upgrade kriegst und dann kriegst du vielleicht idealerweise noch ein Upgrade. Und dann war das. So, und dann gab es bei Ocarina of Time gab es plötzlich irgendwie ein Zweihänder, das Goronenschwert. Das war schon der absolute Knaller, weil das voll stark war. Ja. Und irgendwie riesengroß. Das hat sich anders angefühlt, es hat sich anders geführt. Aber dann hast du halt zwei Schwerter gehabt. So, also insgesamt zwei Waffen, ja, und die ganzen, ja, extra Items. Klar kannst, genau, du deinen Boomerang und deinen Enterhaken auch als Waffe, ja, aber einsetzen. Im Normalfall hast du mit dem Schwert gekämpft. Genau. Bei Breath of the Wild hast du halt einen Satz an Slots in deinem Item-Inventar und kannst dann da irgendwie ein Sammelsurium an Waffen mit dir rumschleppen. Aber das geht halt, wie gerade schon erwähnt, ruckzuck kaputt und dann musst du dir neue Waffen besorgen. Die sind auch zahlreich überall im gesamten Spiel verstreut. Du kannst jetzt nicht irgendwie irgendwo in einem Laden Waffen kaufen oder so. Aber du findest die halt ständig, oder also entweder in einem Dungeon oder in einem Gegner lässt die fallen. Was ich immer eigentlich cool finde bei Spielen, so, du kriegst einen fetten, ja, Gegner, ja, eine auch fette Waffe, ja, ja, dann denkst du, boah, die Waffe hättest du gern. Und dann hast du die plötzlich. Ja. Aber dass die halt einfach ständig kaputt gehen, ist schon irgendwie blöd. 5 Minuten später hast du ihn nicht mehr. Klug wäre wenigstens, wenn man sagen würde, okay, ich sehe, die geht gleich kaputt, das wird einem ja angezeigt. Mhm. Dann benutze ich die jetzt nicht mehr und bringe die danach irgendwie zum Schmied, der repariert mir die. Geht dann hätte ich wenigstens so irgendwie, ja, die Möglichkeit, die mir offen gehalten wird. Ich habe mich jetzt an eine Waffe gewöhnt, die finde ich super, damit möchte ich kämpfen. Die rüste ich wieder auf oder repariere die halt. Aber so läuft es halt nicht. Ja, wobei man dazu sagen muss, dass die einzelnen Waffen ja auch gegen unterschiedliche Gegner verschieden wirken. Ne? Ja, das durchaus, heißt, absolut. Ja. Und auch in der Welt unterschiedlich wirken. Genau. Kannst du mit dem Hammer also keine Rasen mähen, ne? Ja, du musst. da sprichst du ein wahres Wort. Wahre, ja, Worte. Denn tatsächlich brauchst du, wie du es sonst in Zelda immer machen konntest, um Rasen zu mähen. Ja, sobald du ein Schwert hattest, bist du rumgelaufen, hast Rasen gemäht und immer Diamanten aus Rasen. Das wäre super, wenn das hier auch funktionieren würde in Voll. Real Life. Und jetzt kannst du es halt nicht mehr. Das heißt, du brauchst für jede Situation, für jeden Gegner die entsprechende Waffe, musst also taktischer vorgehen, als du es vorher in vorherigen Teilen machen musstest, was grundsätzlich erstmal eine Erweiterung, Evolution des Spielprinzips ist. Von Grund auf gut. Ich finde das Balancing einfach scheiße. Mhm. Und wenn das zumindest nach dieser Riesenwelle an Kritik nachgepatcht wird, in Updates zumindest ein bisschen abgemildert wird, dann ist die ganze Nummer für mich auch wieder in Ordnung. Aber so hart, wie es sich im Spiel dargestellt hat, und Dreh- und Angelpunkt dessen ist tatsächlich, dass du dich im Kampf selber ständig der Situation gegenüber siehst, dass deine beknackte Waffe einfach kaputt geht und es sich aus dem Spielfluss reißt. Und das ist das Gleiche, als wenn ein Spiel glitscht oder nicht so reagiert, wie du willst. Es nervt dich. Es nervt. Ja, gerade dieses im Kampf Waffe kaputt gehen. Ich muss schnell ins Menü. Du hast zwar irgendeine Schnellwaffenauswahl im Spiel, aber die funktioniert leider nicht besonders intuitiv, finde ich. Vor allen Dingen funktioniert die erst, also die ist dann in Echtzeit. Ne? Du könntest natürlich auch ins Menü gehen. Also der Kampf geht weiter währenddessen, wenn du die Schnellwahltaste nimmst. Aber nee, oder? Nee, es wird kurz pausiert. Also solange du gedrückt hältst, kannst du auswählen, welche Waffe du hast. Du hast halt diesen. Das merkst du halt, also ne, beim Waffen, jetzt so beim Spiel würde ich eigentlich sagen, ich bin mir gar nicht sicher, wie das ist, aber ich weiß es relativ genau dadurch, dass ich ganz oft die Pfeile wechsle, während ich den Bogen schon gezückt habe und schon Stimmt. gespannt habe. Ja, du hast recht. Und dann kannst du die Pfeile auch wechseln und ja. das Konzept wie du Pfeile, Waffen, Schild oder Bogen wechselst, ist das gleiche. Und dann friert das Spiel immer kurz ein bisschen ein. Das heißt, du kannst in Ruhe auswählen. Also es ist nicht Echtzeit. Das stört dich dann nicht. Reißt dich aber trotzdem aus dem immersiven Kampffluss raus. Und sehr oft ist es bei den relativ schnell schon auftretenden, stärkeren Gegnern so, dass einfach deine Waffe dafür zu schwach ist. Du haust irgendeine Waffe kaputt, dann musst du wechseln. Oder was mir in letzter Zeit häufiger mal passiert, ist irgendwie, du wirst elektrisiert, dann fliegt dir deine Waffe aus der Hand, du haust und nichts passiert und Sarah sagt, du brauchst eine neue Waffe. Und dann musst du ins Menü, dann ist es so stressig, dass dann so viel auf einmal passiert, dann hast du auch noch viel Energie verloren, dann schnell mal eben so ein Menü reinziehen, irgendwas was zu essen reinziehen, damit du Energie bekommst, schnell eine andere Waffe auswählen, stressig, durchaus stressig. Und halt wie gesagt, genau, ne, reißt sich so ein bisschen aus dem Konzept raus, aus dem Kampf, weiß nicht, Fluss. Ja, das war der Grund, warum ich relativ schnell das Masterschwert haben wollte. Ja. Der geht halt nicht kaputt. Ja. Du hast, ich sag mal, gefühlt 50 bis 100 Schläge mit dem Masterschwert, bis das quasi seine Energie verliert. Mhm. Für 10 Ingame-Minuten musst du halt eine andere Waffe nehmen, weil die dann nicht mehr einsatzbereit ist. Aber du hast das Masterschwert immer da. Dann läufst du halt 10 Minuten ein bisschen durch die Welt und dann kannst du wieder weiterkämpfen. Ja. Das ist eine, also. Ja, da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Das kommt für mich als nächstes dran, das Masterschwert zu holen. Genau, das war halt der Grund, warum ich relativ schnell viele Schreine gemacht habe. Also, diese Schreine sind ja so kleine Mini-Aufgaben, Mini-Dungeons, wo immer irgendwie ein kleines Thema ist. Dann löst man da so ein Rätsel. Genau, wenn man so ein kleines Rätsel löst, bekommt man ein Abzeichen. Und für 4 Abzeichen bekommt man an so einem. Gebetstempel, Gebetsstatue, kriegt man entweder ein bisschen Energie, also in Form von Ausdauer oder halt einen klassischen Herzcontainer. Ja. Was ja auch eine Umstellung der kompletten Mechanik ist, wie es vorher funktioniert hat. Genau. Ja, du findest keine Herzteile. Genau, du findest keine Herzteile, du findest auch keine Herzen. Du musst jedes Mal, wenn du Energie verlierst und diese wieder zurück in deine Energieleiste bringen willst, irgendwas essen. Ja. Ja, ja, oder du benutzt Feen. Feen gibt es ja immer noch. Feen gibt es immer noch, das ist richtig, aber diese, die Feen, es gibt, glaube ich, sehr spärlich gesehen. Sehr, sehr selten und du trägst die auch, glaube ich, nicht mehr im Glas mit dir rum. So nee, die kannst du einfach so ins Inventar packen. Ja, genau. Aber grundsätzlich. Aber die sind gar nicht so spärlich gesehen, die sind nämlich an den großen Feen, wo man seine Items später verbessern kann. Okay. Wenn du da dich hinschleichst, sind um den Feen, da ist ja so eine große Blume, wo die Fee drin ist, und da drumherum schwirren immer so 3 bis 4 Feen. Wenn du dich da langsam hinschleichst, kannst du die alle einsammeln. Okay. Und die geben dir auch einen gewissen Amount of Herzen. Die geben dir, glaube ich, 8 oder 9 Herzen. Und sogar wenn du im Kampf stirbst, stirbst du nicht, sondern die beleben dich quasi wieder und hast dann die 9 Herzen, die halt die Feen sonst auch funktioniert haben. Das machen die kleinen Feen auch. Die kleinen Feen machen das, ja. Das ist crazy. Warum? Jetzt müssten wir spoilern, also ich sag schon mal, wir schneiden es raus. Ja, da drückt das eben noch Pause. Was bringt dir denn dann bitte die Fähigkeit aus dem Titan? Ja, wenn du keine Fee hast. Ja, ist ja genau das gleiche Konzept. Ja. Du hast ja, aber das ist doch unsinnig, da könntest du ja auch eher so ein Ding da einsammeln. Ja, aber ich habe zum Beispiel noch keine einzige Fee eingesammelt. Ich bin super froh, dass ich die Titanenfunktion habe. Ja, also aber die brauchst du doch dann an sich nicht. Die ist ja, die unterscheidet sich ja nichts. Die müsste doch viel, also die müsste viel toller sein. Ja, aber die Titanenfähigkeit macht doch deine kompletten Herzen voll. Die macht dich komplett voll. Also egal, sogar, welche du hast. Und ach, sogar so, noch und mehr. Genau, du kriegst ja diese 5 gelben Herzen. Ein paar mehr. Und außerdem brauchst du dich halt nicht drum kümmern, außer dass das halt eine Abklingzeit hat von sich. Musst du dich bei den Feen drum kümmern? Die du musst halt nur sammeln. Nee, du musst halt nur einsammeln. Wenn du keine hast, dann hast du keine. Ich hatte halt noch nie zum Beispiel eine. Deswegen bin ich ob Mifas Gebet sehr, sehr glücklich eigentlich, dass man das hat. Okay, also Mifas Gebet ist einfach noch eine Nummer krasser. Und genau. Mehr auf. Aber ich wusste nicht, dass die kleinen Feen dich auch wiederbeleben können. Reviven. Okay. Schnitt wieder raus. Ja, das war jetzt nicht mal ein wahnsinniger Spoiler. Also, dass es Feen gibt, das ist ja bei Zelda irgendwie, das wird man ja sogar erwarten. Und das Einzige, was wir jetzt verraten haben, ist, dass man halt eine Fähigkeit kriegt. Das kann man ja eigentlich auch sagen. Also, ja, für jeden Titan, also gibt genau, es Titan, gibt 4 Titanen. Das 4 ist so ein bisschen so die Hintergrundstory, dass du 4 so Titanen besiegen musst, die eigentlich dafür da waren, um die große Verheerung von vor 100 Jahren, nämlich Ganon, zu besiegen. Und der hat das Ganze aber irgendwie den ganzen Spieß umgedreht Fähigkeiten hat die sich zunutze gemacht und hat die quasi geistig in Anführungsstrichen übernommen, hat die besessen und jetzt muss man die Titanen erst besänftigen, bekämpfen, also nicht wirklich bekämpfen, muss sie halt, du musst da rein und den quasi besetzten Geist sozusagen besiegen, weil da irgend so ein Ganon Minion sozusagen, irgend so ein Geist Endboss drin ist. Den musst du besiegen und dann ist der Titan wieder frei und ist wieder auf deiner Seite. Und wenn alle vier auf deiner Seite sind, dann hast du es auf jeden Fall safer, Ganon zu besiegen. Ja, im Endeffekt, wie wir schon vorher gesagt haben, du musst eigentlich vom Spiel her gar keinen Titan benutzen. Du kannst direkt zu Ganon gehen und den töten. Dann ist der allerdings einfach wie ein Hardmode, der ist halt schwerer. Ja. Und je mehr Titan man auf seine Seite gebracht hat, umso leichter oder umso mehr Unterstützung bekommt man bei Ganon halt. Hm. Wobei es auch sehr schade wäre, das muss man nebenbei mal eben sagen, die Titanen nicht zu machen, weil sie meiner Vorrede zum Trotz, gerade, dass es nicht mehr wirklich Dungeons gibt oder nicht größere Dungeons gibt, die Titanen ersetzen so ein kleines bisschen oder schlagen so die Brücke zwischen den Schreinen und den Dungeons, wie sie früher waren, weil du, bevor du den tatsächlichen Ganon-Minion, wie du gerade sagtest, platt machen musst, in diesem Titan durch mechanische Abwandlungen, wenn ich es jetzt mal ganz grob fassen kann, diesen Titan so ein bisschen exploren muss. Also man muss gewisse Dinge darin machen und sich schon sehr lange darin aufhalten und Rätsel, wenn man es jetzt mal so großkotzig ausdrücken will, lösen, um da zu einem Ende zu kommen. Also ja, schon. Die genau. Titanen bieten schon sehr viel mehr als nur diesen Endboss. Ja. Also witzig fand ich, weil wir vorhin gesagt haben, das Spiel ist komplett offen und Open World und jeder kann machen, was er will, dass wir trotzdem alle drei den ersten Titan komplett denselben hatten. Ja, ich glaube, das ist auch mit allen, so, mit denen ich bisher gesprochen habe, mit allen Leuten, die Zelda gespielt haben, die haben alle denselben Titan zuallererst besiegt. Und ich glaube, das ist einfach vom Game Design her, das ist so angelegt, vollkommen so angelegt, auch, ja. dass du irgendwie in die Richtung geleitet wirst. Egal, wo du langläufst, irgendjemand sagt irgendwie, ja, guck mal da oder geh mal dorthin oder irgendwie so von der Karte her. Zum Beispiel, ich glaube, ich wäre an der Karte, da könnte man auch mal ganz kurz drauf eingehen, du fängst halt an, auf diesem großen Plateau, so nennt sich dieser Kartenabschnitt der Welt, also Hyrule, und dann läufst du da so rum und gehst halt, wenn du auf die Karte guckst, gehst halt irgendwie hin und überschreitest den Rand des Kartenabschnittes, in dem du dich gerade befindest, dann kommst du also in ein dunkles Gebiet, wo du nichts siehst, wo die Karte noch nicht aufgedeckt ist. Und es gibt halt diese Türme, wir haben vorhin, hast du auch schon erwähnt, gibt diese Türme, die hast du ganz am Anfang auch relativ schnell alle entdeckt, um die Karte aufzudecken. Ja. Und zwar stehen die halt überall rum, also die erwachsen dann quasi aus dem Boden, nachdem du den ersten Turm findest. Und wenn du einen Turm erklimmst, das hat so ein bisschen so einen Assassin's Creed-Style, dann kletterst du da halt hoch. Aktivierst da deinen Stein, deinen Shika-Stein. Du hast ja auch so ein Tablet, was du mit dir rumstellst, was irgendwie auffällig wie die Nintendo Switch aussieht. Seiner Linke hat eine Switch dabei. Ja, genau, eine antike Switch. Wobei es eigentlich, glaube ich, der Wii U-Controller sein soll, der dir seltsam bekannt vorkommt. Ja, genau, richtig. Und dann kannst du halt einen Kartenabschnitt neu freischalten mit jedem Turm, den du entdeckst. Und der Aha-Moment, den wir hatten, als wir quasi den ersten Turm entdeckt haben und das zweite Gebiet aufgedeckt haben, der war unvergleichlich. Also ja, ich habe die Karte aufgemacht und drumherum um das Gebiet, in dem wir uns befanden, das große Plateau, da war halt alles blau, aber ich habe halt gedacht, ja gut, ist halt der Hintergrund meines Menüs hier. Ne? Mhm. Und dann entdeckst du halt dieses neue Areal, was nochmal irgendwie eine Ecke größer ist als das, wo du gerade rumgelaufen bist, was schon 2 Stunden gedauert hat, weil ich mir jede Blume angeguckt habe. Du spielst auf die Größe an des Gesamtkarte. Genau, dann deckst du halt so einen zweiten Kartenabschnitt auf von irgendwie, ich weiß nicht, 10 Kartenabschnitten oder 12 oder ich habe keine Ahnung, ich habe die nicht gezählt, die einfach eine Wahnsinnsgröße besitzen. Ich hab rausgezoomt aus der Karte und noch mehr rausgezoomt und es nahm kein Ende. Und als wir uns dann auf dem Turm quasi umgesehen haben und geguckt haben, wie viele Türme es gibt, ist mir echt dann auf der Karte halt erstmal gewahr geworden, wie groß dieses verdammte Spiel ist. Mhm. Ja. Also, das ist wirklich unvergleichlich. Also, das ist wirklich vergleichbar mit so Fallout, Skyrim, so diesen klassischen Open-World-Games, die einfach wahnsinnig riesige Welten haben. Ja. Und das ist echt cool. Soll, wenn man den Entwicklern glauben darf, und das, ich glaube, das ist recht seriös, 12-mal so groß sein wie Twilight Princess. Wow, und das war schon nicht klein. Ja, also es ist sehr, sehr groß, muss man tatsächlich sagen. Diese Open World bietet also einiges, wobei auch eine ganze Menge, ich will nicht sagen Leerlauf, das klingt zu hart, drin ist, aber eine ganze Menge an Laufarbeit, wenn man von Punkt zu Punkt tatsächlich zu Fuß unterwegs ist und sich nicht den, den Reitpferden, den Reittieren bedient, die man übrigens auch sehr witzigerweise diesmal nicht einfach findet, sondern man kann die zähmen. Ja, du kannst Pferde finden, zähmen, Wildpferde, genau, und dann kannst du die aufnehmen, adoptieren sozusagen, in einen Stall, in einen Pferdestall quasi lagern oder parken. Ja, ja, sehr auch interessant, sehr witzig. Dieses Feature habe ich auch gar nicht benutzt. Echt? Ich habe es einmal, ich glaube, zweimal geritten im ganzen Spiel. Wow, okay. Den Rest habe ich mit dem, also es gibt ja am Anfang so einen Gleiter. Genau, so ein Paragleiter. Segel. Ja, so ein Segel, was und eigentlich war das mein Hauptbewegungsmittel. Von den das Türmen aus. Durchaus mein von primär von den Türmen oder halt von irgendwelchen Erhöhungen dann gesprungen und dann da, wo ich hin wollte, hingeglitten ein Stückchen. Das klappt überraschend gut, ja, das ist richtig. Aber ich reite tatsächlich relativ gerne durch die Welt. Das Einzige, was da halt immer wieder auffällt, ist dann beim Laufen entdeckst du oder beim Reiten entdeckst du irgendwas irgendwie am Wegrand oder so, wo du denkst, oh, das könnte ich mal gerade einsammeln. Irgendein Gegenstand oder so, und dann musst du halt immer absteigen, das nervt irgendwann und du kommst halt auch nicht überall hin. Dadurch, dass Link, was auch neu ist, wirklich vollkommen frei, so gut wie überall lang klettern kann, und du kannst halt auch mit dem Segel über lang springen, das heißt, springst irgendwie in eine wahnsinnig tiefe Schlucht, wo du den Boden nicht mal sehen kannst, gleitest da so langsam und genüsslich irgendwie darunter und siehst irgendwann vielleicht den Boden dieser Schlucht und kommst dann da an und denkst dir so, ach du Scheiße, wie soll ich denn da wieder hochkommen? Ja, geht halt. So, du kannst überall lang klettern, ja. Oder, gut, klar, du hast diese Kurzreisefunktion, wenn du dich auf die Türme oder die gewissen irgendwie Schreine teleportieren möchtest, die sind auf der Karte überall verzeichnet, dann weißt du, ja, okay, hier ist der Schrein in der Nähe von dem Dorf, wo ich eh hin wollte oder so. Aber du kannst halt auch echt überall hingleiten, mit dem Pferd lang reiten, klettern ohne Ende. Ja, und wenn du halt sau viel irgendwie kletterst, gerade Berge erklimmst oder so, ist so ein Pferd natürlich nicht dein bester Begleiter, ja, das ist richtig. Aber trotzdem, ich genieße trotzdem mit dem Pferd durch die Gegend zu reiten, also mir macht das schon Spaß. Ja, das ist dann aber auch eher der ästhetische Genuss, den du hast, wenn du mit einem Pferd in der Gegend rumreitest. Als ein Nutzen, den du davon hast, ja. Als ein Nutzen, den du davon hast, weil du tatsächlich auf bergigem Gelände sehr, sehr schnell an deine Grenzen stößt mit den Reittieren. Was zum Beispiel völlig anders ist als bei Horizon. Bei Horizon hast du einen ganz kleinen Exkurs, auch Reittiere, die dich überall hintragen können. Mhm. Das ist völlig egal, ob Wasser oder Felsen oder Anhöhen, sonst irgendwas. Du kommst damit überall hin und überall schneller hin. Das heißt, da macht dieses Fortbewegungsmittel Reittier richtig Sinn. Ah, okay. Auch in deiner Effektivität der Fortbewegung. Das ist bei Zelda eher ein ästhetischer Faktor, wenn du über eine Landschaft hinweg reitest. Mhm. Was der ganzen Sache übrigens keinen Abbruch tut. Das ist ein unglaublich schönes Spiel, um jetzt mal zur Grafik zu kommen, so eine Art Cell-Shading, ein bisschen, ja. Also es ist nicht ganz Cell-Shading, es ist kein Wind Waker, die Texturen sind schon ein bisschen interessanter noch. Ich nenne es gerne Pastell-Shading, denn es sieht tatsächlich aus wie irgendwie pastellfarben, aber so leicht gezeichnet halt, trotzdem aber in so einem pastellfarbenen Ton, fast schon impressionistisch pointillistisch. Also es ist halt zwar nicht tupferig, ne, vom Duktus her, ich rede jetzt hier im absoluten Künstlerjargon total viel zu weit hochgegriffen. Kannst du bitte deinen Wein wegstellen, wenn du das erzählst? Mein Hain. Dein Heineken-Wein. Mein Hain. Wein können. Weine können. Ja, nee, also das ist halt wirklich künstlerisch, es ist absolut rund und homogen. Es sieht, egal wo du hinkommst, und das ist ja das Geile daran, um das jetzt vorwegzunehmen, wo du wahrscheinlich drauf hinaus wolltest, aber das Geile daran ist ja wirklich, dass jede verdammte Location in dem Spiel absolut individuell aussieht. Du hast irgendwie Wald, Dschungel, Ebene, Wüste, Gebirgsland, Meer, Vulkan, dann hast du irgendwie eine Eisebene, irgendwelche Steinschluchten, Wasserfälle, überhaupt so Wasser- und Ozean irgendwie Gebiete. Es ist Wahnsinn. Also alles, was man sich auf der Erde nur irgendwie überhaupt vorstellen kann, ist in diesem Spiel bereisbar und sichtbar. Mit den richtigen Klamotten. Mit den richtigen Klamotten. Die sind tatsächlich vonnöten. Das ist die nächste Sache. Das gab es früher bei Zelda auch höchstens irgendwie so in 2-3 Ebenen, wo man sagte, ja okay, schwimmen kannst du erst, wenn du den Zora-Anzug hast und irgendwie, was weiß ich, Lava, durch Lava kannst du auch durchschwimmen, wenn du hier so einen Magma-Anzug hast oder so. Aber das ist hierbei ein bisschen filigraner noch, ja. Weil du tatsächlich mit den Elementen, und das ist auch ein sehr, sehr großer Faktor im Spiel, weil du mit den Elementen umgehen musst. Das ist bei Zelda jetzt auch kein Novum, aber dass die Elemente tatsächlich physikalisch so umgesetzt werden, dass du in Eislandschaften oder in kälteren Gegenden tatsächlich irgendwann frierst, dadurch Energie verlierst und da auch so ein bisschen diese Gatekeeping-Funktion eingesetzt wird. Ne? Du kannst in diese Gegenden nur rein, wenn du ein bestimmtes Item hast. Ja, genau. Hast oder stimmt Items eigentlich. Hast. Das kannst du vielfältig gestalten. Du kannst also Dinge zum Beispiel auch futtern, die du irgendwie findest, die dich dann vor Kälte schützen. Du kannst Klamotten anziehen. Du kannst auch super tricky, wenn du das, wenn du ein gewisses Schwert findest, also ein Feuerschwert, und du dieses Feuerschwert equipst, also auf dem Rücken trägst, kannst du durch Eislandschaften laufen, weil es dich warm hält. Also das ist schon auch eine tricky Art, irgendwie da mit den Elementen umzugehen. Auch ein relativ neues und anderes Ding in diesem Zelda. Das stimmt. Was ich gerade nochmal nachtragen wollte, auch in Bezug auf Horizon, ich hatte es gerade schon gesagt, ich habe mir, als ich Horizon gespielt habe, nach langer, langer Zeit des Zelda-Spielens, beim Horizon-Spielen gedacht, es ist schön, aber ich bin lieber in Hyrule. Weil es einfach viel, viel schöner ist. Das ist echt super gemacht, wenn die ganze Landschaften, die kleinen Städte, die kleinen Dörfer, man hat auch immer wieder so Sachen, die einen an andere, also an alte Zelda-Teile erinnern. Die Zoras, die Dörfer kennt man aus anderen Spielen. Ja, natürlich. Also du hast natürlich die allgemeinen Plätze, die du aus Zelda kennst, irgendwie natürlich Prinzessin Zelda, Ganon, dann hast du Schloss Hyrule kennt man. Hyrule, genau, aber die Goronen-Sachen. Die Goronen kennt man sind da, die Zoras sind da, die Gerudos gab es, glaube ich, auch schon mal. Gerudos gab es auch schon mal, ja. Ich glaube, die Vogelmenschen sind die aus Wind Waker, kannst du da nachhelfen? Oder Skyward Sword. Ich glaube, Skyward Sword war nie dabei. Witzig, habe ich letztens gelesen, ich weiß gar nicht, auf welcher Seite das war. Da haben sich Leute die Mühe gemacht und haben die Karte sich mal ganz, ganz genau angeguckt. Und anscheinend ist das zu 90% die Link to the Past-Karte um 90 Grad gespiegelt. Echt? Kakariko, das Dorf, ist auf einer anderen Seite, aber die Flüsse, die zum Wald der Crocs und so führen, die gehen genau wie auf der Link to the Past-Seite von dem Zora-Dorf nach unten, der Flussverlauf. Also sie haben sich da schon relativ an die alten Teile angelehnt. Ach, das ist ja super witzig. Ich liebe das, dass Nintendo da auf solche Details achtet. Ich finde auch wahnsinnig, dass Leute sich darüber Gedanken machen. Ja, Leute machen sich ja nicht nur darüber Gedanken. Leute haben ja sogar das gesamte Alphabet in dem Spiel von dieser komischen alten Keilschrift irgendwie quasi entziffert und dechiffriert und die ganzen Nachrichten, die du theoretisch lesen könntest, wirklich übersetzt. Es gibt halt irgendwie so eine Art mystische, antike Schrift irgendwie in dem Spiel, die ständig immer wieder auftaucht. Ja. Wenn man ein bisschen aufmerksam ist, bemerkt man, okay, es sind nicht irgendwelche wilden Zeichen, sondern das könnte irgendwie Text bedeuten. Und das wurde natürlich, ich glaube, drei Tage nachdem das Spiel rauskam, habe ich das irgendwo gelesen bei Polygon oder so, dass Leute das schon entziffert haben. Da habe ich gedacht, meine Güte, ihr habt echt nichts Besseres zu tun. Aber finde es natürlich auch wahnsinnig faszinierend. Also. Wo wir bei Open World sind, man kann ja in diesen ganzen Open World Spielen alles machen. Ja. Und das ist jetzt bei Zelda ja auch so. Und da gibt es Leute, die haben sich jetzt eine Flugmaschine gebaut. aus irgendwelchen, da gibt's ja diese, ja, die sehen ja aus, diese großen Blubs quasi. Diese und da gibt's ja einmal Wasser, diese blauen, ne? Wasserdinger, grüne gibt's davon ja, und dann gibt's auch irgendwie so Luftdinger und da bekommst du ein Item von denen, das kannst du aufpusten. Und wenn du das irgendwie an so einem, da gibt's ja diese Holzschiffe, die du mit dem Krog wedeln kannst, um zu fahren, da kannst du irgendwie 4 Stück dran machen, dann ist das so leicht, dass das schweben kann, dann kannst du mit draufstehen, dann geht das langsam hoch und dann kannst du mit dem Windkrog kannst du dann quasi durch die Welt fliegen. Und die haben da aber noch viel verrücktere Sachen gebaut, mit dieser Magnettechnik und so, die haben da ganze Flugmaschinen gebaut, die können einfach über Hyrule fliegen jetzt. Was? Total wahnsinnig. Okay, das ist ja der Hammer. Gleich auf YouTube unterwegs. Ja, ja, ehrlich. Ich muss mal Zelda Breath of the Wild irgendwie Flugmaschine oder so bei YouTube eigentlich, da findest du auf jeden Fall. Das ist total wahnsinnig. Also im Zuge dessen, das hat ja ein bisschen was damit zu tun, Open World, okay, das hat ja dann schon wieder Sandbox-Elemente fast. Ja, und diese ganze Spielmechanik einfach genau, alles auszunutzen. Richtig, ne? Dass du die auch aushebeln kannst und sagen kannst, ich nutze die jetzt anders, als wie die eigentlich vorgesehen war. Richtig. Also diese aufblasbaren Ballons waren dafür gedacht, um dich selber, wenn du irgendwo runter, damit du einen langsamen Fall hast und wohl nicht diese Ausdauer für den Gleitschirm nehmen musst. Und die haben dann immer anders genutzt und haben dann halt 4 Stück da dran gemacht und können dann halt fliegen. Hammer. Weil ich habe schon mehrfach den Eindruck gehabt bei Zelda, dass ich irgendwie einen Lösungsansatz verfolgt habe und wir dann gesagt haben, weißt du was, ich glaube, das ist eigentlich so nicht gedacht. Ja. Das ist, glaube ich nicht die optimale Lösung. Ich habe auch manchmal viel zu kompliziert gedacht. Genau, und dann ist irgendwie schon auch geschafft, aber das wahrscheinlich, gerade in den Schreinen, habe ich irgendwie Lösungsansätze irgendwie parat gehabt, die ich mir ausgedacht habe, weil ich dachte, ich glaube, das könnte so und so funktionieren. Da war es viel zu kompliziert, es hat aber trotzdem geklappt. Ich meine, das kommt einher mit der Möglichkeit, alles Mögliche wirklich auch zu manipulieren, zu machen. Dann hast du auch noch diese Zaubermodule, sage ich jetzt mal blöd. Ja. Also diese Zauberkraft, wie auch immer. Du kriegst ja am Anfang diesen Shika-Stein, nennt sich das. Das ist halt dieses Tablet-artige Gerät. Damit kannst du irgendwie Daten sammeln, damit kannst du Fotos machen, damit kannst du aber auch irgendwie so eine Art wie Magie einsetzen. Gab es ja früher auch in Zelda schon mal, dass die hinter einem Gegenstand hattest, der irgendwie so, ich sag mal, magische Kräfte hatte oder so. Ja, die Zauberstäbe halt immer. Genau, Feuerstab, Eisstab. Genau, soweit, ja. Hast du ja jetzt auch, gibt's ja auch so Stäbe, findest du ja auch, Feuer und Eis und Elektro. Aber diese Module, die sind ja irgendwie so eine alte Technologie, diese Shika-Stein-Technologie, was weiß ich. Da gibt es dieses Magnetmodul und ein Stasis-Modul, ein Eismodul, da kannst du ja auch sonst was für Sachen mitmachen und dich auch in verschiedenen Situationen irgendwie mit tatsächlich auch ans Ziel bringen oder anderweitig dir einen Vorteil verschaffen. Und da kann man auch extrem kreativ mit sein. Ich habe zum Beispiel den ersten Endgegner, wir haben ihn ja alle gemacht, in dem Zora-Ding. Der wirft ja mit Wasser. Ja. Blasen quasi auf dich. Und da hast du ja die Chance, also ich habe von vier gelesen, die sind einfach hinter der Plattform ins Wasser gesprungen und die auf der Plattform diese Blase zerplatzt. Ihr habt die einfach mit dem Eismodul, sobald der die gecastet hat, habe ich mit dem Eismodul gefroren, die sind zerplatzt. Oh. Die kamen gar nicht bis zu mir. Ach. Durch die 2 Stück zerplatzt, dann hat er eine kurze Ruhephase. Mit einem Pfeil abgeschossen. Ich bin. Den ganzen Kampf stand ich auf einer Plattform. Ehrlich? Das ist total einfach, der Boss. Boah, ich habe mir vorhin abgebrochen, habe mich unglaublich aufgeregt bei dem. Ja, tatsächlich auch. Ich habe einfach dieses Eismodul genommen, plopp, plopp. Was soll das? Hier passiert viel zu viel. Du bist total easy. Ja, war ich einfach ein bisschen zu doof. Der Punkt ist nämlich. Eigentlich bist du daran gewöhnt bei Zelda, alles vorgekaut zu kriegen. Genau, du kommst in einen Dungeon rein, da kriegst du ein Item. In dem Dungeon kommst du nur weiter, wenn du überhaupt das Item hast. Das heißt, du weißt, wenn du nicht weiterkommst, okay, hier komme ich wahrscheinlich gleich nur weiter, wenn ich ein Item habe. Ja. So, da ist irgendwo ein Haken, dann brauchst du halt den Endhaken für. Da ist irgendwo ein Auge, da brauchst du einen Pfeil im Bogen für, damit ich das Auge aufschießen kann oder was. Das hast du irgendwann raus. Das ist irgendwann gelernt bei Zelda. Und eigentlich müsste es sich übertragen auf mich und ich müsste dann sagen, ja, ich bin jetzt hier beim Endboss. Ich habe jetzt hier zwar kein Item bekommen und gelernt, aber ich habe halt vorher irgendwas gekriegt. Ja. Vielleicht muss ich das hier einsetzen. Und habe ich wahrscheinlich nicht gemacht. Ja, das ist mir auch nur aufgefallen. Ich habe ganz am Anfang in dem Titan, musst du ja immer in dem Titan zuerst zu einem so einem kleinen Modul hin, wo man diese Karte freischaltet. Ja. Und in dem Schrein war ja dieses Gitter zu und darunter war Wasser. Ja. Da stand ich eine halbe Stunde und habe diesen beschissenen Schalter in dem ganzen Ding gesucht. Denn da gibt's doch nicht, hier muss doch irgendwo ein Schalter sein. Bis ich irgendwann davor stand, guck mal, du stehst im Wasser. kurz drauf gedrückt, Modul hoch, durch und hatte das Ding. Eisblock platziert. Genau. Der Eisblock, und dann habe ich mir nämlich gedacht, ja, wenn jetzt hier schon der Eisblock benutzt werden muss und nachher stand ich auch überall immer im Wasser, habe ich gedacht, dann kann der Boss bestimmt irgendwas mit Eis oder ich kann ihn irgendwie mit Eis dann, und dann habe ich das probiert und siehe da, zack, zack, gefroren. Und ich hatte den, der war gar kein Problem. Ich habe, glaube ich, kein Herz verloren bei dem Boss. Ja, das ist schon ziemlich abgefahren. Und so ist halt, also diese, du kannst halt auf jede andere Art und Weise kannst den Boss halt auch töten. So viele haben gesagt, die sind einfach von der Plattform kurz ins Wasser gesprungen und wieder hochgeklettert. Mhm. Ja, ich glaube, so habe ich das dann irgendwann auch gemacht. Aber es hat mich trotzdem voll genervt und ich habe den dann auch normal mit einem Schwert oder sowas halt bekämpft. Aber erst als ich den aus der Luft immer runtergeholt habe, dann ist er irgendwie im Wasser gelandet oder auf der Plattform, oder wenn der irgendwie zu blöd in der Mitte vom Wasser gelandet ist, wo ich den von der Plattform aus nicht erreichen konnte, ja, dann war das auch blöd. Ich glaube, mein Problem war auch, ich hatte nicht genug Pfeile dabei. Ja, okay. Deswegen musste ich eine andere Technik anwenden. Da habe ich immer drauf geachtet, bevor ich irgendwo hinkomme. Ich habe jeden Händler abgeklappert und immer alle Pfeile gekauft. Ja. Das war Priorität 1. Immer alle, so viele Pfeile wie irgendwie möglich dabei zu haben. Ja, auf jeden Fall. Weil mit Pfeilen, also mit Pfeilen hast du vieles viel einfacher gemacht. Ja. Also, vor allem mit den Bombenpfeilen und sowas. Ja. Das ist schon sehr, sehr gut. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, wenn du irgendwelche Bosse nicht schaffst in den Titanen, nochmal in irgendwelche Dörfer oder sonst wo hinzugehen. Genau, dich rauszuporten und dann wieder hinzuporten. Und dann wieder hinzuporten. Das ist schon geschickt gelöst, weil du nicht in einem Dead End irgendwie steckst. Genau. Das geht schon. Ja. Was aber trotzdem jetzt nochmal zu den zwei Punkten, die ich als nach dieser ganzen Lobhudelei als negativ auffassen nicht will oder möchte, sondern sie sind es für mich definitiv. Einmal, dass die Bosse selber am Ende der Titanen völlig langweilig sind. Ja, die waren zu einfach, ne? Und alle gleich. Ja. Also die machen eigentlich vielleicht schon, ganz leicht unterschiedliche Patterns, aber ansonsten hast du in Zelda sonst immer ganz krass unterschiedlich, auch optisch unterschiedliche Endgegner. Ja, stimmt. Die waren alle dieselben eigentlich. Ja. Einfach so ein schwarz-roter Matschgeist. Genau, quasi. So ein Geist von Ganon. Wenig Konturen irgendwie, also waren so nichtssagend irgendwie. Richtig, ne? Die waren total nichtssagend. Und bei den vorherigen Zelda-Teilen war das immer irgendein abgefahrener Gegner, der total memorierbar war. Klar, den hattest du immer wieder im Kopf. Das war diesmal nicht so. Mhm. Na gut, dafür hast du die Titanen, die sehr eindrucksvoll sind, die bleiben auf jeden Fall im Kopf. Und ein weiterer Punkt, den habe ich gerade nicht ganz angesprochen, ich dachte, es wäre noch nicht so weit, jetzt aber, das Kochen. Es ist zum Kotzen. Keiner mag kochen. Ich hatte doch, das Spiel, die schon. Ich hatte das Spiel komplett ohne Kochen durchgespielt. Ja, das ist eh wahnsinnig faszinierend. Überhaupt ein sehr, sehr cooler Ansatz, ja. Ja, das ist tatsächlich eine Spielart. Auch, das passt auch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Die Leute spielen es alle anders. Ja, genau. Ja, absolut. Ich hätte mir zum Beispiel gar nicht träumen lassen, dass das ohne Kochen geht. Ja, ich auch nicht. Ja. Ganz kurz mal zur Erklärung. Man kann in Breath of the Wild rumrennen irgendwie und halt irgendwie alles Mögliche nicht nur machen und tun und lassen, wie man will, sondern du kannst halt auch irgendwie Sachen aufsammeln. Sachen im Sinne von Zutaten oder Rohstoffe. Überall in der gesamten Welt wachsen Pflanzen, da stehen Bäume, die tragen Früchte, du kannst irgendwelche Pilze einsammeln, irgendwelche Pflanzen, kannst Insekten jagen, du kannst Gegner töten und dann deren, weiß nicht, Hauer oder Hörner oder irgendwelche, weiß nicht, einen Echsenschwanz oder sowas ähnliches, kannst du alles einsammeln, Fledermausflügel etc., also irgendwie so ein bisschen so Hexeningredienzen, sag ich mal. Es gibt also die unterschiedlichsten Zutaten und Gegenstände, mit denen du irgendwas anstellen kannst. Überwiegend kochst du damit. Also man kann tatsächlich zu einer Feuerstelle gehen und dann da einfach Sachen irgendwie in die Feuerschale schmeißen. Die werden dann gekocht und dann kommt da irgendwie sonst was bei rum. Wenn du Glück hast, hast du irgendwie ein tolles erweitertes Gericht. Ganz easy, das fängt halt an mit der Mechanik, sag ich mal. Du nimmst den Apfel, schmeißt den in die Schale und danach hast du halt irgendwie einen Röstapfel. Der gibt dann irgendwie doppelt so viel Energie und du hast da im Prinzip keine Arbeit reingesteckt, außer den halt einmal zu kochen. Du kannst aber auch viele Sachen kombinieren. Du kannst irgendwie einen Apfel und einen Pilz und also weiß nicht, einen Apfel und einen Pilz, der deine Ausdauer stärkt und dann noch irgendwie was anderes dazu, um das Ganze noch zu boosten. Und dann hast du halt irgendwie so einen, keine Ahnung, so einen Pilzteller oder Grillgemüse oder so. Und dann kriegst du halt Herzen, Ausdauer und irgendwie meinetwegen noch was anderes. Hat nie geklappt bei mir. Echt? Also ich habe der ganzen Sache eine Chance gegeben, weil ich mir gedacht habe, eigentlich wollte ich das Spiel erstmal austricksen, weil ich wollte so schnell wie möglich das Masterschwert haben. Ja. Dann habe ich mir alle Zutaten gesucht, um diese extra Herzen zu bekommen. Du brauchst eine bestimmte Anzahl Herzen, um das Masterschwert zu bekommen. Ah. So, ja, du kannst halt, wenn du Sachen kochst, kannst du deine maximale Herzanzahl kurzzeitig erhöhen. Wenn du die verlierst, dann sind die auch wieder dann weg. Dann sind die wieder weg. Mit neuem Essen erhöhen, du brauchst dann wieder neues Essen, was das wieder also erweitert. Also habe ich mir im Internet ein Rezept rausgesucht, wo ich genau die Anzahl an Herzen habe, um dieses Masterschwert zu bekommen. Ja. Will ich nicht spoilern, weil du das ja noch nicht hast, wie viel man dafür braucht. Auf jeden Fall hatte ich dann genau die Anzahl an extra Herzen, bin dann diesen ewig langen Weg zum Masterschwert gelaufen. Zur Prüfung, da muss man vorher eine Strecke bewältigen und dies und das machen. Dann stehe ich endlich nach einer gefühlten Stunde vor dem Masterschwert, drück auf, also muss dann halt bestätigen, ob du rausziehen willst. Sie sind nicht stark genug. Ich sehe, dass sie nur so und so viele Herzen haben und gar nicht die richtige Anzahl an Herzen. Der kann nicht wahr sein. Boah. Also wieder zurück, gefühlt 50 Schreine gemacht, um die Herzen zu bekommen, und dann konnte ich dieses blöde Masterschwert. Aber um da nochmal aufs Kochen zurückzukommen, ich habe es nochmal probiert, habe mir die Sachen durchgelesen. Du hast dann auch die Fledermausflügel sind ja so nicht genießbar, dann steht aber drunter, können Ausdauer erhöhen in Verbindung mit anderen Sachen. Dann habe ich mir geguckt, okay, der Apfel könnte auch Ausdauer erhöhen, steht ja da drunter, gemischt, dubioser Matsch. Ja, das ist ja dieses Matsche. Dieses Gericht, was kein das, Gericht was ist. Das, was rauskommt, wenn du halt wenn du falsch kombinierst. So, da kam jetzt bestimmt bei 10 verschiedenen Sachen bei mir raus. Und ich dachte, ja, okay, das war für mich. Ich koche nie wieder. Ich habe keine Lust mehr. Ja. Ja. Und dann ja. habe ich gesagt, das muss auch ohne gehen, und habe es ohne Kochen durchgespielt. Okay, ja, das finde ich tatsächlich sehr krass, weil ich in vielen Stellen auch durch die Gerichte, die ich jetzt nicht selber gekocht habe, sondern die Sabrina gekocht hat, Gott sei Dank für mich, ich habe meistens nur geslayert, in Gebiete eindringen konnte durch, weiß ich nicht, durch Hitzeschutz oder durch Kälteschutz und so weiter und so fort. Oder halt eine Erhöhung meiner Ausdauer, und ich konnte halt klettern wie so ein König, unglaublich lang. Ja. Und habe mir dadurch sehr, sehr viel sehr schnell erschließen können. Ja. Und ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, dass du es komplett schaffst, ohne irgendwelches Zusatzzeug zum Fressen. Ja. Auch in den Kämpfen kann ich mir das nicht vorstellen, dass du das einfach komplett ohne machst, sondern nur quasi die Rohstoffe mampfst die ganze Zeit. Du musst nur die Ausweichrolle beherrschen. Ja, Jeschke hat Rohkost-Zelda gespielt. Salat-Zelda. Nichts gekocht, aber dann nur rohe Äpfel. Genau, was du machen kannst, das ist recht tricky, du kannst die Tiere mit Feuerpfeilen abschießen, dann sind die direkt gebraten. Das stimmt. Ja, wie auch in echt, ne? Wenn ich einen Feuerpfeil nehme und jemanden treffe, ist der auch sofort fertig gebraten und kann essen. Das ist mir auch schon mehrfach passiert, weil du findest ja fertig zugeschnitten. Schon in Filetstück zerkleinert, ja. Filetpfeil. Ich habe mehrfach halt schon so eine Kiste irgendwie gesehen. Es gibt ja genau überall schnell so irgendwie, ich sag mal so Frachtkisten oder irgendwie, ne? Irgendwie so Aufbewahrungskisten, wie wenn du irgendwie viele Gegenstände in eine Holzkiste packst und dann verschiffst. Die stehen doch einfach mitten in der Wildnis. Die stehen überall rum. Wie kommen die denn da hin? Vor allen Dingen gibt es auch welche, die sind aus Metall. Ja. Auch die stehen irgendwo einfach rum. Ne? So im Lager von den Bockblins, von den Gegnern, von diesen goblinartigen Gegnern. So, und jetzt gehe ich dann dahin, und da sind wir wieder beim Thema Waffen. Waffen gehen kaputt. Ne? Wie kriegst du jetzt diese scheiß Kiste auf? Kannst du halt hingehen und sagen, ich hau jetzt da so mit meinem Schwert drauf, bis es kaputt ist. Dadurch nutze ich das Schwert aber auch mehrfach, also vermehrt stärker ab. Es gibt halt dann irgendwie sinnvollere Waffen dafür, wenn du zum Beispiel so einen dicken Knüppel irgendwie nimmst oder zum Beispiel so einen Eisenhammer. Eisenhammer sind eigentlich immer perfekt dafür, Sachen zu zertrümmern, ohne dass die Waffe großartig kaputt geht. Man kann aber auch einfach das Bombenmodul benutzen und Sachen irgendwie in die Luft sprengen. Genau. Mhm. Witzig ist dann dabei, kommt wenn da Äpfel raus, in... Ne? Ja, nee, es kommt nicht weniger raus, aber es fliegt halt irgendwie sonst wie durch die Gegend. Ja, wenn du es aber findest und da waren ursprünglich mal normale Äpfel drin, dann sind da plötzlich Röstäpfel, die da rumliegen, weil die durch die Explosion halt schon geröstet wurden. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Besser wäre Apfelmus eigentlich bei so einer Explosion. Ja, allerdings. Allerdings, ja. Der ist allerdings nicht konzentriert in der Schüssel zu finden. Das wäre doof. Nee, aber, also wie gesagt, dieses Kochen, da bin ich völlig dran vorbeigegangen. Dann muss ich ehrlich sagen, habe ich auch nur 2 Rüstungen im Spiel gehabt. Das ist auch interessant. Oder 3, glaube ich. Alter, wie hast du das gemacht? Also du musstest doch, da möchte ich jetzt nicht spoilern, aber du musstest doch wenigstens einen Satz Klamotten tragen, um in ein bestimmtes Dorf in der Wüste zu gelangen. Ja. Den? Den Satz hatte ich. Ja. Diese Startrüstung, klar. Die hast du ja nicht wirklich benutzt. Okay. Dann einmal diese Hyrule-Rüstung, die du ja aufwerten kannst. Okay. Ja, und dann sonst nur diese Rüstung, die du da halt kriegst, um weiterzukommen. Aber die habe ich ja nur in dem Moment angehabt, um zum Beispiel diese Zoa-Rüstung brauchst du ja, damit du zu dem Titan kommst. Ja, okay. Die hatte ich dann einmal an, als ich diese Zora-Aufgabe gemacht habe und danach nicht mehr. Ja, okay. Ich habe quasi alles mit der Hyrule-Rüstung durchgespielt. Du musst aber auch in den Hitzegegenden musst du auch eine andere Rüstung haben. Ja, nur um da durchzulaufen. Ansonsten für jeden Kampf hatte ich die Rüstung dann gewechselt. Okay, ja, du hattest jetzt aber gerade gesagt, du hast nur 2 Rüstungen benutzt. Ja, also benutzt im Sinne von im Kampf benutzt. Ja, ja, okay. Und länger angehabt. Ja, ja, also auch aufgewertet zum Beispiel habe ich nur diese beiden Rüstungen. Ja. Aufwerten übrigens auch sehr witzig, kann man bei den 4 im Lande verwehten Feen. Ja, genau. Habe ich auch keine einzige gefunden, nach 68 Stunden noch nicht. Die echt sehr eindrucksvoll sind. Wir hatten die gerade schon mal angesprochen. Aber wenn ihr sie seht... Ja, macht euch auch was gefasst. Die sind schon recht Sind sehr rabiat, würde ich sagen. Ja, absolut. Und die werden auch tatsächlich witzigerweise von... Also man kann ja alle nacheinander finden. Mhm. Und je mehr man hat, umso mehr kann man die Items ja aufwerten. Genau, die werden auch nachher immer schwieriger oder teurer, um teurer, die genau, tatsächlich erstmal aufzumachen. Ja. Und die werden auch immer in ihrer Gangart härter und wilder. Ja, ja. Mhm. Sehr hast du auch schon alle 4? Ja. Okay, ich habe sogar 5. Also es gibt ja noch eine spezielle für die Pferde nachher noch. Ja, okay. Die habe ich noch nicht. Ja, die habe ich zufälligerweise gefunden. Alles böhmische Dörfer, was sie gerade erzählt. Ist ja kein Problem. Wirst du schon nach 100 Stunden bestimmt raus. Ja, aber abgefahren, dass du so viel gesehen hast in dem Spiel. Also ich habe jetzt zum Beispiel, weiß nicht, von dem, was du erzählt hast, hätte ich mir jetzt auch nur vorstellen können, dass man das A mit Trecken macht. Und gekochtem und so weiter und so fort und mehr mit explorativem Zeugs. Aber du hast ja doch schon ziemlich straight gespielt. Ja. Ich habe auch viel die Schnellreisefunktion genutzt, von Schrein zu Schrein, um schnell weiterzukommen. Okay, das habe ich auch gemacht. Ja. Trotzdem hast du relativ viel gesehen und relativ zügig gespielt. Ja, ja. Schon sehr abgefahren. Also ich habe halt nicht viel so Zeit damit verbracht, Sachen zu fotografieren oder irgendwie, ach guck mal, da hinten könnte vielleicht noch ein Boblin-Dorf sein, lass mal dahin, um dann irgendwie eine weitere Axt zu finden, die nach 5-mal kaputt geht. Ich habe mich halt drauf konzentriert, ich hatte ein paar gute Waffen. Ich habe dann nachher... die alle kaputt gehen. Genau, die irgendwann alle kaputt waren und dann hatte ich halt wirklich fast nur noch mit dem Master-Schwert gespielt. Okay. Master-Schwert, mit dem bin ich ins Schloss gegangen, habe mir das Schild geholt. Das einzig Vernünftige für mich im Spiel eigentlich. Mhm. Aber du sagst ja, da gibt es wohl dann noch ein gutes. Ja, es gibt noch eins, mit dem du auch die Wächter, die es im Spiel gibt, sehr gut in den Griff bekommst. Aber es ist auch eine sehr gute, eine schöne Mechanik im Kampf, wo viele gesagt haben, dass sie die Kämpfe nicht gut finden. Du kannst halt ein perfektes Blocken machen. Ja, das ist genau. Eine ähnliche Mechanik wie bei, weiß ich nicht, Platinum Games, das perfekte Ausweichen oder sonst was. Wenn du richtig getimed deinen Block und Schild einsetzt, kannst du gewisse Angriffe zurückschlagen und dadurch die Möglichkeit erlangen, Angriffe stärker durchzuführen oder ähnliches zu machen. Ist ja auch wichtig, braucht man auch. Braucht man auf jeden Fall, sollte man von Anfang an auf jeden Fall üben. Ja, habe ich auch viel zu spät erst geübt und bin ich auch noch nicht so gut drin. Ja, lernst du irgendwann recht intensiv. Schmerzhaft. Wenn du gegen Wächter antreten willst oder bestehen willst zum Beispiel, dann ist es unerlässlich, dann geht es gar nicht anders. Also mit den Schildern fand ich auch, also das ist so eine Sache, da ist das Spiel, fand ich, nicht gut ausbalanciert. Dieses Hyrule-Schild, was man findet, kann 800 Schläge aushalten, bis es halt kaputt geht. Und das nächstbessere hält 80 Schläge aus. Das ist eine Macht. Ja. Okay, kannst du das Hyrule-Schild immer wiederholen? Das Hyrule, also du bekommst nachher, den habe ich aber auch noch nicht freigeschaltet, es gibt wohl in irgendeinem Dorf einen Händler, der verkauft seltene Gegenstände. Und sobald du einmal einen Gegenstand hattest, also dieses Hyrule-Schild zum Beispiel, und das geht kaputt, kannst du zu dem hin und das für, weiß ich nicht, 1000 oder 2000 Rubine, keine Ahnung, kannst du das dann wieder kaufen. Okay. Das ist halt, also wie gesagt, diese ganze Kampfmechanik mit den Abnutzungen von den Schwertern ist eine Idee, die schon oft gemacht wurde, aber die wurde da halt einfach, die geht zu schnell kaputt. Ja, ja, genau. Die hätten den Lebenszyklus von den Waffen einfach viel höher setzen müssen. Ja. Dass man nicht alle 2 Minuten oder alle 5 Minuten eine neue Waffe nehmen muss. Genau, weil das taktische Element, was die Sache interessant macht, dadurch ja schon fast wieder gemindert wird. Also eigentlich ist es egal oder fast egal, mit welcher Waffe du irgendwo drauf drischst, das Ding geht halt trotzdem schnell kaputt. Ja. Ne? Und dadurch macht es halt keinen Spaß mehr. Aber es ist eine der wenigen Sachen mit dem Kochen. Zum Kochen wollte ich auch gerade sagen, die Mechanik des Kochens ist auch völlig beschissen. Ja. Du musst halt die Sachen immer einzeln in die Hand nehmen und musst die dann in den Kochtopf schmeißen. Und da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, wenn du ein Rezept rausfindest, was geil ist, dass du das in 0,x wieder machen kannst. Genau, einmal anklicken, Preset, automatisch werden die Sachen wieder, wenn du die da hast, kannst du dann wieder kochen. Das wäre sinnvoll, theoretisch. Ja. Das stimmt, da könnte man eigentlich so die Kochmechanik als UI-Element irgendwie erweitern und sagen, so, ich koche jetzt irgendwie Gericht XY, was ich schon mal gekocht habe, daher kenne ich das Rezept, und dann musst du nicht mehr einzeln die Gegenstände suchen, weil auch das mitunter relativ unübersichtlich werden kann, weil man unglaublich viele Gegenstände und Zutaten findet. Ja, ich hatte, da ich ja nie gekocht habe, hatte ich am Ende so viele Zutaten. Yo. Also ich konnte, mir war es egal, ich hatte, glaube ich, beim Endboss hatte ich 300 Äpfel oder so. Die haben alle nur ein halbes Herz gegeben, ist egal. Wenn ich low war, habe ich einfach 20 Mal auf den Knopf gedrückt, dann war meine Leiste wieder voll und ich hatte noch 280 Äpfel. Ja. So, ey, scheißegal. War halt einfach nur ein bisschen mehr Geklicke. Ja, klar. Ja, sicher, das geht halt auch. Und für die Leute, die das doof finden, die spielen es dann so durch. Genau. Die finden aber eine andere Möglichkeit, das zu machen. Du wirst halt nicht gezwungen, das zu machen. Das ist ganz cool. Nee, du hast ja auch Alternativen. Du hast ja gesagt, die Gerichte kannst du kochen, um zum Beispiel einen Hitzeschutz zu haben. Aber du konntest auch einfach vor diesem Hitzegebiet, war ein Händler oder eine Händlerin, die dir für einen kleinen Obolus Tränke verkauft hat, die dir genau denselben Hitzeschutz geben. Ja. Also habe ich mir einfach... Oder diese Feuerschwertgeschichte. Genau, oder so. Feuerschwertsachen. Also ich habe mir dann einfach die Tränke gekauft und bin damit dann durch dieses Hitzegebiet gelaufen. Und dann später kriegst du halt, je weiter du drin bist, kriegst du dann Rüstungen, die dann dagegen immun sind quasi. Ja, also es ist schon sehr geschickt und offen gemacht. Da ist eine ganze Menge an Also jeder Spielstil wird da so quasi abgedeckt im Endeffekt. Ja, ne? Absolut. Ja, voll. Also gerade durch die Open World, wo du wirklich sagen kannst, okay, ich renne hier straight zum Endboss und ich muss einfach taktisch arbeiten, dann hast du halt wirklich so diese Dark Souls-Komponente, wo viele Leute gesagt haben, okay, das erinnert eigentlich so vom Kampfstil her so an die Richtung, weil du ganz oft durch einen Schlag schon irgendwie platt bist, weil die Gegner zu stark sind und zu dicke Waffe haben. Und du hast aber auch so einen explorativen Wert, der unfassbar groß ist und auch irgendwie sehr, sehr rewarding. So, du hast einfach eine sehr befriedigende Menge an Sachen, die du entdecken kannst, was halt super ist, wenn du da Bock drauf hast. Ja. Und so ist es halt, wie gesagt, bei mir. Und deswegen ist es für mich bisher gefühlt unerschöpflich, das Spiel. Ich habe bisher immer noch, wie gesagt, so, ich habe jetzt vielleicht irgendwie 2/3 der Karte aufgedeckt, nur 2 Titanen besiegt und trotzdem schon 68 Stunden im Spiel verbracht. Und nicht stundenlang gekocht, sondern halt zwischendurch mal so viel gekocht, dass ich halt wieder Sachen hatte. Und ansonsten bin ich halt einfach rumgerannt und habe einfach mir alles angeguckt, weil jeder Winkel in diesem verdammten Spiel wunderschön ist. Ja, nicht nur schön, sondern auch tatsächlich interessant. Es ist ständig so, dass wenn ich mir dann mal wieder die Zeit genommen habe, zwischen meinem ganzen Shrine-Hopping, was man tatsächlich irgendwann mal so macht, wenn du effektiv vorgehen willst oder halt von irgendwelchen Türmen runterspringen, wenn ich mir dann mal die Zeit genommen habe und gesagt habe, okay, ich will jetzt nicht das und das unbedingt machen, sondern ich renne jetzt einfach hier lang, dann hast du in 0, nix im Horizont irgendwelche Dinge, die du dir angucken kannst, wo du denkst, das ist ja interessant und da könnte ich mal hingehen. Und das Spiel schafft es, wenn du dann dort angekommen bist, dass da tatsächlich auch was ist. Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Ganz, du wirst zu 90% ja auch belohnt. Ja, ganz, ganz oft ist das nämlich ganz genau so. Ich habe mal kurz Pause gemacht. Hallo. Also, okay, hallo. Soll ich die Sabrina nach Hause fahren? Braucht ihr noch eine Weile? Weil die ist müde, die würde jetzt gerne. Also würde mir nichts ausmachen, aber ich wollte jetzt... Du warst seit 18 Uhr nicht mehr online. Wir konnten jetzt keine Nachricht hier hochschreiben. Ich war seit 18 Uhr nicht online? Du hast aber auf dein Handy geguckt, ne? Ja, ich habe zwischendurch auf mein Handy geguckt. Achso, ja, dann hat das irgendwie was falsch angezeigt oder so. Ja. Weiß ich nicht, wie lange sind wir denn noch? Ich wollte jetzt eigentlich als nächstes sagen, gibt es jetzt noch was zu erzählen, weil wir auch schon wieder 2,5 Stunden haben. Wenn nicht, dann könnten wir das abschließen. Ja, wir können auf jeden Fall. Also wir können ja nochmal sagen, dass wir, wenn du das mal durch hast, können wir auf jeden Fall nochmal darüber reden. Ja. Auch so Endsachen und so, weil das können wir jetzt noch nicht bequatschen. Ein Spoilercast. Ja. Ja, dann lass uns jetzt Ende machen. 2,5 Stunden ist eine gute Zeit. Ist auch, ja, finde ich auch mal eigentlich gut. Sein, ja. Okay, dann gib uns noch 15 Minuten, dann fahre ich. Alles klar. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Na, ganz kurz den Einstieg, damit er jetzt nicht doof klingt. Da müssen wir mal einmal hören. Ich werde mal kurz speichern, auch noch gut Video. 2,5 Stunden Carsten ist auch geil, ey. Ja. In letzter Zeit eine ganze Menge an Podcasts, auch Zwei-Spieler-Modus. Ja, also die ganz oft ist das nämlich ganz genau so. Hört mir die Serie im Hintergrund voll gut. Wo waren wir jetzt? Bei dem Explorativen, dass da tatsächlich dann auch was ist. Achso, ja, da wird man eigentlich auch zu 80-90% immer belohnt, wenn man irgendwo hinläuft. Ja. Ja. Also eigentlich fast immer. Okay. Das hat nämlich dieses... diesen Entdecker-Instinkt vollkommen verinnerlicht, dieses Konzept, dass du halt am Ende auch wirklich belohnt wirst. Und wenn es nur, da haben wir noch gar nicht wirklich drüber geredet, wenn es nur einer von über 900 Crocs ist, die man sammeln kann. Das sind so kleine Waldgeister-Kreaturen. Ja. Und die kannst du halt entdecken. Und das ist der Wahnsinn. Da gibt es 900 Stück von. Das ist total gestört. Ich habe, glaube ich, jetzt 30. Und ich denke mir schon, mein Gott, hast du viele von den Dingern gesammelt. Es gibt auch 120 Schreine. Also vom Umfang her ist das Spiel wirklich noch weitaus mehr oder bietet dir noch viel, viel mehr als das, was wir jetzt alle schon verzockt haben. Also meine 50 Stunden habe ich vielleicht 20% von dem Spiel gespielt. Ja. Also wenn ich habe letztens gelesen, für einen 100% Run musst du halt diese 900 Crocs, die rechnen die mit 0,02%. Dann kommst du auf 75%, also allein diese 900 Crocs machen 75% vom Spiel aus, die alle zu finden. Und das sind halt so kleine Mini-Aufgaben. Dann siehst du irgendwie 10 Steine im Kreis und dann ist eine kleine Stelle vorbei und irgendwie in 30 Metern Entfernung liegt ein kleiner Stein, den musst du dann aufnehmen und in diesen Steinkreis reinlegen und dann erscheint ein Croc und du kriegst halt einen Samen. Und für am Anfang 2 Samen kriegt man einen Itemplatz mehr für Schild, Waffe oder Bogen. Und je mehr man dann hat an Itemplätzen, umso teurer wird es dann. Du musst dann irgendwann 10 Samen, 15 Samen, 20 Samen bezahlen. Ja, das sind dann tatsächlich die Timekiller, die das Spiel irgendwie bietet. Ne? Also, aber grundsätzlich ist es halt explorativ, der Charakter explorativ, ein unglaublich schönes Erlebnis. So noch nie da gewesen, wäre übertrieben. Aber doch schon sehr, sehr einzigartig, also vor allem. Zumindest nicht im Zelda-Game, da gab es das auf jeden Fall noch nie. Ich habe gerade mal, während ihr kurz gequatscht habt, irgendwie jetzt zum Thema alles einsammeln und kompletten 100% Run machen, ne, habe ich mal nachgeguckt. How Long to Beat sagt, der Completionist Run für Zelda dauert 161 Stunden. Könnte ich mir vorstellen. Ja, wenn man sich auskennt. Also eigentlich wenn du weißt, was du machen musst. Hätte ich jetzt erwartet, es dauert länger, aber genau, wenn man irgendwie strukturiert vorgeht, dann geht's vielleicht. Witzigerweise werden mir gerade bei How Long To Beat direkt auch die nächsten großen Titel vorgeschlagen. Ich kann mal kurz ein bisschen Rundumschlag machen, weil ich das interessant finde gerade. Weil diese ganzen Wahnsinnstitel, die jetzt in letzter Zeit rausgekommen sind, auch viel Zeit fressen. Zelda, 39 Stunden Hauptstory. Ja, du hast auch gesagt, dass also 50 gebraucht. Mit ein bisschen kann man wohl machen, ja. Genau. Persona 5 hat schon als Hauptstory 100 Stunden. Das ist eine Ansage. Was der Hammer ist. 100 Stunden. Horizon Zero Dawn 20 Stunden. Geht recht fix. Halt ja, so wild. Für die Story, wenn du dich durch die ganzen Dialoge durchquickst, dann geht's. Ja, aber ich finde es also auf jeden Fall wahnsinnig, dass irgendwie auch echt Games rauskommen, die contentmäßig unfassbar groß sind gerade, die dir einfach als Spieler ein richtiges Value-for-Money-Gefühl bieten und auch so ein Revisit irgendwie nochmal irgendwie bieten, dass du danach nicht so ein New Game Plus hast, was einfach nur schwerer ist, sondern wenn ich jetzt Ganon besiege, dann weiß ich ganz genau, ich kann immer noch Schreine irgendwie machen, ich kann immer noch Sachen sammeln, ich kann immer noch Orte besuchen, an denen ich nicht war und Sidequests ohne Ende machen, da sind ganz viele Sidequests, die ich noch offen habe, ist echt der Hammer. Auch übrigens ein First für Zelda-Spiele, es gab noch nie konkrete Quests und Sidequest-Logs. Ja, ist halt ein komplett Open World. Also das muss ich sagen, haben Nintendo erstes Open World Spiel von Nintendo. Also dafür haben die schon ein Brett da hingelegt, ne? Ja, voll. Sie haben ein Brett hingelegt und ich würde mir wünschen, dass das, also es wird wahrscheinlich auch der Fall sein, dass die, wenn der nächste Titel, der nächste Zelda-Titel rauskommt, dieses Konzept wieder hernehmen. Ich glaube allerdings dann mit einer kleinen Modifikation hin zu doch wieder ein bisschen Fokus auf Dungeons, weil das ein Ding ist, was mir doch nachhaltig noch fehlt. Beim ganzen Exploren fand ich die Dungeons doch schon sehr, sehr schön. Und bitte also, nehmt Levelaufstiege rein. Jo, dann wäre das was für dich, ne? Richtiges, dann will ich durch ein richtiges Level RPG rausmachen. Mit XP und allem, ja. Ich glaube, dann würde es mich eher verlieren. Echt? Ja, doch. Also dann wäre es zu... der Einstieg ist bei Zelda ja schon recht seicht, wenn du willst. Klar, ne? Und ich glaube, das muss es auch bleiben, um so zugänglich zu sein für eine breite Masse. Ich glaube, in dem Moment, wo du mit Levels arbeitest und Skilltrees und ähnlichem... Boah, da hast du mich. Ja. Aber ich würde es dir gönnen. Da ist eine Mod dazu. Ja, Level-Mod. Ich habe ja genug andere Spiele, wo ich leveln kann. Ja. Looten und Skilltrees bearbeiten. Dir wird auf jeden Fall Diablo 3 niemals langweilig werden. Ja, wie gesagt, die neue Saison ist jetzt auf Konsole, die erste Saison auf Konsole mit Leaderboards. Ich bin im Moment Rang 3300 irgendwie. Ich glaube, das ist gar nicht mal so wahnsinnig schlecht, oder? Ach ja, doch, geht. Also mir fehlen, also die Rangliste geht über so Rifts, also kleine Dungeons, die man in verschiedenen Schwierigkeitsgraden machen kann. Und ich bin jetzt auf Schwierigkeitsgrad 40 und Rang 1 hat 97. Also ist noch Luft nach oben. Okay, ja klar. Aber ich muss noch ein bisschen Equipment sammeln, so die nächsten paar Wochen, dann wird es schon besser werden. Also mein Ziel ist auf jeden Fall, dreistellig zu werden. Krass. In die Top 1000 will ich auf jeden Fall rein die Saison. Ich habe dich, glaube ich, auf jeden Fall schon mal danach gefragt, aber wie oft hast du jetzt nochmal Diablo 3 durchgespielt? Also ich kann dir sagen, auf wie viel Plattformen ich da durchgespielt habe. Ja, PC. Ich habe es auf dem PC, ich habe es auf der PlayStation 3 und auf der PlayStation 4. Aber jeweils, ich glaube, mehr als einmal, ne? Ja, klar. Also auf der PlayStation 4 habe ich zufällig gestern mal geguckt, mit dem einen habe ich über 200 Spielstunden. Boah. Mit dem einen Char. Also mit dem einen Charakter nur. Ja, auf dem PC habe ich auf jeden Fall 400 Spielstunden Minimum. Auf H3 habe ich nicht so viel gespielt, weil das nicht so lange draußen war, als ich mir gekauft habe. Auf der 4 habe ich die Platin geholt erstmal, als allererstes. Ja, und da habe ich damit schon auch schon nochmal 300, 400 Stunden. Also, das ist schon eine Zeit dran. Na ja, ja. Aber das ist ja das Schöne daran, an solchen Spielen. Genau, richtig. Erstens wird es nicht langweilig, wenn du da Bock drauf hast, ne? Und du hast halt auch immer einen Fortschritt. So, du spielst einen Abend und findest irgendein Item, was dann wieder 10 Intelligenz mehr hat und du hast wieder 5 DPS mehr und weißt, okay, du schaffst jetzt den Rift, den du vorher gemacht hast, schaffst du in 10 Sekunden schneller. Ich weiß nicht mal, was DPS sind. Ich auch gerade gar nicht. Ich hab Diablo 3er für PS3, aber ich habe es halt nicht durchgespielt. Wir haben das ja nur mal angezockt. In unserem Dungeon Crawler Podcast. Ja, ganz genau. Ich hatte witzigerweise, als ich das Final Fantasy 3 vorgestern gekauft habe, hatte ich ganz kurz überlegt, weil da gab es ein Diablo 3 für PS4 für 15 Euro, ob ich die mitbringe. Ach. Aber dann habe ich gedacht, ach, der spielt halt eh nie online mit mir, dann bringe ich ihn halt auch nicht mit. Ich kann ja nicht, weil ich habe ja gar keinen PlayStation Plus. Ja, ja, genau, das bräuchte ich ja dann auch. Wobei ich dann Bock drauf hätte, mit dir das online zu spielen. Das fände ich, prinzipiell fände ich das richtig cool. Also im Moment spiele ich mit einem Arbeitskollegen online, mit Headset abends immer. Schon spaßig, ne? Reicht, ja. Ja, wir sind schon wieder abgeschweift, aber wir haben auch alles gesagt. Also, wir haben alles gesagt, was wir zu Zelda sagen können. Ich glaube... Niemals. Nee, das ist auf gar keinen Fall so. Nee. Vielleicht wiederholen oder beziehungsweise erweitern wir die ganze Nummer auch nochmal, wenn du komplett durch bist. Wenn ich durch bin, könnten wir theoretisch mal einen Cast machen, wo wir tatsächlich auch vornherein ankündigen. Wir spoilern auch, also bitte nur hören, wenn euch das nichts ausmacht. Das könnten wir theoretisch machen, denn ich glaube, das Spiel, das birgt so viel, das worüber man reden kann. Habt ihr diese riesigen Drachen gesehen, die da rumfliegen? Boah, sind voll geil. Ja. Hast du die wie, schon wie geil hast sind die denn? Hast du die versucht zu bekämpfen? Ich habe bei einen habe ich mal beschossen, dann hat er eine Schuppe verloren. Ja, genau. Ja. Und mit der Schuppe kannst du ja auch wieder Sachen machen. Ja. Die kannst du zu Schreinen bringen und dann kriegst du Sachen und wir müssen einfach nochmal, wenn du endlich mal durchgespielt hast, müssen wir über alles reden. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es so viele Sachen zu entdecken. Ich denke auch, du musst jetzt dran ziehen. Ja. Wir können es einfach nicht mehr abwarten. Diese WhatsApp-Gruppe, ich will immer alles da reinschauen. Nee, der hat erst zwei Down, der hat erst zwei Titanen. Und was ist denn da mal? Oh. Ja, nee, können wir nicht schreiben. Scheiße. Also richtiges Gespoiler ist das ja auch kaum. Also was ich halt irgendwie, ich finde, also Titanen, da könnten wir von mir sogar drüber reden. Das macht mir gar nichts aus, weil ja, da sind halt irgendwelche Mechaniken und so weiter und dann hast du die besiegt und dann ist, das ist irgendwie eher Beiwerk. Was ich viel, viel spannender finde, sind diese ganzen Kleinigkeiten, die du überall entdecken kannst. Ja. Diese ganzen, weiß nicht, dann habt ihr diesen komischen Monster Utensilienhändler entdeckt, der überall nachts seine Pforten vor irgendwelchen Städten aufmacht. Mhm. Der hat so einen Wagen. Naja, ja. Oder warst du schon in diesem Gangsterversteck? Du hast doch den Titan in der Wüste. Ja, schon. Dann war ich da, ja. Wie geil ist das denn? Es ging mir ein bisschen auf den Sack, dieses Geschleiche. Dieses Stealth-Passage. Ja, es ging mir auf den Keks. Habe ich überhaupt nicht gemacht, Stealth. Ich habe ganz hinten in den riesigen Raum, wo diese ganzen Säulen sind, ja. Wenn du reinkommst, links ist eine Treppe nach oben. Ja. Da kriegst du einen Rubin, 50 Rubine. Und da ist ein so ein kleines Fenster. Dann habe ich nach unten eine Bombe geworfen. Dann war ich so, hä? Dann habe ich den Gleiter genommen und bin einfach durch den kompletten Raum geglitten, hinten die Tür rein und zack, nein! War da durch. 2 Minuten. Durch. Boah, nein, das stimmt ja gar nicht. Ich habe das bestimmt 20 Mal probiert. Das ging mir so dermaßen auf den Sack, dieses Scheißding. Dann musste da irgendwie, ich habe das die ganze Zeit mit diesen Bananen gemacht. Ich habe die Banane so hingelegt, so, oh, und dann laufen die so, oh, eine Banane. Dann hauen sie sich ja die Banane rein, irgendwie was, keine Ahnung. Und dann in dem Moment, wo sie sich umdrehen, die Banane aufzuheben, kannst du ja besiegen. Und dann, und sonst, wenn du erwischt wirst, dann kommen ja so viele auf einmal, die machen dich platt. Ja, ne? Und ich bin so oft von denen erwischt worden. Dann war ich ungeduldig, dann wurde ich natürlich umso mehr erwischt. Ich habe mir sogar ein YouTube-Video angeguckt, welche Taktik am besten geht, ne? Das war nicht dabei. Du kannst auch aber die Idee ist saugut. Du kannst auch einfach einen mit, du hast ja dieses Modul zum Einfrieren. Du kannst den ganz hinteren, der an der Tür steht, einfrieren und einfach über den drüber fliegen. Das will ich auch nicht. Das ist so viel einfacher. Aber ich hätte der Sacher-Sache, ne? Dazu musst du aber, wenn du Gegner einfrieren musst, vorher noch was anderes machen. Ja, ja. Du kannst die am Anfang nicht sofort genau. mit dem Stasis-Dingen... Oder? Mit dem Stasis hast du das. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Okay, dazu musst du erweitern. Ja, auf jeden Fall gibt es 1000 Sachen, die einfach so. Ja, stimmt. Du musst es einmal in den Also, wenn du durch hast, machen wir nochmal einfach einen Cast, wo wir alles spoilern. Hört sich gut an. Dann machen wir alles raus. Hört sich gut an. Und dann machen wir jetzt Schluss, weil wir sind über 2,5 Stunden und so lange hat keiner Zeit. Ich hoffe, ihr habt euch... Ich schlafe immer mal Podcast ein. Ehrlich? Ich höre die immer im Bett und schlafe immer. Ich bin sogar ich bin in der Bahn eingeschlafen. Dann müssen es ziemlich langweilige Podcasts. Nein, die waren gut, das war der USK-Podcast, der war richtig interessant. Aber ich irgendwie, weiß ich nicht, ich pinne immer ein. Hm. Wie oft ich mir auch die so wieder anhören muss, weil ich, okay, das hast du schon gehört, da bist du ungefähr eingeschlafen. Also ich schlafe dann nur bei einem, wenn ich die wirklich auch abends im Bett höre. Ja, gut, klar, ich schlafe nicht bei einem, wenn ich die Mittag höre. Ich höre die meistens nur auf dem Weg zur Arbeit. Ja, oder okay. Beim Putzen. Beim Putzen höre ich unglaublich gerne Podcasts. Aber ist auch egal. Genau. Kurzen Shoutout noch irgendwie zu Insert Moin, da ich letztens dort zu Gast war. Da habe ich mit dem Manuel über Love You to Bits auf iOS gesprochen. Am Montag, ne? Warst du da? Diese Woche war es. Ja, genau. Diese Woche Montag. Wunderschöner Cast geworden. Auf jeden Fall auch mal bei Insert Moin reinhören. Wir sind, glaube ich, alle Fans von Auf ein Bier und Rumble Pack und natürlich Spieleveteran. Richtig. Auch da gibt es eine ganze Menge. Pizza alles, Connection. Wo kam heute nochmal der Pizza Connection Cast? Ja, ja, richtig. Den wolltest du noch bei, mal. Achso, bei. War das nicht Spiele Stay Veteranen? Forever. Nein, Stay Forever. Ja. Gunnar. Es gibt tolle Podcasts auf der Welt. Wir gehören noch nicht dazu. Ich weiß nicht. vielleicht schon. Das müsst ihr sagen. Plauschangriff. Kommentiert mal irgendwie was bei Facebook oder unterm Podcast im WordPress. Würde uns freuen, auch mal zu hören, ob ihr Bock auf irgendwelche bestimmten Themen habt. Bis dahin verbleiben wir eure Zockhard-Crew und einen schönen Abend. Eine schöne Zeit. Wir wissen ja nicht, ob die unsere Gäste ja, das Abend hören. Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Genau. Wenn ihr jetzt wach werdet beim Podcast und arbeiten müsst. Viel Spaß. Genau. Von daher würden wir sagen, Zock on, Zock hard.